Worte stürzen durch die Flammen, weit verteilt sich der Rauch, und ich dachte, wir bleiben verschont von seinem Übel. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo, hallo, hallo. Hallo, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Oha. Ja. Ja. Besser spät als nie. Ich schwöre, nie wieder die Technik zu machen. Oder das zu versuchen. Ich habe einfach, heute habe ich genug. Ich bin alt und ich muss das nicht mehr machen. Oh, ja, war ansonsten auch eine schön dystopische Woche, ne? Eigentlich so. Ja. Könnte man so sagen, ja. Jeden Tag ein bisschen mehr in Richtung 1984. Wir zählen wahrscheinlich jetzt inzwischen wieder rückwärts, bis wir wieder da sind. Mittlerweile nur noch 30 Läppsche, ja. Nee, wenn du von 2000 an rückwärts zählst, dann sind wir schon drüber, glaube ich, ne? Deutlich drüber. Über 84. Ja, war schon bei 74. Ja, was braucht man für so eine ordentliche Dystopie? Da braucht man irgendwie so einen Übermensch. So. Okay. Und so schlenkern wir mal, bevor wir uns um Schwachköpfe kümmern. Oh Mann. Schlenkern wir mal zu dem, was uns in Zukunft bevorsteht, wenn der Kandidat der Menschen, denn zu dem ist Robert Habeck ohne Witz auf dem Bundesparteitag der Grünen gewählt worden, zum Kandidat der Menschen. Man hat dort nicht von einem Kanzlerkandidaten gesprochen. Wir haben das ja am Donnerstag in unserem... Wann haben wir den geguckt? Am letzten Sonntag. Letzten Sonntag hatten wir schon über den Kandidaten der Menschen gesprochen, ja. Ja, da haben wir uns ja diese Rede angeschaut, diese tolle an dem Küchentisch. Ja, über Küchentische. Von dem dann andere Leute von der Polizei weggeholt worden sind. Ja, genau. Ja, gut. Also in Wiesbaden war Grünen-Parteitag. Wer gestern die grüne Wagenburg wie ein Ideologiemuseum besichtigte, schreibt sich diesen Einblick, gewahrte das Treffen weniger einer Partei als vielmehr einer Sekte, die sich vollständig aus der Realität verabschiedet hat. Die geistig in den Bunkern ihrer Ideologie und ihrer Utopien haust, so tief unter der Erde, dass sie, obwohl von der Wirklichkeit umzingelt, diese gar nicht mehr wahrnimmt. Annalena Baerbock und Robert Habeck legten Auftritte hin, bei denen sie in die hochempfindlichen Mikrofone brüllten und daher dem entsprachen, was Habeck einmal selbst als Schreihälse bezeichnete. Sie schien sich einen Wettlauf zu liefern, wer die bessere Rede abliefern würde. Und über die bessere Rede wurde nach drei Kriterien entschieden. Erstens, wer ist am lautesten? Zweitens, welche Rede weist die höhere Phrasendichte auf? Und drittens, welche Rede hat sich am besten gegen die Wirklichkeit imprägniert? Um es konkret zu machen, Annalena Baerbock hat in ihrer Rede wieder gefordert, dass die Deutschen jeden Cent nach Kiew überweisen sollen. Nichts für Deutschland, alles für die Ukraine, könnte man diesen Topos ihrer Rede benennen. Damit aber keine Kritik in Deutschland aufkommt, vor allem von denen, die grüne Politik noch ärmer macht, will sie weiter nach unten umverteilen, für umfangreiche Sozialtransfers eintreten und schließlich kräftig den EEG-Baronen und anderen halluzinierten Zukunftsbranchen Subventionen zuschustern. Außerdem will sie in die Infrastruktur investieren, was sicher notwendig ist, aber wieder mit untauglichen Mitteln. Sie lobt den großartigen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck, der das alles ermöglichen wird. Man fragt sich nur, wovon? Also ja, es scheint da wirklich komplett realitätsbefreit zugegangen zu sein in Wiesbaden. Das ist aber schlecht, man hätte sich das Gegenteil erhofft, ne? Ein bisschen. Ja, aber ich meine, wenn die Grüne Partei auch nur ein bisschen reflektiert, splittern diese ganzen Spiegel in tausend Stücke und die sitzen in einem Scherbenhaufen. Das heißt, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Im Leitantrag Verantwortung in dieser Zeit formulieren die Grünen dementsprechend, dass sie die Wirtschaft ankurbeln wollen. Tun sie das nicht schon seit 3 Jahren mit großem Erfolg für die Lachmuskeln und großer Belastung der Tränensäcke? Sie möchten natürlich noch mehr für Klimaschutz tun. Deutschland in eine Art Klimaschutzreservat verwandeln, in dem die Bewohner des Reservats immer ärmer und die EEG-Barone und die Finanzindustrie märchenhafte Gewinne generieren. Da fehlt ein Werden, lieber Tisches Einblick. Unter dem Stichwort gesellschaftliche Ungleichheit zu bekämpfen, wird der Prozess der Entmündigung der heterosexuellen Deutschen, deren Wurzeln in Deutschland liegen, die von der Antidiskriminierungsbeauftragten Attermann als Kartoffeln benannt wurden, vorangetrieben. Und damit niemand in diesem Land es mehr wagt, die Politik der Grünen zu kritisieren, wird unter der gleisnerischen Phrase Demokratie schützen Grünenschutz betrieben. Über 1500 Anzeigen dürften Baerbock und Habeck inzwischen gegen Bürger gestellt haben, die auf die eine oder andere Art Habeck und Baerbock kritisiert oder verspottet haben. Das Mittel, die Staatsanwaltschaft und die Polizei gegen die Kritiker und Spötter zu schicken, ist aus der deutschen Geschichte einschlägig und hinlänglich bekannt. Teilen Habecks und Baerbocks Walter Ulbrichts Demokratieverständnis? Ja, muss man sich mal überlegen. Ne? Unser Geld rausschmeißen, den Leuten immer größere Dinge aufbrummen, sie dann noch verhöhnen und anzeigen, wenn sie sich wehren. Ist das Demokratie? Nee, sagt der Kommentator. Was also wirklich Not tut, ist die Demokratie von den Grünen zu schützen, die Demokratie, den Wohlstand und das Leben. Denn hört man den CDU-Funktionär Kiesewetter, hört man Friedrich Merz, lässt man die Phrasen der Redner auf dem Grünen Parteitag von Baerbock über Habeck bis Claudia Roth an sich vorbei defilieren, dann kann man sich schwerlich der Befürchtung erwehren, dass eine schwarz-grüne Regierung Deutschland in den Krieg mit Russland führen würde, wenn Donald Trump nicht vorher zu einem Waffenstillstand gekommen ist. Ja, die Grünen, die Friedenspartei, ne, mit der blauen, weißen Taube auf blauem Grund und den Ostermärschen und den Beschlüssen gegen die gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Aufrüstung mit Pershing 2 und da so damals, ne? Da sind die Wurzeln dieser Partei. Aber ich sehe das ähnlich, wie das hier der Kommentator vom Tichy sagt. Schwarz-Grün ist auf jeden Fall eine Kriegsregierung. Und Schwarz-Gelb-Grün genauso. Also. Irgendwie erinnert Habeck in diesen Momenten an Lord Voldemort, an den du weißt schon wer, an den du weißt schon Spitzenkandidaten. Denn Robert Habeck als Kandidat für die Menschen in Deutschland soll im Spitzenduo mit Annalena Baerbock antreten. Schließlich, Robert Habeck hat das Zeug zu einem guten Bundeskanzler. Wenn man sich Habecks Bilanz als Wirtschaftsminister anschaut, dann hat Habeck in der Tat das Zeug zu einem guten Ruinator. Warum Habeck nicht der Kandidat für die Wähler, sondern für die Menschen ist, könnte damit zusammenhängen, dass die Grünen in den Bürgern nur die Untertaten ihrer Gesinnung sehen. In seiner Rede betreibt Habeck Geschichtsrevisionismus. Ausgerechnet er beruft sich auf das Bündnis 90, mithin auch auf das neue Forum. Doch als sich Teile des Bündnis 90 mit den Grünen vereinigten, verrieten die Göring-Eckarts die friedliche Revolution. Ausgerechnet Habeck will 1989 dabei gewesen sein, will dazugehören. Vielleicht war auch er es, ganz allein, der Über-Habeck, der über den Tag der Maueröffnung sagte, ich ging unwissend ins Bett und wachte am Morgen unwissend auf. Oh mein Gott. Ja. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll, schrieb der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, der in der Hybris wohnte. Man darf mäßig und nur aus Gründen der politischen Klack gespannt sein, wie die Grünen morgen ihre Überspitzenkandidaten, der nicht Kanzlerkandidat heißen darf, krönen. Vielleicht schenken sie ihm auch einen Küchentisch, dass er nicht immer Freunde bitten muss, an ihrem Tisch Platz nehmen zu dürfen. Ja, auch sehr schön. Also, wunderbarer Artikel von Klaus-Rüdiger May bei Tichys Einblick. Ich glaube, von der Grünen Partei können wir uns endgültig verabschieden. Die werden nie wieder in die Realität zurückfinden. Zumindest nicht in diese, in der auch wir sind. Ja, wenn ich hier schon lese, dass sie sich auf dem Fundament der besten moralischen Werte sehen, ja, da frage ich mich schon direkt, was das denn für ein Fundament ist. Ist das überhaupt ein Fundament? Bessere moralische Werte? Vielleicht glauben wir das auch nur, dass die besser sind? Also Wunschmoral oder so? Ja, aber ich meine, jeder glaubt doch, dass er die besseren moralischen Werte hat. Stalin hat das doch auch geglaubt oder sonst jemand. Die haben, oder Ulbricht oder wer. Die haben auch mal gesagt, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist ja, diese ganzen kollektivistischen Systeme gehen ja gar nicht, ohne dass einer sagt, so, ich habe jetzt die Weisheit gesehen und so müssen wir jetzt leben. Ja, immer für das Greater Good, ne? Wessen Greater Good ist jetzt das Wichtigere oder das Bessere tatsächlich, das Moralischere vielleicht auch. Dewey der Katzenbock fragt, wollt ihr die totale Moral? Ja, genau, passt. Nee, lieber nicht, ne? Weil kann ja auch daneben gehen und da kann ja auch im Endeffekt das falsche Ziel sein. Oder nur Klientelpolitik, ne? Das kann ja auch, das ist ja auch immer wieder gerne gesehen, sozusagen, dass eben, ja, so entsteht ja eigentlich auch Politik, dass Interessensgemeinschaften sich sozusagen zusammenfinden und dann politisch aktiv werden. Ja, und dann wird eben nur eine oder wenige Interessensgemeinschaften sozusagen bedient. Ja, so soll es nicht sein, ne? Falsche Ziele, das ist eine schöne Überleitung eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, war das von dir? Ich glaube von dir, Chris, ne? Das war von mir, genau. Und zwar hat es ja wieder diesen Aktionstag gegeben, ne? Wir erinnern uns. Wir haben ja schon mehrfach über den Aktionstag gegen Hasskriminalität geredet, wo sich der gewöhnliche Durchschnittsbürger natürlich fragt, warum die Rechtsdurchsetzung in Deutschland, wenn das dann alles ja nur mit rechten Dingen zugeht, nicht an 365 Tagen im Jahr stattfindet, sondern nur an Aktionstagen einmal im Jahr oder so. Ja, das kann deine Presse besser nennen, ne? Oder? Ja, es hat was Kampagnenartiges halt. Jo, genau. Und im Zuge dieser Sache war ja diese Geschichte mit Herrn Habeck, über die wir gleich noch sprechen, Stichwort Schwachkopf, in dem, also wurde halt viel diskutiert und in diesem Zuge hatte jemand gefragt, ob denn auch irgendwelche Palästinenser-Unterstützer irgendwie an diesem Aktionstag jetzt irgendwie auf die Nase bekommen haben. Und da gab es bei Twitter hier einen Verweis auf diese Pressemitteilung hier. Aber da ist nämlich davon die Rede, dass man hier die tatverdächtigen Männer und Frauen im Alter von 18 bis 67 Jahren, die hier im Verdacht stehen, sich durch Äußerungen auf verschiedenen Online-Plattformen strafbar gemacht zu haben. Die Durchsuchungen erfolgten in voneinander unabhängigen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie jeweils einem Fall wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten und der gegen Personen des öffentlichen Lebens gerichteten Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Das ist diese neue Geschichte mit Herrn Habeck. Aber, also jetzt dieser Fall jetzt nicht mit Herrn Habeck, aber dieser Paragraph halt eben. Die Tatverdächtigen waren im Vorhinein durch antisemitische Straftaten aufgefallen. Beispielsweise steht ein 35 Jahre alter Deutsche in Klammern R, in Verdacht, auf Plattform X den Holocaust geleugnet zu haben. Ein 18- und eine 45-jährige deutsche Staatsangehörige sollen online Israel-Flaggen öffentlich zur Schau gestellt haben, welche anstatt des Davidsterns ein Hakenkreuz zeigten. Ein 54 Jahre alter türkischer Staatsangehöriger soll sich beim Kurznachrichtendienst X volksverhetzenden Holocaust verherrlichend geäußert haben. Ja, und die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hatte auf Basis der Ermittlungsergebnisse die erforderlichen Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Hamburg erwirkt. Bei den heutigen Exekutivmaßnahmen in Stadtteilen Warenfeld, Eisendorf, Lohbrügge, Rothenburgsort und Tonndorf wurden Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Ja, und so weiter und so fort. Also hat es hier auch gegeben. Und ja, ist die Frage, ob der Deutsche etwas anderes ist als die deutschen Staatsangehörigen, von denen hier die Rede war. Aber zumindest bei den deutschen Staatsangehörigen, von denen sie hier reden, wird es sicherlich um Leute aus dem Pali-Umfeld gehen. Mir muss man auch nochmal sagen, das war in ganz Deutschland. Wir haben hier nur den Polizeibericht Hamburg, ne? Aber es war deutschlandweit. Also der prominenteste Fall kommt, glaube ich, aus Bayern. Ja, genau. Und diese Schwachkopf-Geschichte war ja quasi so, dass jemand diesen Beitrag geteilt hatte. Haben wir eigentlich auch ein Bild davon hier irgendwo? Oh, ich glaube nicht. Nee, leider. Ich habe nichts gesehen. beim Zusammenstellen. Also es ist eine Imitation von der Schwarzkopf-Werbung mit einem Bild von, ja, ja. von Herrn Habeck und darunter ist dieses Schwarzkopf-Logo, dieser stilisierte Kopf im Profil. Der Anwalt hat das, glaube ich, im Video, oder? Der ja, das kann sein, genau. Ja. Der hat es ja hier, genau da. Ja, da ist es doch schon. Ja. Das hat ein Mensch aus Bayern geteilt. Also das hat er retweetet. Nicht selbst erstellt, sondern einfach nur verteilt. Genau. Ja. Genau. Und darunter steht ja auch noch Professional, was ich eigentlich den besten Gag daran finde. Schwachkopf Professional oder das Professional ist es eigentlich nur halb so lustig. Aus meiner Sicht zumindest. Und ja, und auch mit dem Professional finde ich es auch eher noch als Kritik, verstehe ich das dann halt auch eher als Kritik und weniger als bloße Herabsetzung. Also das Professional finde ich schon wichtig. Ja, aber bitte, wenn das hier ein Titanic-Cover gewesen wäre, das wäre überhaupt nicht aufgefallen in den 90ern oder so. Also da hat Kohl, ich meine, ich erinnere an Wiedervereinigung ungültig, Kohl gedopt, ja, wo er da mit den großen Klüsen drauf ist oder solche Sachen. Oder wo der Papst hat ja sogar geklagt, weil sie ihn mit bepisster Papst-Soutane irgendwie gezeigt haben. Ja, da haben sie aber was vom Markt ziehen müssen wir dann. Ne? Nee, das war nur vorläufig. Ach so. Die haben den Prozess gewonnen gegen den Papst. Also ich verstehe halt nicht, wie aus einem Land, das halt die Titanic jahrzehntelang kennt, ein Land wird, in dem sowas angezeigt werden kann. Das ist mir völlig unklar. Ja. Also so wenig ich Kohl mag, eigentlich als Person, ist es so, wie der Dandrius auch sagt, Kohl hat es halt ertragen. Ja? Kohl hat gesagt, was kümmert's mich, wenn sich die Wildsau an der deutschen Eiche schubbert. Und das ist halt 10-mal souveräner, als Leute anzuzeigen, für eine Sache, die als Politiker einfach eingepreist, also als Bundespolitiker muss eingepreist sein, dass Leute Satire über dich machen werden. Also Kinderkram. Ja, eben. Also ich meine, selbst wenn das jetzt beleidigend ist, ist es halt wirklich auf so einem geringen Niveau, also von der Härte her, dass es wirklich in keinster Weise irgendwie rechtfertigt. Ich glaube, das ist auch ein Hinweis darauf, dass der Habeck das vielleicht doch nicht selber war. Ja? Also. Nee, das doch, doch. Also, das ist klar, dass das selber ja, ne? Im Sinne von Beleidigung muss das selber sein, weil das geht nur als Antrag. Aber er ist ja auch Kunde. Ja, das Ding ist einfach, dass es gar nicht funktioniert, wenn er das nicht selber macht. Das heißt, wenn das jemand anders für ihn gemacht hat, dann muss ja jemand anders an ihn herangetreten sein und dann muss gesagt haben: Hier, das war erfolgreich, da wird jetzt gefragt, ob du das selber warst. Bitte unterschreib mal hier, dass du das selber warst. Und dann sind die Leute von So Done gekommen, von dem Juli-Startup da und haben gesagt: Hier sind 30 Schriftsätze, unterschreibt die mal. Und dann hat der unterschrieben, weil er denen vertraut. Deswegen hat er in meinen Augen das nicht unbedingt selber gemacht. Ne? Wenn er das unterschrieben hat, hat er es selber gemacht. Dann hat er das selber gemacht. Er muss die unterschrieben haben, die Sache. Ja, du meinst, und damit hat er die Anzeige selber gestellt, auch wenn die vorher von... Man hat jetzt selber rausgesucht. Genau, das oder? Nicht eben. Ne? Oder nicht gesucht und nicht gefunden. Aber er hat den Auftrag gegeben, dass danach gesucht wird. Also So Done wird ja nicht aktiv, ohne dass sie einen Auftrag bekommen. Möglicherweise, das weiß ich nicht genau, ja. Ja, das wissen wir wirklich nicht genau. Ja. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass wir einfach initiativ losgehen, weil es ja so sinnvoll ist. Guck mal, wenn du 1500 Anzeigen stellst, zusammen mit deiner Außenministerin, musst du, sagen wir mal, machen wir in der Mitte einen Cut, dann musst du 750 Anzeigen unterschreiben. Mammon, liest du die alle genau? Nee, ich glaube nicht. Sag ich ja, deswegen hat er, dass er das irgendwie so bewusst doch nicht gemacht hat. Das ist so ein Ding, das über ihn läuft. Ach gut, ich meine, die Leute haben auch nicht bewusst ein Jamba-Spar-Abo abgeschlossen. Ich meine, scheiß Realität. Ich habe wenigstens einen Klingelton gekriegt. Ja, also ich finde einfach, dass man diese Industrie dahinter nicht übersehen sollte. Das meine ich also nur so ein bisschen, dass das nicht hundertprozentig dem Habeck in die Schuhe zu schieben ist, beziehungsweise das System dahinter auch anzuklagen. Ja, aber er ist doch jemand, der das System dahinter auch fördert. Er sagt doch, ich will mehr solche Leute wie So Done, die Yuppies von der neuen Stasi. Ja, mich erschreckt das immer noch, dass es solche Leute in unserer Gesellschaft auch gibt, die sowas anstreben und toll finden. Aber ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu empfindlich. Aber es ist ein Start-up und es ist mit KI. Das ist voll fortschrittlich und gut. Ich hassrede schlecht. Also ich weiß nicht, also der Stören sagt, so dann macht Anzeige für Habeck, aber der Schwachkopf war nicht dabei. Ich weiß es nicht. Ich vermute das. Das bitte auch nochmal zur Kenntnis nehmen. Ich vermute, ja, dass das über diese... Mit diesem neuen Paragraphen ist es ja tatsächlich so, dass selbst die Behörden ja auch losrennen können und diese Sachen ermitteln können. Weil da haben sie es ja gerade so gemacht, dass es keine Rolle mehr spielt, ob derjenige oder diejenige überhaupt selbst davon Kenntnis bekommen hat von der Beleidigung. Weil bei der Beleidigung ist es ja eigentlich so, dass die Beleidigung dich ja nur beleidigt, wenn du überhaupt davon weißt, dass es diese Beleidigung gibt. Also wenn irgendjemand jetzt über irgendwen anders irgendwie sagt, ja, das ist aber ein Arschloch oder so, und der erfährt das nie, da ist er ja auch nicht beleidigt. Also, ne? Also das macht halt keinen ja, Sinn. Ja, aber was reden wir darüber, ob er das gemacht hat oder nicht? Ich meine, die Gesamtheit seiner Taten ist eh so schwerwiegend, dass da nichts mehr zu machen ist. Wir verurteilen ihn hiermit. Dazu nie wieder ein höheres Amt als Fraktionsvorsitzender zu bekleiden. Dazu verurteilen wir ihn. Ist es rechtskräftig? Ich glaube, also nach meinen Notizen, wenn ich hier nachschaue, geht es sofort. Er hat sich nach 2 Minuten noch nicht gemeldet, also würde ich sagen. Keine Revision, keine Berufung, ganz einfach. Nach allgemeinem anerkannten Seerecht, was im Weltraum gilt. Ja, Atakan schreibt noch, dass er meinte, ich lasse den Habeck damit vom Haken. So ist es aber nicht gemeint. Es ging mehr darum, ja genau, auf diese Abmahnindustrie 2.0 hinzuweisen. Ne? Das ist auch nicht zu vergessen, dass es auch eine Rolle spielt. Mehr nicht. Ja, aber es ist schon wahr, dass er sich nicht nah damit beschäftigt haben wird. Genau, deswegen, also es wird auch den Grund, warum man so den Eindruck hat, das geht ihnen alles nichts an oder so, dass er so das Gefühl hat, dass ihnen jetzt nichts angeht. Oder so nach dem Motto, beim Hate Speech trifft es ja eh den Richtigen. Da hat einer was gepostet, das ist zu meinem Negativen, dann, und wenn da jetzt man Probleme bekommt, dann triffst du ja eh den Richtigen. Ich habe schon überlegt, ob wir den nicht mal einladen. Wir haben doch einen Küchentisch auf der Raumstation. Ja, hat doch schon ziemlich jeder zusetzen in Namen. Ja, so sämtliche Journalisten irgendwie auf X haben ihn ja auch schon eingeladen. Ja, aber wir sind ja echte Bürger. Wir sind ja echte Affen. Weltraumbürger. Affen. Aber der ist doch von den Menschen, ist der doch der... Scheiße, dann ist es dann unser Kanzler. Oh Gott, wir sind aber Menschenaffen. Vielleicht sind wir dann doch dabei. Könnte sein, ja. So halb irgendwie. Ja, und der Herr Dieringer, der ist ja Juraprofessor, kennt sich größtenteils mit Arbeitsrecht aus, aber äußert sich auch immer oft zu allen Themen, die was mit Meinungsfreiheit zu tun haben. Und ich glaube ja schon seit... Oh Gott, wann ist das erste Mal bei uns aufgetreten? Ich glaube schon zu der Zeit, als es noch dieses No Hate Speech Movement irgendwie gab. Ne? Also es muss so 2016, 2017 gewesen sein. Da hat er ja schon immer qualifizierte Aussagen getroffen. Und jetzt sagt er hier, was bei der Schwachkopf-Hausdurchsuchung feststeht. Habeck hat den Strafantrag gestellt. Das hat die Staatsanwaltschaft bestätigt. Zweitens, die Hausdurchsuchung wurde ausschließlich wegen einer gegen Personen des politischen Lebens gerichteten Beleidigung gemäß Paragraphen 185, 188, 194 StGB durchgeführt. Nicht wegen irgendeines anderen Delikts. Ne? Das war aber ja kurz auch Volksverhetzung irgendwie da im Raum stand. Aber das ist wohl nicht der Fall. Das ergibt sich eindeutig aus den Gründen des Beschlusses und wurde durch die Staatsanwaltschaft in der Pressemitteilung bestätigt. Dass Menschen mit sehr geringer Lesekompetenz die Ausführungen der Staatsanwaltschaft in der Pressemitteilung nicht erfassen, ändert nichts an dem unter Ziffer 2 ausgeführten, auch dass die Wohnungsdurchsuchung im Zusammenhang mit einem bundesweiten Aktionstag gegen antisemitische Hasskriminalität im Internet durchgeführt wurde, ändert daran nichts. Also die haben das da halt mit reingemengt, das in diesem Zeitpunkt halt auch mitgemacht, aber das war jetzt nicht wegen antisemitischem natürlich. Aber angeblich hat der gleiche Account doch auch ein Meme gepostet, auf dem ein Bild zu sehen war, mit so einem Schild, Deutsche kauft nicht bei Juden. Aber das natürlich in einem Kontext, der sich kritisch dagegen positioniert hat und kritisch gegen die Ausgrenzung von Gruppen positioniert hat. Aber da habe ich irgendwas von der Staatsanwaltschaft gesehen, wo das auch noch erwähnt wurde. Und dann sind ja ganz viele Link-Accounts ja gleich so, oh, hast du nicht gesehen? Deswegen Volksverhetzung, der hat gesagt, die Leute sollen lieber Juden kaufen. Also die haben gleich versucht, daraus halt das umzudrehen. Das ist ja auch, man hat das Gefühl gehabt, erst als die Bild darüber angefangen hat zu berichten, ist das überhaupt erst so richtig in den Mainstream reingesickert. Gestern oder, ja, gestern, glaube ich, hat die Bild damit angefangen. Hier, vorher war das ja nur auf Twitter und in Tichy und solchen Sachen unterwegs, aber inzwischen ist es halt an der Oberfläche. Ich glaube, da funktioniert so ein System nicht mehr ganz so gut, wie es mal funktioniert hat. Hier, Sören hat noch einen ganz guten Hinweis, statistisch, und zwar um Berlin. Beleidigungen hatten in Berlin im Jahr 2020 nur in 3 von 19.319 Fällen eine Durchsuchung zur Folge. Das ist schon ein guter Punkt, ne? Ja, 3 sind aber immer noch zu viel, aus meiner Sicht. Ja, sind eigentlich noch zu viele. Ausgerechnet vor allem regierende Bürgermeister Michael Müller angezeigtes Verfahren war darunter. Vorfolge dazu. Ja. Der Stern hat auch nochmal gesagt, dass das so dann den Schwachkopf auch schon also öffentlich von sich gewiesen hat. Also die sind da wohl nicht beteiligt. Okay. Sind sie auch nicht die Einzigen. Die machen zwar Dinge für den Habeck, aber das haben sie nicht gemacht. Sind nicht die Einzigen, die ich meine, da sitzt vielleicht auch ein Jurist, der dann gesagt hätte, so, nee, wollen wir das ihnen mal zugute halten. Ja, wer weiß. Dass der Jurist dann gesagt hätte, das ist ein Politiker, wenn da jemand Schwachkopf sagt, dann interessiert das ungefähr so sehr, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Sollte jedenfalls so sein, ja. Was hat denn der Jun, der ist doch eigentlich, wie kommst du zu dem? Was hat der in seiner Einordnung denn Besonderes dazugegeben? Ja, ich habe das so verstanden, dass er gesagt hat, ja, jetzt gibt es ein Gesetz, dann können wir kann das auch verurteilt werden oder so. Also, also Peanut muss sterben, weil Peanut sterben kann. Das ist eine schöne Einstellung an, weil Jun, solche Leute brauchen wir am Volksgericht. Das ist auch was anderes, wenn er das anders so... Dass er halt wieder genau das getan hat, was ich erwartet habe. Ich habe nur gesehen, das wurde mir irgendwie per Algorithmus, diese bösen Algorithmen, die einen nur auf böse Fährten... Also in diesem Fall ist es passiert hier, sondern... ich habe diesen unglaublich hässlichen Hintergrund hier für euch ertragen und das Bild von seinem komischen Hund. Und... was da irgendwie jetzt überdeckt wird. Das sieht für mich wie Robert Habeck aus. Wo siehst du deinen Hund? Es wird überdeckt von Herrn Habeck. Ich will nicht, dass sie dir morgen die Tür eintreten, weil du gesagt hast, der Kanzler sieht aus wie ein Dackel oder so. Nee, da ist wirklich der Wirtschaftsminister. Jun. Und das Wort komischer Hund meine ich auch nur im Sinne von, ich finde ihn ein bisschen... Nee, meinst du komisch? Was meinst du, lustig oder merkwürdig? Ein bisschen besonders. Wie Tobalix oder was? Ja, ist irgendwie so Pudel oder so. Uiuiui, was das wieder für Implikationen sind. Ich wäre vorsichtig mit den Worten. Königsbrudel oder wie heißt, ne? Uiuiui, jetzt auch noch monarchisch. Ich bin aber kein Experte für Hunde und deswegen reicht es eigentlich, deswegen kann man mich auch nicht dafür verurteilen, dass ich sage, ich finde den Hund einfach komisch. Wir haben auch gesagt, Robert verdeckt den Hund, nicht Robert deckt den Hund, ja. X-Ray and Rage. Hör bitte richtig zu. Genau. Ja, und also... Es war halt klar, also mir war es von vornherein klar, dass er sich da so nach dem Motto, ja, das ist alles prima, ich hatte noch oben drauf gehauen, dass man das auf gar keinen Fall einfach so weiter jetzt verteilen sollte, um zu sagen, ha, ich mache mir das jetzt direkt zu eigen, um mich zu solidarisieren oder so. Weil das ist nicht so schlau, ja. Dann ist man ja quasi genauso mit dran und so nach seinen Ausführungen klingt das halt auch so nach dem Motto, ja, ist ja hier Beleidigung und bla bla bla. Kannst du auch vielleicht jetzt noch mal so ein Stück nach vorne mit dem Standbild, damit wir den Hund mal sehen? Du hast bei mir jetzt eine große Spannung geweckt. Und du kannst einfach das Standbild vor. Ah ja, okay. Das ist aber gar kein echter Hund. Kann sein. Also ich dachte, es wäre ein echter Hund gewesen. Aber jetzt das sieht aus, als wäre das aus Lego gebaut. Das ist wie so ein Bilderrahmen, wo jemand im Kopf von einem Hund auf Lego drauf... Die kann man, glaube ich, in viele Arten. Wo wohnt der da? Ist der bei Freunden in der Küche? Ich fürchte nicht, nee. Ich fürchte, er hat sich diese Hintergrundfarbe für seine Videos wirklich ausgesucht. Ja, und er weist natürlich auch nicht darauf hin, dass er von grünen Gnaden irgendwie am Verfassungs... Gericht von Bayern da irgendwie berufen wurde. Weil das haben die ja irgendwie veranlasst. Also quasi, dass er ja eigentlich im grünen Vorfeld, sag ich mal, beliebt ist. Können wir, denke ich mal, daraus schließen. Ja. Ja. Dan fragt sich, ob er jetzt Freund der Niederlande oder von Donald Trump ist, wegen dem Orange. Tja. Tja. Außerdem muss er, glaube ich, mal seine Kamera Scharf stellen. nee, wegbringen, dass ihr da mal, ich sehe da überall so Flecken, dass ihr da mal den Sensor freipusten von dem Staub, Orange der Wall aufliegt. Bag. Oh ja. Ja, eine Stunde hat er geredet schon, was, ne? Ja, wir gucken aber glücklicherweise nur 35 Sekunden davon. Aber das reicht für Kopfschmerzen bis Dienstag. Ich habe den Anfang geguckt. Ich habe so 3 Minuten geschafft. Er hatte Lena gelobt und so und sich und Oh. dann ist mir gereicht schon. Ja, ich hab mir vorhin die Ricarda angemacht und sie hat gesagt, die Menschen wissen. Und dann habe ich gesagt, bin ich raus, habe ich. Die Menschen, die spüren das, genau das hat sie gesagt. No. Und da habe ich gedacht, nee, musst du dir nicht angucken. Ja, nachvollziehbar. Gedanke von Selbstbestimmung für Menschen. Freiheit. Und Freiheit im rechtsstaatlichen Sinne, nicht im vulgären Sinne. Darf ich das mit Blick auf die Berichterstattung der letzten 24 Stunden sagen? Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Liberalismus bedeutet, man denkt nur an sich selbst. Das ist nicht Freiheit. Das ist auch nicht politische Freiheit. Freiheit ist eingewoben in Voraussetzungen, in Institutionen. Oh, Es fucking ist hell, dieser ey. Gedanke. Freiheit ist eingewoben in Institutionen. Institutionen. Weißt du was, In der Bundeswehr Robert? zum Beispiel, Es liegt mir fern, dich einen Was ein Schwachkopf Schuss, zu nennen, Alter. Ja, Robert. wirklich. Ja? Das liegt mir echt fern, aber ein Verfassungsfeind nenne ich dich. Weil du der Freiheit die Ja, Luft ein abschnüren Freiheitsfeind willst dann und sie in auch. ein Korsett zwingen willst. Also wirklich. Und die Leute, die ihre Freiheit weiterhin nach dem Grundgesetz ausüben wollen, willst du bestrafen. Das Politbüro freut sich, ja. Genau, du bist ein Wiedergänger von Walter Ulbricht. Das bist du in der Beziehung Meinungsfreiheit. Freiheit ist eingewoben in Holy moly. Voraussetzungen. Nein, nein. Ich habe, das ist mein Grundrecht. Du bist an die Verfassung gebunden, auch wenn dir das vielleicht in deinem Cäsarenwahn irgendwie nicht mehr klar ist. Du bist an die Verfassung gebunden. Ja, Wahnsinn, solche Ich, Sprüche. 35 Sekunden, die den Mann für jeden freiheitsliebenden Menschen in diesem Land unwählbar machen müssen. Selbst die Fans, selbst die Leute, die Grün gewählt haben, das da ist das, was euch bevorsteht. Jede eurer Freiheiten wird irgendwann überflüssig werden oder klimaschädlich oder fremdenfeindlich. Und jede dieser Freiheiten wird zurückgeschnitten werden. Und wo mal eine schöne Hecke war, ist am Ende so ein zurechtgestutzter französischer Würfel aus dem Schlosspark. Der gefällt mir Robert dann. Aber Freiheit ist das nicht mehr. Nur kollektive Freiheit zählt, genau. Ja, Oh kollektive Mann. Freiheit, genau. Und wir haben ja da eben am Ende diese Person gesehen mit dem Schnurrbart und das ist derjenige, der diesen Frame retweetet hat und seine Tochter mit Down-Syndrom, die sie halt morgens um 6 oder 7 halt rausgeklingelt haben. Und dann da mit Polizisten aufgelaufen sind. Und der hat auch gesagt, er versucht seiner Tochter beizubringen, dass Polizisten Freund und Helfer sind und dass sie keine Angst haben muss. Aber das wird jetzt etwas schwierig werden. Ja. Ja, Das wo kann ich man das halt verstanden habe, auch. waren die ja noch ganz freundlich und so, haben sich mit ihm an den Küchentisch gesetzt eben und das ihm erklärt und gezeigt und so. Dann sein Telefon mitgenommen. Oder er ist nicht mitgenommen, glaube ich, sondern nur sein Tablet, ne? Weil es ihnen selbst zu blöd war. Zu Recht ja auch. Ich frage mich auch, wenn, also ich meine, warum nehmen die Sachen überhaupt mit? Also, soweit ich das gehört habe, ist es doch eigentlich so, sobald du zugibst, dass du der Urheber des Tweets bist, haben die eigentlich gar keinen Grund mehr, dein Haus zu durchsuchen oder irgendwas zu beschlagnahmen. Also, weiß ich nicht, ja. Ja, also, die fragt sich schon auch, wieso das anders sein sollte, wieso das noch so ein... Zumal für so eine Bagatelle. Ja, ja, das ist recht. Dem irgendwelche Geräte wegzunehmen, ich meine, geht's noch? Ja, das kann ich jetzt so spontan auch nicht beantworten. Ich meine, mal gehört zu haben, dass es da auch um irgendwie so nach dem Motto, wer das eine macht, macht das auch öfter oder so. Nach dem das Motto, ist, nee. Das ist rechtlich nicht erlaubt. Das hat gerade jemand auch in einem anderen Zusammenhang auf Twitter geschrieben. Jede Straftat einzeln nachweisen. Da gibt's auch extra einen Begriff für, der mir gerade nicht einfällt. Aber du darfst nicht so nach dem Motto, wenn du das gemacht hast, gucke ich doch auch nochmal in deinen Schrank. Das darf die Polizei nicht. Okay. Also du darfst nicht davon ausgehen, dass weitere Delikte im gleichen Feld und deswegen kannst du einfach mal alles mitnehmen. Das ist eigentlich nicht so. Okay, also ich kenne das eigentlich so, dass du immer nur zu Speichermedien erstmal. Ja, schreibt ja jemand hier das Standard. Was da machen die erstmal, nehmen die erstmal mit. Ja. Sie verstecken Speichermedien unter den Dielen, nicht wahr? Ja, genau. Das ist genau das, woran ich denke, wenn ich Freiheit höre. Leute, die morgens dir die Tür eintreten und sagen, kommen Sie mal her, Sie haben den Habeck schwach. Das macht ja sowieso also keinen Sinn. Also ich denke mal, diese Regelungen kommen wahrscheinlich von anderen Leuten. So nach dem Motto, ja, wenn du irgendwie am Drogen am Verkaufen bist, dann müssen wir mal gucken, wo hier irgendwie deine Klientenlisten gespeichert sind oder sowas. Ich denke nicht, dass ich das, also ich glaube nicht, dass wir überhaupt irgendwelche Regeln haben für sowas, weil das eigentlich überhaupt gar nicht passieren darf. Also dass du nur, weil irgendwie was retweetet hast, so ein Bild, da dann irgendwie die Leute in dein Haus rein dürfen. Und das ist ja auch das Ding, das hat ja auch irgendwo gelesen, diese Formulierung, die da, was quasi diese Richter dafür unterschreiben müssen, dass das passieren kann, diese Hausdurchsuchung. Und da steht auch irgendwie sowas drin, wie nach Abwägung aller anderen Dinge ist das Mittel irgendwie angemessen oder irgendwie so. Und das kann ja unmöglich irgendjemand glauben. Also, dass das irgendwie jetzt in diesem konkreten Fall irgendwie angemessen ist. Ja, stimmt. Ich kann auch keiner so richtig was dagegen machen, ne? Nee, mal gucken, was draus wird. Also, die Strafe hat er wohl noch nicht gekriegt, oder wie ist das, ne? Der Bauer da. ja, Faeser möchte, Friedel Faeser möchte hier, wie heißt sie denn nur? Nancy möchte auf den Weihnachtsmärkten die Messerverbote kontrollieren. Wofür führt man die auch ein, ne? So Messerverbote, wenn man sie dann hinterher nicht kontrolliert. Und zwar als Reaktion auf den Anschlag in Solingen wurde das Waffengesetz verschärft. Innenministerin Faeser drängt darauf, dass die Länder das Verbot streng kontrollieren. Immerhin stehen ja, glaube ich, bis zu 10.000 Euro Strafe drauf. Und ja, die möchten sie vielleicht gerne mal einsammeln, verhängen, wie immer. Viele Weihnachtsmärkte öffnen in diesen Tagen. Für die Städte bedeutet das nach dem Willen von Innenministerin Faeser auch mehr Kontrollen. Ja. Wer gegen das gesetzliche Verbot verstößt, dem drohen Bußgelder bis zu 10.000 Euro. Ja. Also, Weihnachtsmarkt. Haben Sie Messer dabei? Würde ich vorstellen. Ja, der ganze Grund, warum die doch diese Verbotszone eingerichtet haben, ist, damit sie Leute kontrollieren können. Das ist doch der einzige Grund. Gut möglich. Nee, nicht gut möglich. Das ist der Grund, weil sonst findest du ja die Messer nicht. Das ist ja genau das, was sie dann meinen. Halt, dass sie dann weniger dadurch haben, dass sie die Leute halt kontrollieren dürfen. Weil Grenzen kann man nicht schützen. Weihnachtsmärkte schon. Ja. Zwinki, Zwonki. Genau, ich war gestern mal wieder am Breitscheidplatz und habe mir die Barrikaden, die sie ja schon errichtet haben, für den diesjährigen Weihnachtsmarkt schon wieder anschauen dürfen. Ja. Ja, das mit den Barrikaden, das ist auch so ein Ding, ey. Hopp Holland! Jo. Hm, raussuchen. Ja, die Holländer möchten jetzt ganz Kontrollen wieder starten. Tja, das war's dann mit freiem Austausch in Europa oder so. Wo ist denn der Artikel? Nee, das nicht. Das kommt auch der unten hier oben hin. Ja, das muss ich, wenn ich in Urlaub will, muss ich dann 10 Minuten länger vielleicht. Ne? Ab dem 9. Dezember werden die Holländer, die Niederländer wieder ihre Grenzen kontrollieren, heißt es. Grenzkommunen hatten sich gegen die Kontrollen ausgesprochen, auch will die Regierung Teile Syriens zu sicheren Gebieten erklären. Die Grenzpolizei werde dann mobile Teams einsetzen, um illegale Migration und Migrantenschmuggel abzuwehren, teilte die Asylministerin Marjolein Faber in Den Haag mit. Der private Grenzverkehr und Lkw-Transporte sollten so wenig wie möglich behindert werden. Ja. Obwohl sie dann gesagt hatten, die Deutschen hätten da auch schon für Verzögerungen gesorgt durch ihre Kontrollen. Wie auch immer. Die Kontrollen sollen nach den Worten der Ministerin zunächst 6 Monate dauern. Sie sollten ursprünglich bereits im November beginnen. Ganz Kommunen hatten sich gegen die Kontrollen ausgesprochen. Das sei eine schädliche Entwicklung, heißt es. Eine Scheinlösung. Naja, ich weiß ja nicht, welche Kommunen das waren, aber ja, vielleicht auch andere anders gesprochen. Die Welt berichtet jedenfalls hier an der Stelle. Sie weisen darauf hin, dass die deutschen Grenzkontrollen regelmäßig für Staus und Unfälle sorgen würden. Ja. Transportunternehmen klagen über erhöhte Kosten durch Verzögerung. Scharfe Asylpläne. Ja, sind natürlich die Gründe für die Holländer. Die Grenzkontrollen sind Teil der Pläne der Regierung, das Asylrecht zu verschärfen. Darauf hatten sich die 4 Regierungsfraktionen geeinigt. Die Regierung will auch Teile Syriens zu sicheren Gebieten erklären und Migranten dorthin zurückschicken. Alles, was bei uns nicht geht, nämlich scheinbar. Menschen ohne Asylstatus sollen schneller abgeschoben und Migranten mit Aufenthaltsgenehmigung in bescheidenen Unterkünften wie etwa Containerwohnungen untergebracht werden. Ja, das finde ich ein bisschen komisch, weil wenn man denen noch eine Aufenthaltsgenehmigung gibt, dann kann man denen auch eine Wohnung geben. Finde ich, aber gut. Über die Pläne müssen noch beide Kammern des Parlaments abstimmen. Ja, noch nicht ganz entschieden, aber die Kontrollen werden kommen, denke ich mal. In den Niederlanden. Noch einen kleinen Einschub. Ja. Magst du mal vorlesen? Oh mein Gott. Oh. Herzlichen Glückwunsch an Franziska Brandner und Franz Brandner, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Brandner und die und Banaschak, aber ich weiß nicht, wer Mann und wer Frau ist. Zur Wahl als neue Grünen-Vorsitzende. Mein Dank gilt Ricarda Lang und Omrid Nuripur für die politisch harte, aber menschlich immer faire Auseinandersetzung der letzten Jahre. Politik lebt vom Wettbewerb um die besten Ideen, Katsching. Wir freuen uns auf den Wahlkampf in den nächsten Monaten. FM. Von Friedrich persönlich. FM. Ja, schöner kann man sich, glaube ich, nicht für eine schwarz-grüne Koalition bewerben. Vielleicht hat er noch eine Tafel Merci dazu gelegt. Hallo, grüne Braut, möchtest du mich heiraten? Ich auch immer von euch die Braut ist. Ja. Grün, grün, ja. Grün sind alle meine Sachen. Grün, grün, grün. Also ja. Dieses immer faire Auseinandersetzung der letzten Jahre. Das ist auch glatt gelogen, oder? Ja, vor allem, wie oft sind aus der grünen Ecke schon so Sachen gekommen, die die CDU in die Nähe der AfD und überhaupt eigentlich protofaschistisch und keine Ahnung. Ich finde, der Kingsburn weist darauf hin, dass das nicht schlimm ist, dass ich nicht weiß, wer von beiden der Mann und die Frau ist, weil die das bei den Grünen ja oft selber nicht wissen. Stimmt, ja. Das ist auch nicht so relevant, sowieso. Das mit dem Zeug von gestern. Ja, die Grünen haben mal wieder die Forderung erhoben, weil ich kenne das Thema nämlich eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass man in der U-Bahn oder Bahn extra Abteile für Frauen macht. Ja, es gab mal den Vorschlag, das für stillende Frauen zu machen, aber dann gab es da irgendwie nicht genug von. Das hätte ich noch halbwegs sinnvoll gefunden. Aber hier reagiert dann die Polizei auch mit Ablehnung darauf, sag ich was. Da war der blöde Artikel jetzt schon wieder. Den finde ich jetzt wirklich nicht. Ja, ist auch, glaube ich, egal, was in der Ticket ja, steht. Genau. Aber in Berlin wollten sie das halt machen. Ja, machen sie aber nicht. Ne? Ja, und ich meine, selbst wenn, was hindert denn die Gruppe, die auch ihre Machete mit zum Picknick bringt, daran, da reinzugehen? Gar nichts. Ist ja kein Feld an der Eingangstür, die das Männer zur Asche verbrennt oder so. Das auch, ja. Aber wenn er dann wieder sagen könnte, naja, wenn das so ausgewiesen ist, da hat man ja direkt eine Handhabe, die Leute von vornherein schon, auch wenn sie dann nichts machen oder so, einzusacken. Aber auf dem Weg dahin kann ja auch noch alles Mögliche passieren. Und außerdem ist es ja ein Schritt weiter in Richtung von, ach, macht euch keine Sorgen, wenn die Frauen einfach in Gefahr sind, dann schotten wir die einfach immer mehr ab und separieren sie vom Rest der Gesellschaft. Und dann wundern sich die Leute dann, warum diese Gesellschaften, wo das so ist, so sind, wie sie sind. Also. Ja, das würde ich halt auch noch als Kritikpunkt angedeihen lassen, dass das halt der Islamisierung in die offenen Hände spielt. Ja, hast du noch, hab's noch gefunden, die Antwort von den Verkehrsbetrieben, die Berliner BVG, sehen den Vorschlag der Abgeordneten skeptisch und halten die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen in ihren Fahrzeugen für ausreichend. Haben die geantwortet, wir arbeiten mit vollem Einsatz daran, dass alle Fahrgäste jederzeit sicher, bla bla bla. Ne? Haben die dann geantwortet mit nee, nee, nee? Aber ich meine, wer schon mal in Berlin ÖPNV gefahren ist und meine letzte Erfahrung ist schon fast 20 Jahre her eigentlich, dann weiß man, dass man nicht das Gefühl hat, dass man sich dort irgendwie sicher fühlt, sondern man möchte so schnell wie möglich wieder aus diesem Ding raus und irgendwo in die Luft und merkt dann draußen, dass es eigentlich überall genauso ist in Berlin. Ja. Also ich finde die ja, nicht vertrauenerweckend, die Berliner U-Bahn. Nee. Abends, nachts vor allem nicht. Nee. Wenn du am Cottbusser Tor vorbeifährst und so, nee, hab ich keinen Bock. Ja, das stimmt. Ja, und passend dazu haben wir hier einen Fall, der schon ein bisschen älter ist, den habe ich aber überhaupt nicht mitgeschnitten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Artikel frisch ist. Er ist halt zusammen mit der Habeck-Geschichte aufgetaucht jetzt. Eine Razzia bei einer alleinerziehenden Mutter wegen Falschzitaten. Falschzitate. Wenn du mal runterscrollst, da bist du so einer Collage, wo so vier Politikerköpfe und Texte zu sehen. Ja, noch ein Stück runter. Die ist unten nochmal in groß, ist besser. Noch ein bisschen, jetzt bald da. Genau, das hier hat sie gepostet. Also da ist ein Kopf von Olaf Scholz und daneben steht der Text, ich kann mich nicht erinnern, mehrere Millionen unterschlagen zu haben. Dann ist der Kopf von Christian Lindner da und er sagt, keine Übergewinnsteuer, Reiche sollten nicht mehr zahlen. Und dann sagt die Frau Baerbock angeblich, egal was die Wähler wollen, auch wenn sie auf die Straßen gehen und kein Geld mehr haben, wir stehen zur Ukraine. Und dann haben wir noch den Herrn Habeck, der sagt, ein Laden, der aufhört zu verkaufen, ist doch nicht insolvent, der verdient nur kein Geld mehr. Aus der Erinnerung wiedergegeben, ne? Aber leider leicht falsch. Ja, genau, falsch. Aber sie haben hier natürlich auch, zählt halt auch die echten Äußerungen auf. Mhm. Aber halt wieder Durchsuchungsbeschluss, Beschlagnahme von internetfähigen Endgeräten, Laptops, Tablets, Computer, Mobiltelefone nebst SIM-Karten. Die Begründung ist, die verbreiteten Aussagen seien den Politikern in den Mund gelegt worden. Die Falschzitate seien auch wegen der hohen Verbreitung geeignet, das politische Wirken der Geschädigten erheblich zu erschweren und sie in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Die Beschuldigte hätte dies zumindest billigend in Kauf genommen. Und wir wissen alle, dass der Herr Scholz sich nicht erinnern kann, dass der Herr Lindner immer versucht, gegen spezielle Steuern für Reiche vorzugehen, dass die Frau Baerbock gesagt hat, dass ihr der Wählerwille egal ist. Das hat sie nicht in der Form direkt gesagt, hier unten, wo wir hier. Wenn ich die Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht, dann will ich das auch einhalten. Egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich will den Menschen in der Ukraine liefern. Und das Mem sagt halt, egal, was die Wähler wollen, auch wenn sie auf die Straße gehen und kein Geld mehr haben, wir stehen zur Ukraine. Kann man sich jetzt fragen, ist das unlauter verkürzt, weil ich sehe in den zwei Sätzen eigentlich dasselbe. Also, ja, wir wissen alle, wie das wirklich gelaufen ist. Die Dame hat die Geldstrafe von 1.200 Euro akzeptiert, dazu hat ihr Anwalt geraten. War das denn Tagessätze oder was? Dann 30 oder 50 oder was? War ein Strafbefehl, glaube ich, wenn ich das. So, die haben 9 Tagessätzen gemacht, meine ich. Aber ich sehe hier leider keine Angabe von Tagessätzen. Mhm. Das passt ungefähr zu dem, was ein Bekannter von mir ja auch für die Stadtzimmermann-Sache bezahlen musste. Also, ich glaube, ich Hexe genannt hat oder so. Mhm. Im Ermittlungsdokument steht, die Maßnahmen stehen im angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und zur Stärke des Tatverdachts. Vor allen Dingen. Ist zu vermuten, dass die Durchsuchung zum Auffinden der Gegenstände führen wird. Die Behörden führten aus, dass der Account der Frau auf Twitter zu einer beachtlichen Reichweite beigetragen habe. Eine Darstellung, die die Betroffene als völlig unrealistisch zurückweist. Sie hat keine nennenswerte Social-Media-Reichweite. Ein Strafverteidiger in Würzburg dazu konsultiert, äußert sich überrascht. In seinen 20 Jahren Erfahrung hatte er sowas noch nicht erlebt. Nun, eine alleinerziehende Mutter. Ja, 1200 Euro. Aus dem Haus zerren und. Ja. Nummer. Weil sie was geteilt hat, was nicht 100% das ist, was die Leute gesagt haben, aber eigentlich für jeden ganz gut zusammenfasst, was der Bürger draußen so über die Politik, also ich denke, ein großer Teil der Leute draußen würde das hier unterschreiben. Ja? Und würde sagen, ja, das ist das, was ich höre, wenn ich diese Menschen sprechen höre über diese Themen. Aber ja, es wird kalt in Deutschland. Und nicht Kaltland hier der Schwachsinn, sondern es wird für die Menschen, die irgendwie Wahrheit und vor allem den heiligen Sanktionismus lieben, für die wird es nicht mehr lustig. Es gibt keinen, der das Gegenteil verspricht, dass es besser würde. Nee. Jedenfalls niemand, den man wählen darf. Kann. Soll. Kann. Wir haben ein Land, in dem eine ganz klare konservative Mehrheit mit Regierungsauftrag da ist. Eigentlich. Das ist keine Demokratie mehr. Kommen wir auch gleich noch zu. Ja. Nachdem wir den Martin Sellner kurz mal besprochen haben hier, der hat nämlich jetzt wieder Ärger bzw. Ermittlungen treffen ihn. Können wir das noch hier? Das wirkt, als hätte Sellner die Inszenierung gesucht. Es war Ende Januar 2024, als der österreichische Rechtsextremist, schreibt die Tagesschau, zum Teil live in sozialen Medien von seinem Grenzübertritt nach Deutschland berichtete. Was ist da verwerflich dran? Zuvor hat es im Berichten geheißen, gegen ihn wäre eine Einreisesperre geprüft, aber stimmte das auch? Ja, wie auch immer, genau. Letztlich war sein Vergehen, dass er ein Telefongespräch mit einem Polizisten veröffentlicht hat, was nicht erlaubt ist. Ja, man darf keine Audios öffentlich machen. Das wissen wir ja auch von der Korrektivsache, da war das ja wohl auch so. So ein Problemchen. Ja, und da ermitteln sie jetzt, inwieweit das, keine Ahnung, zu einer Strafe führen kann. Sie möchten ihn wahrscheinlich wieder gerne bestrafen. Hat er überhaupt noch irgendwas, hat er überhaupt noch ein Konto oder so? Ich glaube, er hat erzählt, wenn ich mich recht erinnere, dass sie 89 Konten gekündigt hätten, also bei 89 Banken. Und da ist dann die Ausland auch nicht mehr groß. Also ja, im Ausland sind die meistens mit ihren Konten. Mann, ja, ich finde es ein bisschen... Okay, also was sie sonst so für kleinliche Sachen verfolgen, ne, dann passt das natürlich. Herr Stürzenberger hat, glaube ich, gemeint, er ist in Litauen oder irgendwo. Hat da ein Konto jetzt. Ja. Sollte mal eine Bank auf die Idee kommen, das Gegenteil irgendwie so zu machen, sozusagen. Die Leute dann alle auch zu vertreten. So schlimm kann das auch nicht sein. Ich dachte, Kapitalismus funktioniert so, dass dann irgendwann auch mal einer sich findet, der den Bedarf da deckt. Ja, da gibt es ja das Problem mit Zahldienstleistern und Zeug, dass er dich dann irgendwie, dann wird es halt heißen, ja, diese Bank müssen wir ausschließen von sämtlichen Systemen. Ja. Und dann kannst du ja, wenn du keine Überweisung mehr annehmen oder austeilen kannst, dann was für eine Bank bist du dann noch? Ja. Dann bist du ein Sparschwein im Endeffekt nur noch. Ja. Oder Geld reintun und rausnehmen kannst. Naja, das will auch keine Bank haben, dann so ist schon klar. Ja. Ja, und es nimmt kein Ende irgendwie mit dem dystopischen Scheißdreck. Und eben im Chat meinte auch schon irgendwer vorausschauen, schau mal nach England, die sind uns 10 Jahre voraus und hier haben wir eine Journalistin, die für den Telegraph arbeitet und sie sagt, sie hat eine kafkaeske Nachforschung wegen einer angeblichen Hasskriminalität, eines Hasspostings erlebt. Alan Pearson wurde um 20 vor 10, also in England ist man ein bisschen humaner als bei uns um 20 vor 10, aber am Sonntag besucht. Von zwei Polizisten wegen einem Post, den sie auf X gemacht hat, vor einem Jahr. Und sie hat dann gesagt bekommen, also sie ist ein nicht strafbares Hassereignis wird ihr vorgeworfen. Und es geht um das Aufrühren von Rassenhass. Und sie sagte, das war wahrscheinlich so ungefähr um die Zeit vom 7. Oktober, wo sie sich pro Israel geäußert hat. Und sie hat halt gefragt, wer der Ankläger ist. Wer hat sie angezeigt? Und dann haben die Polizisten gesagt, es heißt hier nicht Ankläger oder Anzeigende. Es heißt Opfer. Es heißt Opfer. Da ist jemand Opfer von ihrer Äußerung geworden. Und sie sagt, Investigation unter Sektion 17 des Public Order Acts von 1986, das geht da um Material, likely or intended to cause racial hatred, also dass die Möglichkeit oder das Ziel hatte, Rassenunruhen auszulösen. Und man hat uns diesen Report weitergegeben, eine andere Einheit oder Institution des Staates hat uns das weitergegeben. Es geht um einen Social Media Post, der inzwischen gelöscht wurde. Das ist noch das Geilste. Also die Frau hat den selber gelöscht und die Polizei hat gesagt, die haben den gelöscht, aber da müssen wir ja trotzdem mal hingehen, weil die könnte Rassenhass anstiften. Und dann haben sie ihr gesagt, ja, das ist eigentlich ja so ein Non-Crime, also so ein nicht strafbarer Inzident, aber sie haben das behandelt wie einen kriminellen Vorfall aus irgendeinem Grund. Und es gab ja ein großes Hin und Her und die Suella Braverman, die damals die Innenministerin war, hat ja extra die Schwelle angehoben für solche Sachen und damit es eben keinen Chilling-Effekt gibt, also damit es nicht bestrafe einen Erzieher Hunderte passiert. Und da hat man präzisiert, dass der Post klar motiviert sein muss von Feindseligkeit. Also man muss die Intention halt der Feindseligkeit darin sehen. Und es muss ein echtes Risiko von Eskalation, die signifikanten Schaden verursachen kann oder halt einer Straftat bestehen. Und erst dann darf man eigentlich zu den Leuten gehen. Das Beste ist, die haben der Frau nicht mal erzählt, worum es geht. Die haben ihr nicht gesagt, was für ein Tweet. Diese Information können sie ihr leider nicht geben. Aber du hast die Polizei vor der Tür stehen. Und ich sage dir, wir sind hier, weil wir mit ihnen darüber sprechen wollen, dass sie was Böses auf Twitter gesagt haben, aber wir sagen ihnen nicht, was sie gesagt haben. Ja, es sind diese Terrorgesetze, ne? So die Nachwirkungen davon. Du musst den Leuten nichts sagen. Ja, das ist wirklich Kafka. So. Ja, total. Das ist völlig Kafka. Nein, wir sagen ihnen das nicht. Ja, wohin soll das gehen? Was soll das Ende sein von dieser Geschichte? Wirklich, wollen wir wirklich in unseren Teleschirm-bestückten Häusern sitzen, wo man uns reingucken kann, genau wie wir dann selektiert rausgucken können? Oder wollen wir lieber sagen, nee, da müssen wir irgendwie, wir müssen unsere Demokratie irgendwie zurückkriegen, wir müssen die jetzige politische Kaste irgendwie von den Trögen scheuchen und sagen, wir brauchen ein besseres System, ein ehrlicheres System, ein weniger verkrustetes System. Echte Demokratie. Ja, und so viele Stellschrauben wären das vielleicht gar nicht, die man da mal ändern müsste, aber das, sowas hier, das kann doch einfach weg. Das kostet nur Arbeit und Zeit und Nerven und Geld. Und vor allem, ja, was ist mit den, ich meine, London ist ein, es gibt viel Kriminalität, sagt auch hier irgendwo, ich finde es jetzt so auf die Schnelle wahrscheinlich nicht, hat auch jemand gesagt, wie viele Diebstähle und wie viele Raubüberfälle gibt es in London und ihr also schickt zwei Leute dahin eine Stunde, um einer Frau zu erklären, dass sie was gesagt hat, wo ihr aber nicht sagen könnt, was sie gesagt hat und es ist ein Jahr her und sie hat den Post gelöscht, aber ihr zeigt mal Präsenz oder was? Vielleicht auch, weil sie eine bekannte Journalistin ist. Ne? Da sind wir wieder bei Bestrafe eine, erziehe Hunderte. Ja, spielen wir. Weiß man ja immer nicht. Ne? Würden das denen die Betroffenen zugeben? Wahrscheinlich auch nicht. Ne? So, ja, jetzt kommt, da habe ich, also ich muss ja sagen, diese Grünen bringen mich selten herzlich zum Lachen, aber hier bin ich wirklich vor Lachen fast vom Tisch gefallen. Bidi, Bidi, Spendi für Winti, Wahlkampfi. Für Gefühli. Und für die, die uns nur hören, es ist ein Hamster zu sehen, dem man eine Mütze aufgesetzt hat, ein Schleifchen angebunden hat, zwei Handschuhe und eine Sonnenblume. Wobei ich jetzt mich frage, ist das Schleifchen? Ist das hier die Miss Pac-Man? Rosa Schleifchen. Das Schleifchen, das auch auf Miss Pac-Man draufgeklebt worden ist, um sie zu einer Frau zu machen, worüber sich Anita Sarkeesian ganz schrecklich aufgeregt hat. Nicht? Haben die Grünen das gemacht? Außerdem, ich habe das Gefühl, diesen Darsteller kenne ich, diesen Hamster. Und normalerweise sehe ich den Hamster immer eher AfD-Werbung machen. Komisch, dass der hier auch für die Grünen antritt. Also ist das tatsächlich von AfD oder was? Nee, basierte Brudi hat da so einen Grind laufen auf Twitter, wo er Gespräche zwischen dem Hamsterich und verschiedenen AfD-Politikern irgendwie protokolliert. Die sind ganz ehrlich, ich lese die gerne, sie sind lustig. Er hat auch hier drunter was irgendwie kommentiert, das hat diesen Tweet dann gleich mal rationiert. Also da war dann deutlich mehr Likes auf dem basierten Brudi-Tweet als auf dem. Winti-Wahlkampfi. Winti-Wahlkampfi, sag mal. Oh, hallo. Ihr Mensch, wisst schon, dass Kindergartenkinder nicht wählen dürfen, oder? Ihr wisst das schon. Bidi, bidi, spenden. Ja, genau. Du. Vielleicht das jetzt noch entschieden in den letzten Monaten. Infantili, bidi, sagt der Enkelstein. Ja, genau. Infantili, tili. Und wem das Gehirn noch nicht geschmolzen ist, da haben wir hier noch, das war, glaube ich, eine Zuschauereinsendung. Ne? Ist ja, die Musik kannst du auslassen. Ist ja ganz schrecklicher, ne? Konflikt auch zwischen unseren Politikern. Ne? Also, die hassen sich gar sehr. Ich meine, klar, ja, die spielen natürlich Theater für uns und alles, aber man hat schon das Gefühl, ja, die freuen sich ihrer Zeit da und genießen das gut bezahlt. Irgendwie. Naja, finde ich jetzt nicht so. Ich meine, der Scholz kommt da halt an und ich meine, die denken sich, was will der denn hier? Und gleich schüttet Lindner ja auch so mit dem Kopf. Und der traut sich echt was. So mit seiner Hand was hier kommt so. Er hier an oder was meinst du? Der wollte irgendwas absprechen oder was, ja? Ja, okay. Keine Ahnung, der wird vielleicht freundlich mit denen geplauscht haben. So nach dem Motto, ja. Und Lindner dann so, geh weg, ey. Ein kurzer Blick hinter die Kulissen, ne? Des Turbo-Wahlkampfs. Der Lindner wird schon gerne mit dem Merz, oder? Koalieren so ein bisschen. Dazu muss man aber über die 5%-Hürde kommen. Herde, ja. Die 5%-Hürde, genau. Hüpf, Christian, hüpf. Das ist auch The Clash of the Titans in Wuppertal. Wer schreibt diese fucking Drehbücher, bitte? Ja, gut ausgedrückt. Genau, ich mein, Thomas Heidenwagen, der geht ja jetzt, damit endlich er auch durch eine Frau ersetzt werden kann. Und also mutmaßlich. Und nee, aktuell ist er offiziell im Urlaub, aber man munkelt, dass er danach halt nicht mehr in den Job zurückgeht. Was ich auch schon wieder so eine Nummer finde. Du bist Verfassungsschutzpräsident und dann trittst du für eine Partei an, die aber nicht an der Regierung beteiligt ist. Und willst da gleich einen Wahlkreis, also so aus dem Stand. Ich finde das alles zutiefst ekelhaft. Widerlich. Ja, normal ist das nicht. Also. Das ist richtig ekelhaft. Mir tut der Kandidat in Wuppertal leid, der dafür seinen SPD. Platz räumen darf. Nee, der auch. Nee, aber was ist mit dem Typen, der in Wuppertal jahrzehntelang schon Parteiarbeit macht vielleicht? Und jetzt irgendwie dachte, okay, jetzt kommt meine Zeit und dann kommen so, setzen dir da den hin. Ja, Pech gehabt. Da hat die Partei so entschieden. Ich finde das einfach nur traurig. Ja, und dass Helgi ihn halt eingeladen hat, noch vor irgendwie einem Jahr oder anderthalb, um mit ihm zu plaudern und freundlich sich mit dem Verfassungsschutzchef zu schmücken in seinem Wahlkreis. Sind das die beiden Kandidaten mit den selbsttönenden Brillen? Kann das sein? Das sind so Gefahrenabwehrbrillen in Schwarz, sobald eine Wählermeinung in den Blick kommt. Wer mir wirklich leid tut, sind die Wuppertaler. Ich meine, so eine Wahl möchte man nicht haben, sage ich jetzt mal. Das ist keine Wahl, ne? Das ist keine Wahl. Das ist, ja gut, vielleicht steht da noch jemand Drittes zur Auswahl. Du kannst sicher noch Grün wählen oder FDP, ja. Aber du kannst deine Stimme für den Wahlkreiskandidaten auch genauso gut in den Blumentopf tun. Vielleicht wächst ja was. In Wuppertal? Ja, Als wäre Wuppert da noch nicht hart genug getroffen. Ey. Ja, genau. Ja, und die Grünen schwenken aber doch dann leicht um, was die Schuldenbremse angeht, heißt es hier auch bei den Tagesthemen. Sie wollen jetzt die Schuldenbremse nicht mehr komplett einfach abschaffen, sondern umstricken, sodass es dann für Investitionen, kann man die dann mal aussetzen, so ungefähr. Was ich auch komisch finde, weil dann können sie ihre laufenden Kosten jetzt aus dem Krieg aber damit nicht decken. Ne? Das ist ja keine Investition, oder? Also wenn das der Grund für die Notlage ist, wie der Scholz ja gesagt hat, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Ne? Bei denen ja, ist doch genau. Alles eine Investition. Ja, es wird eine Frage. Schuldi, Geldi, Geldi. Tja. Du musst jetzt alle zukünftigen Anträge der Grünen, wenn du zu dieser Sprache verfasst ist. Das ist die Zeitlinie, in der wir jetzt leben. Das du bleibt dabei. Ne? Sie wollen bei Cheffi stehen. Und Grundgesetz in die Kohle, die Kreditsumme der Staats noch erhöhen und so. Das steht denen also im Prinzip schon vor. Ne? Da bleibt es dabei, wenn man bei der Neuwahl gefragt wird, welche Partei man wählen soll oder so. Auch das kann ja eine Rolle spielen für den einen oder anderen. Kaufen. Grüne. Sondi-Vermögi schlägt der Dulli vor. Gut. Ja, guck mal, wir kleben ein neues Schild auf die Schulden und dann heißt das ganz anders. Krediti nur für Investiti. Ja, kommen wir jetzt zum perfidesten Schachzug bisher in dem Turbo-Wahlkampf. Ich sehe nur Annalena Baerbock mittendrin. Merkt euch diese Namen. Merkt euch alle. Ja, genau. Nee, merkt sie euch am besten alle gleich, zumindest da. Helge Lind sehe ich hier. Mütze nicht sehe ich hier. Gerade lang. Ich glaube, das ist so ziemlich komplett rot-grün. Sönke Rix. Ja, ich glaube, das sind aber auch 5 CDU-Leute dabei oder so. Boah, ey, die sollen sich aus der CDU. Stalf Regner. Till Steffen, Nike Slavik, was auch sonst. Bist du sicher? Sind alle da, Janine Wissler. Was denn? Ja, ich habe bisher nur vorgelesen. Nee, ich meine jetzt Mama, und der ja meinte, da wären noch CDU-Leute dabei. Also ich meinte nämlich auch eingelesen zu haben, wo ich dachte, ist der nicht eigentlich in der CDU? Aber ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten. Klingbeil. Weil Dings. Göring. Friedrich Merz hat mich behauptet, da wären noch FDP-Leute dabei gewesen und die habe ich dann echt nicht gefunden. Mhm. Anke Domscheit-Berg. Das ist echt das Who is Who. Ich lese nur die Prominenteren vor. Karamba Diaby. Damit man sich ein Bild machen kann, wer alles diesen Gesetzentwurf mit unterschrieben hat, weil... Vielleicht sehen wir uns ja noch den Inhalt an. Britta Hasselmann. Hier, ich will auch unterschreiben. Ja. Dr. Robert Habeck. Dr. Robert Habeck. Dr. Robert Habeck. Dr. Robert und Mr. Habeck. Ja. Ich hatte eine andere Gesetzesvorlage im Kopf, als ich gesagt habe, mit CDU. Ich glaube, die war ohne CDU, bin ich nicht ganz sicher. Das hätte mich auch gewundert. Die war ohne CDU und ich glaube, die CDU hat, glaube ich, auch gesagt, sowas wie, wir werden geschlossen dagegen stimmen oder so, wo ich noch dachte, ob das dann... Ja, aber können sie das nur mit einer Zufallsmehrheit im Endeffekt, ne? Sozusagen. Wir kennen diese Zufall. Ich weiß gar nicht, reicht das denn CDU und AfD aktuell? Reicht doch gar nicht, oder? Die kriegen das durch, wenn sie das wollen. Ja, naja, ich meine, die FDP ist auch nicht mit dabei. Ne? Also. Ja, aber dafür die Linke und die BSW wahrscheinlich. Ja. Die würden wahrscheinlich eher die Abstimmung freigeben, das heißt, da kannst du vielleicht halbe rechnen oder so. Da wird auf jeden Fall knapp. Würde glaubst du an Lebensschützer in der Linken? Ich glaube es ja nicht. Glaube ich auch eher nicht. Das ist nämlich genau dieser Vorschlag im Endeffekt, über den wir auch vor ein paar Wochen schon mal geredet haben. Den hatte ich da angeschleppt. Das ist eine Frechheit, das irgendwie hier zur Wahl zu stellen, finde ich. Das ist eine absolute Höhe in so einem Moment, wenn man meint, man könnte das irgendwie die Situation gerade ausnutzen, die gestörte demokratische Situation da im Bundestag so, finde ich, kotzt mich an, richtig gehend. Finde ich unmöglich, sowas. Der Merz versucht da irgendwie ehrenhaft zurückzutreten und dann treten sie ihm ehrenhaft schön in die Eier von hinten, weißt du? Merz? Scholz, meinst du? Nee, der Merz hat doch gesagt, dass sie jetzt keine Zufallsmehrheiten haben wollen. Ja, aber gerade das finde ich auch zutiefst undemokratisch. Das ist auch Panne. Es ist abzustimmen Panne. Über die Sachen, die da liegen, und danach wird geguckt, wer hat die meisten Stimmen und scheiß drauf, ob der eine mit dem anderen zusammenstimmen will. Wo sind wir hier? Nee, ich will nicht mit den Leuten aus der Igelgruppe in den Garten. Ich bin in der Raupengruppe. Was ist das hier? Ja. Ihr habt da hinzugehen, die haben ja die gesamten Tagesordnungen abgeräumt bis zur Neuwahl. Da waren ja einige Sachen drauf. Das Deutschlandticket wollen sie wohl noch zusammen abstimmen. Ja, und das hier ist halt gesichert. Und das hier haben halt diese Leute, die da oben, die wir uns gerade angeguckt haben, die haben das dann lanciert, um die Gunst der Stunde zu nutzen, als Dolchstoß. Ja. Und wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, was da wirklich drinsteht. Da steht nämlich dieses mit AA-Abschaffung, A218. Also komplette Straffreiheit, Abschaffung der Bedenkzeit von 3 Tagen, Abschaffung des verpflichtenden Beratungsgesprächs. Und wie viele Wochen haben Sie hier drin untergebracht? Sie haben schon eine Grenze gemacht, aber die haben Sie halt verschoben. Und bis 22? Ist, die haben diesen oder was? Die haben den Paragraphen, nee, ich glaube, es war 14 oder so. Also das unter 20, glaube ich. Okay. Weil das bei dem Originalantrag waren das ja noch 22 Wochen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was hierbei rauskommt. Und die haben auch den Paragraphen nicht gestrichen. Die reden ja immer alle von Streichen, aber die haben den gar nicht gestrichen, weil da ja die geltende 12-Wochen-Frist erschwert. Okay. Naja, auf jeden Fall, wir hatten ja hier schon öfter angemerkt, dass es ja das meiste, was in diesem Paragraphen drinsteht, sich ja gar nicht an die schwangeren Frauen selber richtet, sondern an andere Leute, die das gegen ihren Willen machen. Und das bleibt da auch drin. Also in den Paragraphen gibt es weiterhin. Die reden immer alle von Streichen, aber die wollen den gar nicht streichen. Die wollen nur daraus streichen, dass die Frauen irgendwas betreffen. Die wollen die 12 Wochen behalten. Aber straffrei, okay. Und kriminologische Indikation bis 15. Also den haben sie massiv entschärft, dem Entwurf. Wo ich vorhin drüber gestolpert bin, was ich jetzt aber sicherlich auf die Schnelle nicht finde. Ich habe da einen Passus gefunden, der klang so ein bisschen danach, dass es auch eine Pflicht für die Ärzte gibt, die Leute quasi die Abbrüche durchzuführen. Das ist ihnen sicher wichtig. Und das geht nun mal nicht. Weil das war irgendwie so formuliert, so nach dem Motto, ja, Unterlassung von medizinischer Hilfe oder klar. Irgendwie so. Ja, genau. Aber das ist aber nochmal nachgucken. Ich habe das nur irgendwie in 10 Minuten überflogen bisher. Aber ich habe da irgendwas gelesen, was irgendwie so klang. Also bitte nicht als Tatsache sehen. Ja, 12 Wochen haben sie immer noch. Ja. Ja, aber das ist der erste Schritt. Wir wissen alle, dass die weiter wollen. Ja, das sowieso. Und ich meine, das muss ja auch, die brauchen ja auch immer noch was. Hallo, die können doch nicht irgendwas weggeben, wo sie dann keinen Punkt mehr haben, wo sie irgendwie Kulturkampf machen können. Ach ja, und hier diese Sozialgesetzbrennungen, die sind sicherlich auch noch interessant. Aber da müsste man sich nochmal die Paragraphen angucken, auf die sie sich hier beziehen, weil das könnte nämlich auch irgendwie sowas hier bedeuten, so nach dem Motto, ja, das muss doch noch bezahlt werden oder so, wenn die kein Geld dafür haben. Jo, hier steht zum Beispiel, nach dem 5. Abschnitt des Schwangerschaftskonfliktgesetzes können bei einem rechtmäßig vorgenommenen Abbruch einer Schwangerschaft Leistungen in Anspruch genommen werden. Also ist natürlich die Frage, von welchen Leistungen hier geredet wird, deswegen meine ich, da muss man nochmal nachgucken. Aber klang für mich jetzt erstmal so nach dem Motto, ja, und wenn die Leute keinen Job haben oder so, dann Krankenkasse. Muss bezahlt werden. Der Arzt, die Ärztin oder die Einrichtung rechnen Leistungen nach § 20 mit der Krankenkasse ab, die Bescheinigung nach Absatz 2 Satz 2 ausgestellt hat. Okay, hier ändern sie immer nur nicht rechtswidrigen durch rechtmäßig. Das sind natürlich nur wieder ihre Umdeutungen. Ja, aber irgendwas war da auf jeden Fall, das klang so ein bisschen danach. Leistungsfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit. Genau, und hier hast du dann immer noch den Paragraphen, den es dann immer noch gibt und wie der dann aussieht. Nur was dieses Jahr oder zum Unterlassen eines Schwangerschaftsabbruchs? Ich weiß nicht mehr. Genau, das war das, glaube ich. Da müssen wir nochmal gucken, was das denn bedeutet. Weil hier oder zum Unterlassen eines Schwangerschaftsabbruchs. Das ist hier nicht irrelevant, ja. Genau. Ich gucke mal eben nach dem Paragraphen da. Ja. 240. 218. Nummer 40 ist Nötigung. Absatz 4 Nummer 1 ist Absatz 4 ist in besonderen schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 5 Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter. Da geht es um Nötigung zum Schwangerschaftsabbruch. Zum Schwangerschaftsabbruch, okay. Und da wollen Sie jetzt einfügen oder zum Unterlassen eines Schwangerschaftsabbruchs. Also Sie Nötigung wollen. Warte, hier, ich habe den ganzen Satz. Unter Hinzunahme des Gesundheits- und Lebensschutzes sowie des Selbstbestimmungsrechts der schwangeren Person muss dies in gleicher Weise gelten, wenn der Täter sie mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel dazu nötigt, den Abbruch der Schwangerschaft zu unterlassen. Also wenn man eine Frau nötigt, nicht abzutreiben, ist das auch entsprechend strafbar. Also du machst immer einen wegen Termin als also es gab es. Und machst das dann aber nicht und dann ist er über die 12 Wochen und kann es nicht mehr machen. Und bisher gab es halt nur die Rechtsvorschrift, dass du niemanden, also dass es eine Straftat ist, wenn du jemanden zum Schwangerschaftsabbruch nötigst. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja? Genau. Und jetzt haben sie hinzugefügt, dass du halt auch einer Nötigung schuldig bist, wenn du halt jemanden dazu nötigst, nicht abzutreiben. Ja. Ja, aber auch krass, dass hier in Punkt 4 218a bis 19b aufgehoben werden. Das ist ja praktisch der ganze Paragraph bis auf die Einleitung dann, oder wie? Was steht denn da wohl noch drin? Sollen wir da auch nochmal reingucken? Ja, komm. Den haben wir doch hier im Endeffekt gerade auf dem Bildschirm gehabt. Nee, die weiteren. 218. A und. A bis 19b. A bis 19b. Ist, glaube ich, also 19a ist schon weg. Die entsprechenden Neuregelungen für 18a bis 19b befinden sich soweit erforderlich in Paragraph 2a, 5, 6, 12 und 14a. Also die haben die aufgelöst. Vorfeldkriminalisierung, kriminelles Umfeld durchführen. Da ging es um Abtreibungen in kriminellem Umfeld, also illegale Abtreibungen sozusagen. Würde ich aus meinem kurzen Glanz jetzt herausziehen. 219b ist Inverkehrbringung von Mitteln zum Abbruch der Schwangerschaft. Und was sagt der Phil von Dorf sagt, schwangere Person? Steht da wirklich schwangere Person drin? Oh je. Oh je. Das habe ich jetzt erstmal nicht. Gar nicht. Hier steht aber auf definitiv gegen den Willen der Schwangeren drin zum Beispiel. Also. Das stimmt. Schwangere Personen habe ich jetzt noch nicht gesehen. 219 ist die Beratung der Schwangeren an Not- oder Konfliktlage. 218. Aber eigentlich müsste hier SchwangerInnen oder sowas drin stehen. Ja, der schwangeren Person ist es dasselbe, oder nicht? 218. Nee, die Schwangere ist ganz klar gegendert. Die schwangere Person ist nicht gegendert. Das ist dann die Schwangernde? 218c ist ärztliche Pflichtversetzung bei Pflichtverletzung bei einem Schwangerschaftsabbruch. Keine Ahnung, ob man das wirklich streichen muss. Kommt mir nicht so vor, als ob das sinnvoll wäre. 218b, Schwangerschaftsabbruch ohne ärztliche Feststellung, unrichtige ärztliche Feststellung. Okay. 218a, Straflosigkeit, Schwangerschaftsabbruch, sehr gut. Schwangis, genau. Das sind die Schwangis. Und die haben dann Schwangi-Abbruchi. Winti, Winti, Bitti, Bitti. Baby, Baby, Bitti, Bitti. Verschwindi. für unseren Winterwahlkampf. Baby, Baby, Bitti, Verschwindi. Oh Gott. Ja. Ja, um es nochmal klar zu sagen, was ich halt eben dachte, eben hat sich jetzt herausgestellt, war Quatsch. Ja, gut. Ja, darüber habe ich ja mal gelacht, ne? Ordentlich. Hat die SPD das auch mal geschafft, mich auch mal zum Lachen zu bringen. Mit diesem Tweet. Ich finde, Elon Musk sollte so eine Drehtür einbauen in X, weißt du, wie in dem Simpsons-Meme, wo Opa reinkommt und gleich wieder rausgeht. Herausfordernde Zeiten verlangen nach besonderen Antworten. Deswegen haben wir uns für die Rückkehr auf X entschlossen. Denn nur wer seine Stimme einbringt, kann sich auch Gehör verschaffen. Wir freuen uns auf eine spannende Zeit. Eure SPD. Spannend. Oh Mann. Was wollen die denn da? Nach Hasspostings gegen sich suchen oder was? Was anderes werden sie ja nicht finden. Ja, Wähler vielleicht finden oder so. Ja, toi toi toi. Ne? Toi toi toi. Damit euch hier kein X für ein U vorgemacht wird. Ja. Die SPD ist zurück. Sich erstmal beleidigt verpissen und dann, wenn man merkt, dass so viele Leute da sind, dann wieder angeschissen kommen. Ne? So ungefähr kommt es auch rüber. Klingt ja schon ein bisschen wie eine Drohung. Hm. Die Mongolen kommen. Ja, die Social Partei Deutschland. Das ist demokratischer Sozialismus. Das ist total cool. Das muss man ja sagen, haben die Amis auch ein bisschen falsch verstanden. Ich glaube, das habe ich von dem Trump oder von Musk gehört oder gelesen. Das ist mein German Socialist Government oder so. Ich denke, ey, das hat aber echt ein bisschen schief gewickelt. Sozialisten haben wenig an der Macht. Ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, ja. Oder eigentlich schon. Ja, so geheim, insgeheim vielleicht schon ein bisschen, ne? Aber es ist eben nicht so, wie sie es dann dargestellt haben. So ist es, was ich meine. Mir fällt der Name nicht ein von dem Sachsen. Wie heißt der? Kramer? Nee, das ist Tübingen. Kretschmann, genau. Wenn du ein Stück runter scrollst, ist das der Kretschmann? Ich finde den Namen hier nicht. Ja, ja. Also, man plant ja in Sachsen eine Minderheitsregierung von CDU und SPD, nachdem das mit der Brombeere irgendwie in die Hose gegangen ist, nachdem Sarah ihre Landesverbände zurückgepfiffen hat. Auch sehr demokratisch, finde ich. Super, Sarah, du bist echt Beton. Eine Regierung ohne parlamentarische Mehrheit. Und jetzt überlegt man sich einen Konsultationsmechanismus, der die Abstimmungsergebnisse für den Landtag vorab organisiert, damit man keine Zufallsmehrheiten mit der AfD hat. Ja, in einem Papier der zukünftigen Koalitionspartner heißt es: Eine Minderheitsregierung aus CDU und SPD ist zur Umsetzung ihrer geplanten politischen Vorhaben auf weitere Stimmen im Parlament angewiesen. Um weiterhin erfolgreich regieren zu können, müssen verlässliche Mehrheiten für die jeweiligen Vorhaben gefunden werden. Dazu ist es notwendig, frühzeitig und fortwährend über die wesentlichen Vorhaben der Staatsregierung zu informieren und dem Sächsischen Landtag Gelegenheit zu geben, seine Position zu artikulieren. Deshalb führt die Staatsregierung einen festen Konsultationsmechanismus ein. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit diesem Konsultationsmechanismus die Positionen der Landtagsfraktionen, Gruppen und Fraktionslosen und damit die Interessen aller Wählerinnen und Wähler bereits vor der förmlichen Initiative der Staatsregierung zu dokumentieren und die Mehrheitsfindung im parlamentarischen Verfahren zu erleichtern. Was du da machst, ist nichts weiter als die Demontage unserer Demokratie, Kretschmann. Richtest ein Hinterzimmer ein Büro praktisch, wo Politik gemacht wird. Wie nennt man sowas? Habt ihr eine Idee? Wie könnte man sowas nennen? Politbüro vielleicht? Wo ihr dann abkungelt, wer wie stimmt, damit nicht die Falschen mit euch stimmen oder damit die Richtigen gegen euch stimmen oder wie auch immer. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Aber gar nichts. Ja, überhaupt nichts. Das ist ein Schlag ins Gesicht und eine weitere Absage. Und wenn ihr noch ein paar Absagen macht, dann habt ihr das geschafft, wovor ihr immer war, nämlich die Demokratie irreparabel beschädigt. Also, ich meine, wir haben das ja sowieso schon, das sagt auch Apollo hier, wir haben das eh schon viel zu oft, dass dieser Kram vorher abgekungelt wird und eben nicht da ausgetragen wird, wo es hingehört. Deswegen hören wir gucken seit Jahren uns die Bundestagsdebatten an und wundern uns, warum immer nur über die gleichen drei Punkte, die AfD ist doof, die AfD ist blöd und die FDP blockiert, darüber wird diskutiert. Aber Sachthemen im Sinne von Arbeit, im Sinne von wirklichem Austausch, Kompromissen, die sehen wir, die sind immer schon fertig. Das ist eh schon scheiße und sollte sich ändern, meiner Meinung nach, wenn wir irgendwie die Demokratie retten wollen. Die muss deutlich transparenter werden. Und jetzt damit anzufangen, sie weniger transparent zu machen in dem Bundesland, damit man ja nicht mit den Bösen irgendwie zusammenarbeitet. Das ist, als würde man irgendwie den Baum fällen, damit niemand die Äpfel klaut. Ja, die haben schon irgendwie die Hose voll, ne? Den Eindruck habe ich auch. So. Was geht in deren Köpfen vor? Schiss. Einfach ein Urwelt finden, nochmal ein quasi staatliches Gremium, was am Parlament vorbei irgendwelche Mehrheiten auskungelt. Wo sind wir denn hier? Kuba? Tonga Tonga? Irgendeine Bananeninsel ist das. Peinlich. So sieht man übrigens aus, wenn man ganz lange die Menschen lieb hat. Der Kretschmann. Okay. Ja. Digitale Wahlmaschinen, das ist auch eine Zusendung von einem Zuschauer. Es ist eher so mal zur Auflockerung, damit wir auch was Lustiges haben. Ich bin heute schon gefragt worden vor dem Stream, ob wir wenigstens auch irgendwie ein bisschen was Lustiges dabei haben. Das ist wenigstens ein bisschen lustig. Also es ist eine Abstimmung im Europäischen Parlament. What happened? Okay, can you try another machine, Ms. Reintke? Trying here now, but the voting device didn't work. I just want to say it for the record. If okay. Other people are affected, I don't know, but it didn't work, sorry. You have the same thing? Let's have a look. Yeah, go ahead. Do you have a problem with your voting machine? Yo tengo el mismo problema. I have the same problem. Okay, let's check it. I have the same problem. Who still has a problem? So is your machine turned off? Can you try another one? There are many here. Can you find another one to put your card in? It's a new system. We need to test it as well. All right, let's try. Amendment 7. Let's have a look. We are not repeating the vote. We are not repeating the vote. Amendment 7. Amendment 7. Vote is open. Wait, we have to open. Ja. Würde ich mal Support anrufen. Ja, glaubt ja super da bei denen. Ja, Digitalisierung ist in Europa einfach eins der Kernthemen. Ich meine, this is a test now. Amendment 7. Hello, we are not repeating. Amendment 7. Ist diese Wahlmaschine so schwer? Ist das denn so schwer, so eine Wahlmaschine zu bauen, dass sie funktioniert? Eigentlich nicht. Also ich würde sagen, da muss ein Kartenleser dran. Und normalerweise kann man das auch mit Mechanik schon hinkriegen. Irgendwie. Dann geht das schon. Ist ziemlich sicher. Ne? Aber nein. Lochkarten sind ja out, ich weiß. Have you tried turning it off and on again? Genau. Ja. Und zack ist Biden Präsident. Ah, ja. Genau, Frankfurt. Perle des Rhein-Main-Gebiets. Krone der hessischen Kultur. Jetzt ohne Bismarck-Denkmal. Jetzt ohne Bismarck-Denkmal, genau. Der ist abgesägt worden in der Nacht zum Freitag und beschmiert worden mit dem hässlichen Wort Colonizer. Im Stadtteil Höchst wurde der abgesägt und das war am Jahrestag der Kongo-Konferenz. Das ist ja diese Konferenz, zu der Bismarck die Großmächte damals eingeladen hat, um zu sagen, wer macht jetzt hier eigentlich das Management von welchem Teil in Afrika? Kann man scheiße finden, aber das so auszudrücken, geht halt dem historisch affinen irgendwie Menschen in mir schon wieder einfach gegen den Strich. Das ist ein Zeitdokument, diese Statue. Und die steht da auch nicht. Da steht nicht unten dran, Bismarck ist der Geilste und du musst voll der Bismarck-Fan sein. Aber was diese Arschlöcher einfach nicht kapieren, ist, dass sie fordern ständig Toleranz und Akzeptanz und Freiräume und gesehen werden und diesen ganzen Scheiß, aber zerstören sowas einfach. Was glaubt ihr, was die Antwort darauf sein wird irgendwann? Wenn es den Leuten Staatsschutz ermittelt. Ja. Der Staatsschutz ermittelt, ja, aber Ja, für mich liest es ja so ein bisschen hier so, als wenn die Hessenschau da irgendwie ein Verständnis für hätte. Der Hintergrund ist offenbar die Außenpolitik des ersten deutschen Reichskanzlers in der Kolonialzeit. Ja, natürlich muss man das von Experten einordnen. Ja. Das ist ja gleich wieder Eck. Nur die Frage ist, ob man das wirklich ernst nehmen muss oder ob man das nicht irgendwie als Gewalt schlicht und einfach so. Ich finde es. Ja, also ich meine, wenn Worte Gewalt sein können und all diese Sachen, was ist dann das Zersägen von einer irgendwie historischen Stadt? Sollen sie doch vielleicht verlangen, dass man irgendwie ein zusätzliches Schild dran macht oder das, was da auch das finde ich eigentlich. Wo sind wir? Sind wir im Kindergarten? Ich frage nochmal. Ja, das können sie wenigstens fordern, dann machen sie wenigstens nichts kaputt mit. Dann kann die Forderung auch abgelehnt werden. Ne? Aber die Forderung, irgendwie das nicht kaputt zu machen, die wird nicht abgelehnt. Die wird einfach ignoriert sozusagen. Also was der Lord Thoranaga Summer hier gerade auch im Chat sagt, Bismarck war ja eher kritisch auch gegenüber größeren Kolonialprojekten in Deutschland. Der Sozialstaat hat er eingeführt, dass jemand, ja. Die Sozialversicherung, Und war der Kanzler der deutschen Einheit, der erste sozusagen. Wir hatten auch sehr wenig Kolonien und der Bismarck war auch nicht ein Befürworter. Ich glaube, hier noch jemand, denke ich, war auch so. Wir können dann noch mal kurz die nächste Quelle anschauen. Die habe ich eigentlich nur mitgebracht. Die geht zum gleichen Thema. Die habe ich eigentlich nur mitgebracht, um zu zeigen, wo das Bekennerschreiben erschienen ist. Weil wir wissen ja alle, Indymedia wird ganz böse unterdrückt. Die können da jetzt nicht mal mehr ihre Terrorverherrlichung und ihren Kram posten. Also wir sehen hier, es geht natürlich doch. Und es ist der übliche. Zum 140. Jährigen der Kongo-Konferenz versammelten sich heute Morgen AnhängerInnen der antikolonialen Bewegung, um ein Zeichen zu setzen gegen Kolonialismus und gegen fehlgeleitete Erinnerungskultur. Solidarität, Wedge. Ja, also das übliche Aktivistengelaber. Antikolonialer Kampf muss praktisch werden. Oh mein Gott. Wir sagen dem herrschenden Kolonialismus den Kampf an. Könnt ihr mal hier auch mal richtig hier. Gibt's Krieg? Sägen wir eure Statuen ab hier. Die koloniale Kontinuität ist überall in Deutschland. Ich meine, gestern habe ich die auch irgendwo gesehen. Ist von mir vorbeigefahren in so einem Mercedes. Und hat gelacht. Die koloniale Kontinuität. One Colonizer down. Yes, Antifa, Frankfurt am Main hier. Könnten mich alle mal. Das ist so eine der lustigsten Kleinigkeiten, die so, also lustig, haha. Das Korrektiv vermeldet in politisch bewegten Zeiten. Verabschieden wir uns bei Korrektiv von unserer Co-Geschäftsführerin Jeanette Gusko. Sie hat sich entschieden, eine neue Aufgabe anzunehmen und ihre Energie in den bevorstehenden Bundestagswahlkampf der Partei Bündnis 90 Die Grünen einzubringen. Seit sie 2022 bei uns startete, hat Jeanette in einer intensiven Zeit maßgeblich zur Weiterentwicklung und Stabilisierung unserer Organisation beigetragen. Mit ihrer Unterstützung sind wir als gemeinnütziges Medienhaus weitergewachsen und konnten unsere Strukturen nachhaltig stärken. Danke für alles. Mit einem starken Team arbeitet Korrektiv nun weiter für unabhängigen Journalismus und Medienbildung, um unsere Demokratie zu stärken. Unsere, nicht eure. Deren, nicht deine. So schnell kann es gehen, ne? Hilfst du mit so einem Scoop mal? Bisschen aus, ich kriege ein gutes Angebot, Steuerknete. Schönes Teil der Demokratie. Schönes Schäfchen ins Trockene gebracht irgendwie. Ja. Super. Finde ich toll für Jeanette. Ja, unabhängiger Journalismus. Unabhängiger Journalismus. Steht da, genau, schreibt Karl-Viktor Wachs sehr treffend über diesen Ausschnitt aus was weiß ich, Facebook oder was. Und Dieter Wegener-Kinski, den ich auch für seine scharfen Kommentare schätze, so sagen: Wir wünschen unserem Pazifismusbeauftragten viel Erfolg bei der Fremdenlegion. Ja. Ja, der Tichy berichtet, dass er Verflechtungen der FAZ-Stiftung, die heißt wohl Fazit, mit dem Auswärtigen Amt gefunden hat. Beziehungsweise die haben Verträge miteinander gemacht, dass sie sich halt gegenseitig unterstützen. Das macht damit der deutschen Wettbewerbskonkurrenz. Liegt wohl daran, dass die auch von dem Auswärtigen Amt unterstützt wird. Aber man fragt sich schon, was dieses Auswärtige Amt da mit der FAZ zu tun hat, dass sie den über die Jahre, über 10 Jahre, 35 Millionen Euro oder so zukommen lassen. Das ist ein starkes Stück. Hast du schon an die richtige Stelle gedingst hier? Der Pressereferat des Auswärtigen Amts kam am 5. Januar folgende dürre Antwort. Die Deutschlandplattform deutschland.de ist ein Instrument der deutschen Auslandskommunikation und wird im Auftrag des Auswärtigen Amtes und von der Fazit Communication GmbH in 10 Sprachfassungen betrieben. Also ein bisschen was meistens auch für ihr Geld. Für den Inhalt der Deutschlandplattform deutschland.de und die zugehörigen Social-Media-Kanäle ist die Fazit GmbH selbstverantwortlich im Sinne des Presserechts. Die Inhalte basieren auf allgemeinen Vorgaben des Auswärtigen Amts. Die Fazit GmbH hat im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung im Oktober 2022 erneut den Zuschlag erhalten, die neu aufgelegte Deutschlandplattform zu betreiben. Sie hatte seit 2016 bereits ihren Vorversion betrieben. Die Mittel dafür werden aus dem Titel Deutschlandbild im Ausland des Haushalt Einzelplans 05 bereitgestellt. Zu einzelnen Vertragsbestandteilen und Kosten können wir, da es sich um vertrauliche wirtschaftliche Daten Dritter handelt und deren Geschäftsgeheimnisse betroffen sind, keine Auskunft geben, heißt es. Ja, Auslandsfunk ist an sich Aufgabe der Deutschen Welle, genau, die dafür 400 Millionen Euro aus Steuermitteln erhält und wegen angeblich zu knapper Mittel kürzlich 50 Stellen abbauen musste. Es stellt sich die Frage, warum das Auswärtige Amt eine eigene parallel wirkende Auslandskommunikation betreibt. Ja, vielleicht weil sie noch mehr Dinge kommunizieren möchten. Also nur das, was die Deutsche Welle macht. Die Deutsche Welle wird wahrscheinlich auch ein bisschen unabhängiger sein als die Fazit, nehme ich mal so an. Das könnte man dahinter vermuten. Ja. Das die Deutsche Welle wird aber, glaube ich, ja nicht vom Auswärtigen Amt, wird die ja, glaube ich, nicht betrieben, sondern vom Kanzleramt, glaube ich, ist der, da ist das Geld da drin. Es steht ja da, 410 Millionen Euro aus Steuermitteln erhält sie. Ja, von wem genau ist das? Und das Ding sind 36 Millionen. Ja. Schon krass. Einfach mal nebenbei noch ein Organ geschaffen, noch ein paar Leute in Lohn und Brot gebracht. Baerbock hat ja jetzt auch wohl schon verdiente Freundin befördert, nochmal schnell. Ja gut, an der Stelle sind es ja dann wahrscheinlich keine Leute, die direkt beim Staat arbeiten, die das jetzt betreiben. Aber dafür ist es ein Medienhaus, was ja eigentlich auch über die Regierung berichten soll. Hm. Und unter dem Gesichtspunkt kann man das ja schon kritisch sehen. Also vielleicht besser in ihre Ausschreibung reinschreiben sollen, dass alle Medienhäuser, die irgendwelche Zeitungen, journalistische Inhalte irgendwie produzieren, davon ausgeschlossen sind oder so. Sondern, ja, es riecht natürlich ein bisschen nach Unterstützung der FAZ, ne? Also als Medienstütze, als Zeitungsstütze sozusagen. Dafür ist es natürlich ein bisschen zu selektiv, nur die FAZ betreffend. Ja gut, aber sie sind ja nicht die FAZ, sie sind die Fazit Communication GmbH, weißt du noch? Wir sind gar nicht Korrektiv, wir sind Korrektiv, die gemeinnützige GmbH-Stiftung. Das ist die GmbH. Das spielt sich auch eine Rolle bei dem, was man da machen möchte, dass man das dann machen kann. Ja, ja. 35 Millionen Euro. Katsching! Ja, und was du vorhin am Anfang gesagt hast, du könntest das nicht hier mit der Scheißtechnik, weil du alt wärst, das kann ja nicht stimmen. Wenn man hier sieht, dass die Jugend nämlich auch damit schwer überfordert ist, offensichtlich. Zumindest 40% der Achtklässler, heißt es laut dieser Studie, sind nicht fit am PC. Zwar online unterwegs, aber nicht fit. Eigentlich können die nur klicken und wischen. Klicken, naja, okay, aber wischen eben. Kompetent mit digitaler Technik umgehen können viele nicht. Laut der Studie verfügen 40% der Achtklässler nur über rudimentäre Fähigkeiten, ein steigender Wert. Ja, Tablet-Zugriff haben sie alle, beziehungsweise bei den Erstklässlern sind es schon 75% oder 70%, die da zumindest Kontakt haben und das benutzen können, wenn sie möchten. Und die Achtklässler sind sowieso alle versorgt mit Technik zu Genüge. Wie gesagt, aber was auf der Pfanne haben sie dann nur bedingt. Obwohl dieser Wert von 40% ist international verglichen schon gar nicht so schlecht. Ne? Getestet wurde etwa, ob die Schüler wissen, mit welchen Programmen sie bestimmte Dateien öffnen können, ob sie Dateiendungen kennen oder ob sie erkennen, wie glaubwürdig recherchierte Informationen sind. Finde ich schon nicht so schlecht. Das mit den Informationen ist vielleicht ein bisschen eigentlich nichts mit Computerkenntnissen zu tun, aber okay. Ja, und ansonsten mit Dateiendungen haben sie schon ein Problem. Über den guten Informationen steht entweder Korrektiv oder Redaktionsnetzwerk Deutschland, die kann man ganz einfach erkennen. Ja, so oder ist eine große Spiegel. ARD, das ist, da ist so eine große 1 oben auf der Seite, weißt du? Ja. Die höchste Konsistenzstufe erreicht nur 1,1% der Achtklässler. Vor 5 Jahren waren es immerhin noch 1,9%, aber im internationalen Vergleich, wie wird das nur? Wurden in Deutschland etwa 5000 Schüler befragt, liegen deutsche Schüler im internationalen Vergleich mit 502 erzielten Punkten aktuell weiterhin über dem Mittelwert aller 35 an der Studie beteiligten Länder. Der Mittelwert war bei 476 und dem Mittelwert der 22 teilnehmenden EU-Länder, 493 Schülerinnen und Schüler in Deutschland erreichten ein Gymnasium mit 559 Punkten, ein deutlich höheres Kompetenzniveau als einer anderen Schulform, 472 nur im Durchschnitt. Ja. Und naja, über der Mitte irgendwie vorausgekommen. Wir haben ein Interview, bei dem ich auch sehr gelacht habe, mit dem Basler Soziologen Oliver Nachtwey, der seit Jahren über rechte Wähler forscht. Mhm. Und der ist uns auf jeden Fall auch schon mal begegnet, aber ich kann gerade nicht genau sagen, wo. Mhm. Ich war gerade mal. Ich war gerade mal auf seiner, ich habe ihn gegoogelt, das erste, was kommt, ist seine Wikipedia-Seite, das Bild, was darauf ist, trägt die Unterschrift Oliver Nachtwey auf der Republika 2019. Ja. Und die Frage ist, warum bekommen autoritäre Männer wie Donald Trump so viel Zuspruch? Und er sagt, manche empfinden Lust an der Zerstörung. Ja, dann geht es erstmal um, ist alles so schlimm im Moment. Ach so, er ist einer der Autoren von Gekränkte Freiheit. Das ist das Ding, Gott. Nicht diesem furchtbaren Buch. Also, muss man das so sagen? Zusammen mit Caroline Amlinger. Okay. Und das also, war ja quasi ja aus dem kritischen Ansatz raus irgendwie. Überraschend. ja, also es geht in der Einladung erstmal darum, wie schlimm das alles gerade ist. Israel, Trump, Ampelende, Putin, hast du nicht gesehen. Putin ist ein Autokrat und hat den Überfall auf die Ukraine deswegen leicht durchsetzen können. Israel traf der Angriff der Hamas völlig überraschend. Im Fall der USA aber hat ein freies Volk in einem demokratischen Prozess einen Anführer gewählt, von dem es wusste, wie destruktiv er ist. Wie erklären Sie sich das? In den USA gibt es eine relevante Minderheit von Menschen, die gerne sehen möchten, dass die liberale Demokratie in Flammen aufgeht. Und dann gibt es eine Gruppe, die unter einer bestimmten Entwicklung leidet, nämlich unter der des modernen Kapitalismus. Denn er entwickelt sich gleichzeitig in zwei entgegengesetzte Richtungen. Es gibt eine Ökonomie der Öffnung und der Chancen, zum Beispiel in Silicon Valley. Dann gibt es eine Ökonomie der Schließung und nachlassender Chancen, zum Beispiel in den Gegenden, in denen die Menschen in den alten Industrien arbeiten. Okay, ich höre Abgehängte. Ich höre die Abgehängten trapsen. Bisher wurde die Gesellschaft in den USA zusammengehalten durch das Versprechen des amerikanischen Traums. Er besagt, dass es jeder es schaffen kann, wenn er sich anstrengt. Sind Leute also gekränkt und verunsichert, weil es dieses Versprechen zwar gibt, es sich für sie aber nicht einlöst? Genau. Daraus ergibt sich das Ressentiment gegenüber der Politik. Früher konnte man es ohne College-Abschluss in einer Fabrik irgendwann zum Vorarbeiter bringen und sich dadurch ein kleines Haus finanzieren. Das ist heute immer seltener möglich. Es bleibt selbst für die Angehörigen der Mittelschicht immer weniger Geld für Konsum übrig, weil schon die Mieten und andere Grundkosten viele Mittel verschlingen. Und gleichzeitig ist diese Idee des amerikanischen Traums, der sich durch harte Arbeit erreichen lässt, sehr, sehr präsent. Die weißen Männer bis weit in die Mittelschicht hinein haben also folgendes Gefühl, wie es die US-Soziologin Ali Hochschild formuliert hat. Sie stehen in einer Warteschlange, sie sind kurz davor, sich ihren Traum zu erfüllen, aber die Demokraten lassen immer wieder andere Leute vor, Schwarze oder Frauen. Ist nicht so, nein. Aber die Lösung kann ja jetzt nicht sein, Schwarze und Frauen weiter zu benachteiligen. Natürlich nicht. Aber man darf den Effekt nicht übersehen, den die Politik der Demokraten auf weiße Männer in niedergehenden Industrieregionen hat. Als wenn das nur die Leute in den niedergehenden Industrieregionen wären, die davon betroffen sind. Glaubst du, jeder in der Stadt ist irgendwie Top-Earner oder was? Da gibt es keine Telefondesinfizierer oder was? Die Männer fühlen sich in ihrer Identität extrem in Frage gestellt. Sie werden ja oft auch als Hillbillies, als Hinterwäldler verlacht. Also es geht eben wirklich nur um diese eine Klischee-Gruppe Leute im Trainerpark. Die haben den Mann gemacht, gepusht. Offensichtlich. Soziologen, was du immer was findet man in keinem Tierpark. Ja, dann ein bisschen was über die Inszenierung von Trump und dann kommt natürlich die unausweichliche Frage, wenn es um die würde ich auch stellen. Würde ich sofort auch stellen, die Frage, wenn ich der Spiegel wäre. Leni Riefenstahl hat für Adolf Hitler Propagandafilme gemacht. Halten Sie Trump für einen Faschisten? Mit Einschränkungen? Ja. Was hat denn das miteinander zu tun? Da sind seine inflammatorischen Kundgebungen. Da ist die Idee, jeder Gegner sei ein Feind. Die permanente Produktion von Groll. Da ist die extreme Dämonisierung von Migranten. Da ist sein spielerischer Umgang mit Gewalt, die Lust an der Grausamkeit. Und da ist die moralische und rechtliche Grenzüberschreitung. Der Soziologe Leo Löwenthal hat einmal gesagt, der typische faschistische Agitator sei der große kleine Mann. Ein großer kleiner Mann sagt, ich bin der Größte, aber ich werde vom Establishment verfolgt und klein gehalten. Und genauso beschreibt sich Trump. Warum sagen Sie mit Einschränkungen? Ich sage das nicht, weil ich Trump für weniger gefährlich halte als andere Figuren der Geschichte, sondern weil der historische Faschismus so spezifisch und gleichzeitig vielfältig war. Allein die Spannbreite von Mussolini zu Hitler ist enorm. In westlichen Gesellschaften wird die Eigenverantwortung stark betont. Viele Menschen haben das Gefühl, an allem selbst schuld zu sein. Früher gab es Formen von kollektiver Schuldverarbeitung. Arbeiter waren zum Beispiel engagiert in einer Gewerkschaft, die den Kapitalisten die Schuld an den Zuständen gaben. Oder die Menschen trafen sich in der katholischen Kirche im Ort. Dort konnten sie Leid in der Gemeinschaft teilen. Heute fehlen diese Bezüge zu größeren Gemeinschaften. Wer nun das Gefühl hat, er sei aus eigenem Verschulden gescheitert und darin nicht aufgefangen wird, weiß nicht, wohin mit seiner Scham. Und in dieser Scham steckt der Keim von Wut, Hass und Ressentiment. Also die Gemeinschaften haben auch die Linken kaputt gemacht, sorry. Anger leads to hate, hate leads to resentment. Wenn Menschen wie jetzt in den USA ihrer Demokratie und auch der individuellen Freiheit so indifferent und zynisch gegenübertreten, halte ich das für unglaublich besorgniserregend. Auch die Töne in der Migrationsdebatte in Europa sind verstörend. Dieser Wunsch nach Lagern an der Außengrenze. Die italienische Regierungschefin Meloni baut in Albanien faktisch ein Konzentrationslager auf. Und das wird auch noch europaweit begrüßt. Die Inhumanität, dieser Rückschritt aus zivilisatorischen Standards sollte uns alle besorgen. Ja, aber die Inhumanität, die wir hier haben, weil halt sich hier Sitten ausbreiten, die wir hier vorher nicht kannten, die ist völlig scheißegal. Es ist so schön im Elfenbeinturm, oder? Das ist ein recht langes und anstrengendes. Er erzählt alles, was wir auch nicht hören wollten. Aber ich möchte noch einen Satz, denn der Spiegel kann natürlich auch nicht am Wahlkampf vorbei. Noch einen Absatz. Wenn Habeck nun vom Küchentisch aus seine Kanzlerkandidatur ankündigt und dabei Volksnähe ausstrahlen will, hilft es nicht? Robert Habeck ist der vielleicht rhetorisch begabteste Politiker seiner Generation, aber wird am Küchentisch niemanden vom Gegenteil überzeugen. Hä? Ach so, man kann sehr lange und viel miteinander sprechen, aber ich glaube, man muss eine Politik machen, bei der die Menschen merken, dass sich wirklich etwas ändert. Investitionen in den Nahverkehr zum Beispiel. Das ist es, was wir ganz dringend brauchen. Soziologe. Weil die Menschen eine Verbesserung in ihrem Alltag spüren wollen. Ja, das klingt ja nicht so gefallen, ne? Also macht einfach mal nichts schlechter. So. Das wäre doch schon mal nicht, das wäre doch schon mal ein guter Ansatz. Mach einfach mal, dass alles bleibt, wie es ist, aber nicht schlechter jetzt. So. Ja, echt schon mal, bin ich schon ansatzweise zufrieden. Hilfe. Ja, wir wollen die Demokratie in Flammen sehen, deswegen versuchen wir uns irgendwie an die Verfassung zu klammern, wie blöd. Und in Amerika ist es auch nicht viel anders. Mann, Mann, Mann. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, hier haben wir, wie heißt sie? Ocasio-Cortez. Vorname ist mir entfallen. AOC. AOC. Ja, und die beantwortet hier eine Frage zu den Demokraten, warum sie die Präsidentschaft verloren haben und ob es daran lag, dass man woke war und zum Beispiel so Sachen gemacht hat wie Latinx. Zu den Latinos zu sagen, was ja nach einem Latinx die Leute tierisch abnervt und die da keiner drum gebeten hat, keiner nachgefragt hat, aber irgendwelche woken anderen Leute irgendwie meinten, das wäre nötig, damit man nicht Latino und Latina sagt, sondern Latinx. Und dürfte raten, Frau Ocasio-Cortez ist nicht der Meinung, dass es daran lag, dass es zu woke war, sondern sie ist der Meinung, dass die Leute das nur nicht glaubwürdig genug vertreten haben, dass also die Leute das denen nicht geglaubt haben, dass sie da wirklich dahinter stehen, hinter den Trans-Themen und so. Die Leute haben gedacht, dass man das denen das nur erzählt, damit man eine Stimme bekommt. Wo ich mich dann aber wieder frage, und dann wie die Trump oder wie, der von vornherein sagt, ich mach's nicht oder was. Also so ein Argument würde vielleicht gelten, wenn jetzt die Nichtwähler besonders hoch waren oder so. Ja. Aber das kann ja nicht gelten, wenn jetzt beide Kandidaten irgendwie viele Stimmen bekommen haben, aber der eine halt mehr und der halt diese Themen von vornherein gesagt hat, dass er dann nicht dafür ist. Kann das ja nicht sein, dass die einfach nur das nicht geglaubt haben. Also sie wollen es halt nicht wahrhaben, dass... dass es da ein Problem gab mit dem Woken und so Dingen. In Wahrheit muss man das ja nur zu 100% und ohne Wenn und Aber und ohne sich irgendwie dran zu zweifeln vertreten. Ich habe hier gerade noch was gefunden. Allerdings. In einfacher Sprache könnte man auch sagen, Alexandria Ocasio-Cortez ist die Emilia Fester von den Vereinigten Staaten. Einfach eine Sprache macht das so. Oh, was spricht da eigentlich noch nichts? Öffentlich beschimpft, Ort als Schwachkopf bezeichnet hat. War das nicht ein bisschen drüber von Ihnen? Ich habe mich am Anfang der Legislatur, als es so hart zuging, entschieden, Beleidigungen, Bedrohungen zur Anzeige zu bringen. Das sind sehr viele. Das wird über Agenturen gefiltert und in diesem Fall kam es von der bayerischen Polizei. Natürlich ist jetzt Schwachkopf nicht die schlimmste Beleidigung, die jemals ausgesprochen wurde. Was aber dann passiert ist, dass nämlich die Staatsanwaltschaft daraus dann den Laptop oder das Endgerät beschlagnahmt hat, also ins Haus reingegangen ist, hat mit der mit meiner Anzeige nur als auslösendes, glaube ich, zu tun, denn in der Polizei war ja von rassistischen Hintergründen die Rede oder antisemitischen Hintergründen die Rede. Deswegen denke ich, dass das haben wir ja vorhin gehört. Die Person ist. Sich das zurecht. Also es geht um dieses Bild, wo das kauft nicht bei Juden verwendet hat, um irgendwas Analoges, Metaphorisches darzustellen. Ich weiß nicht genau, vielleicht ging es um Impfung, ich weiß es nicht. Aber ja. Ist halt vielleicht geschmacklos, aber kein Gericht der Welt wird diesem Menschen nachweisen, dass er damit irgendwie Volksverhetzung betrieben hat, wenn er einen guten Anwalt hat. Und ich glaube, er hat einen guten Anwalt, nämlich der Herr Heinz, oder wie heißt der, ne? Mhm. Der Robert behauptet jetzt, dass es da noch antisemitische Zusammenhänge gäbe, von denen jetzt aber, die jetzt aber nicht dabei aufgeklärt worden wären oder so. Stimmt doch überhaupt nicht. Doch, oder das ist, das wie gesagt, das war ein Absatz in, ich weiß nicht, ob ich das Dokument auf die Schnelle finde. Ja, es ist halt das antisemitische Aktionstag sozusagen gewesen von der Polizei. Das stimmt schon, aber es hat ja mit dem Typen eigentlich gar nichts zu tun. Doch, ich habe es doch eben schon mal gesagt. Also ich habe ein Dokument gesehen, wo drauf stand irgendwie hier amtlich Staatsanwaltschaft oder Polizei. Da stand, dass der gleiche Account ein Meme gepostet hat, in dem halt ein Deutsche kauft nicht bei Juden-Schild drin war, wo aber halt, ja, also ganz klar auch Bezug auf eine Handlung genommen worden ist, die er auch abgewertet hat in dem Vergleich mit dem Meme. Also er hat nicht irgendwie das Meme von, also er hat nicht das Meme, was wirklich auf dem Bild ist, benutzt, sondern hat es benutzt, um eine andere schlechte Entwicklung anzuprangern. Ja. Kann man machen. Ja. Muss nicht jeder mögen, aber ist sicher kein Grund, jemanden wegen Volksverhetzung anzuklagen, so nach dem Motto, der hat da irgendwie ein Bild gehabt, was aus der Nazi-Zeit ist. Ja, aber das zeigt die Art und Weise des Vorgehens da sozusagen, dass sie eben auf jeden Pillepalle erstmal reagieren und dann lassen wir mal einen Richter entscheiden oder sowas. Das ist doch aber auch unnötig in solchen Fällen. Naja, okay. Es ist zwar die gleiche Person ist, aber diese Anzeige nur Auslöser war. Sie scheinen da ein bisschen zimperlicher zu sein. Das war nochmal der Anfang, den ihr eben nicht gehört habt. Der hat ihn gefragt nach zimperlich. Ja, so sieht man sich das so. Also, Moment. Ja, der 64-Jährige. Zu tun. Aber ja, er sagte, dass das seine Anzeige der Auslöser war. Auslöser. Meine. Der 64-Jährige sieht sich laut Staatsanwaltschaft noch mit einem weiteren Vorwurf konfrontiert. Demnach soll er im Frühjahr 2024 auf X eine Bilddatei hochgeladen haben, auf der ein SS- oder SA-Mann mit dem Plakat und der Aufschrift Deutsche kauft nicht bei Juden, sowie dem Zusatztext Wahre Demokraten hatten wir alles schon mal zu sehen ist. Dieser Post erfüllt nach Auffassung der Staatsanwaltschaft den Tatbestand der Volksverhetzung. Auslöser war bei Abeck. Die Süddeutsche Zeitung vernimmt aus bayerischen Justizkreisen, dass der Mann mit der Äußerung hatten wir alles schon mal einen Boykottaufruf im Internet kommentierte und damit eher vor NS-Zuständen warnen, als diese billigen wollte. Ja, das wäre dann ein historisch fragwürdiger Bezug, aber wohl keine antisemitische Hetze. Ja, ich denke auch, was der Dan vorschlägt, ist richtig. Wir warten, bis Showjoker das eingeordnet hat und sprechen dann wieder drüber, wenn wir wissen, worum es geht. Gute Idee. So, hier haben wir Florian Gallwitz, der sagt, weder gibt die windige Studie das her, noch behauptet sie das. Und darunter haben wir den Volksverpetzer, der sagt, Elon Musk, Studie, Elon Musk hat den Twitter-Algorithmus manipuliert, damit Trump Präsident durch Verbreitung von Desinformation wird. Das jo, ist das, so, was... Ich behauptet, ne, dass sie lügen würden und so, dann sollen sie doch mal zeigen. Also. Genau, sollen sie doch mal zeigen, heißt, wir gehen mal zum nächsten Tab und schauen uns mal an, was die da retweetet haben. Das ist hier, also in dem Volksverpetzer-Tweet war der erste Tweet aus diesem Thread retweetet. Und wir haben hier einen, wo kommen die Jungs her? Aus Queensland, genau, irgendwo hier Australien. A computational analysis of potential algorithmic bias on platform X during the 2024 US election. Also eine ja, rechnerische Analyse der, von potenzieller Vorteilsgewährung auf X während der US-Wahl 2024. Die KI hat es rausgefunden, ne? Also, der Poster sagt hier, dass der Algorithmus von X wurde Mitte Juli 2024 geändert, um systematisch republikanerfreundliche Accounts und Elon Musks eigenen Account zu boosten, nachdem er seine Wahlempfehlung für Donald Trump ausgesprochen hat. Sagt der Typ hier. Im Endeffekt ist der Kern der ganzen Geschichte, dass angeblich die View-Counts sind hochgegangen bei Elon Musk, nämlich um 138% und die Retweets um 237%. Sie sagen, das bewegt sich außerhalb der Grenzen, was sie für andere Accounts in der Zeit sehen konnten. Sie sagen also, dass praktisch Musk sich selber geboostet hat. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das in irgendeiner Form irgendwie relevant ist, wenn man den angreifen will, weil ich meine, andere Chefredakteure schreiben eine glühende Rede auf Kamala Harris auf die erste Seite. Jo. Warum sollte er seinen Beiträgen nicht auch mehr Sichtbarkeit verschaffen? Es ist sein Haus. Aber ja, dass man halt, sie sagen halt, die Studie, die weist darauf hin, dass es mehr View-Counts, mehr Retweet-Counts und mehr User-Interaction hatte. Die Sache ist aber halt auch, nachdem er natürlich wenn er seine Wahlempfehlung für Trump ausspricht, dann generiert er ja ein deutlich größeres potenzielles Publikum auf Twitter, als er es bisher hatte. A, erhöhte Relevanz im US-Wahlkampf. B, Republikaner, die ihn bisher irgendwie nicht gut fanden und die jetzt merken, oh, er ist für Trump, hey, da bin ich dabei und so weiter und so fort. Katastrophentouristen, ja, aus der deutschen Presselandschaft, die sich das Ganze ansehen wollen, was da passiert. Also es gibt aus meiner Sicht einen Haufen organischer Gründe, die dafür sprechen würden. Ja, und dass diese Grafiken hier, die belegen ja eigentlich auch, wie es zu diesen Grafiken hier kommt. Weil ich meine, im Endeffekt, je mehr Retweets du hast, desto mehr wirst du natürlich auch angezeigt bei mehr Leuten. Das ist doch normal. Ja, ich bin nicht sicher, ob sich, also das sagt ja auch der den Thread repostet hat vom Volksverhetzer, so wirklich kommt das hier nicht raus, was sie da sagen, auf jeden Fall. Also hat er das hier alles so gedreht, damit Trump auf, ich meine, das ist ja eigentlich die Fortsetzung von Gamergate. Damals war es Gamergate, heute hat Musk das halt direkt gemacht, weil er es konnte. Also, ja, und für die Demokraten, die Democrat-Leaning-Accounts, ist dieser Algorithmus-Boost nicht zu sehen, wohl aber für republikanisch. Ja, nun, wer hat denn habt ihr euch mal die Shows angeguckt? Bei der Kamala mussten die Leute ja mit einer Bratwurst noch irgendwie extra und einem Bier oder so locken, damit die überhaupt dahin gegangen sind. Bei Trump war volles Haus, spätestens so zynisch es ist nach dem Anschlag. Das wundert mich auch nicht, dass der auch alle deutschen Parteien jammern rum, weil die AfD auf Twitter, auf TikTok ihnen die Leute wegnimmt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die geboostet werden oder so, sondern dass ihr scheiße Programm macht. Ja. Genau, schon mal was von Gebärmutterneid gehört. Das erklärt einiges. Ich habe heute mal statt der immer gleichen Taz-Kolumnen, schauen wir doch mal, was der Spiegel in diesen Sachen so schreibt. Wunderbar. Ungleiche Längen stand auf der Würstchendose, die mein Freund Uli auf den Tisch stellte. Sein pragmatischer Beitrag zum Klassentreffen. Wie im richtigen Leben, kommentierte er. Ich sah mir den Inhalt an. 3 Kilo längere und kürzere, dicke und dünne, gerade und schiefe Würstchen. Würstchen mit Dellen, welliger Haut und farblichen Abweichungen. Stimmt, wie im richtigen Leben, aber so viel Abwechslung ist dort offensichtlich nicht so gern gesehen. Hand auf die Hose. Welcher Mann hat ein unbeschwertes Verhältnis zu seinem Penis und ist so richtig zufrieden mit Länge und Dicke? Seiner Beschaffenheit, seinem Aussehen, sowohl im schlaffen als auch im steifen Zustand. Mit seiner Härte und Stabilität. Ist noch jemand da? Fragen, die das Leben schrieb. Männer sehen ihren Penis wie eine Visitenkarte, steht auf der Internetseite von Franklin Kühaus. Bitte was? Bitte was? Urologe und Androloge. Ich staune. Glücklicherweise bekommt man Visitenkarten heute nur noch selten in die Hand gedrückt. Moment, habe ich soeben das Rätsel der Dickpics gelöst? Womöglich haben die Männer die Sache mit der digitalen Visitenkarte falsch verstanden und versenden nur deshalb unaufgefordert Fotos von ihrem Anhängsel. Schön wär's. So ein Penis scheint für viele Eigentümer identitätsstiftend zu sein. Das fand ich einen großartigen Satz. Ich meine, die Vogue-Seite ist es doch, die uns solche Sachen erzählt, dass du durch, und sei es ein nachgebautes Geschlechtsorgan, zu einer Person wirst, zu einer Identität wirst. Sie meint das natürlich anders. Er steht, also bin ich. Ich spreche natürlich nicht aus Erfahrung, aber Kühas sagte mir, Erkrankungen wie Penisverkrümmungen können beim Mann zu einem Selbstvertrauensmangel führen, aber auch ein vermeintlich kleiner Penis. Er begradigt krumme Penisse, verlängert vorgeblich kurze Penisse, verdickt mutmaßlich dünne Penisse und setzt Penisprothesen ein, wenn der Penis nicht so will, wie er soll. Je besser ich den Druck verstehe, der auf einem Penis lastet, umso schlaffer erscheint mir Freuds Theorie vom Penisneid. Wir Frauen sollen die Männer unbewusst beneiden. Okay, was so ein Penis mit sich bringt, ist seit Jahrtausenden attraktiv. Und jetzt hier die Quizfrage für unsere Kandidaten. Was bringt dieser Penis mit sich? Hier im Studio. Sie einfach die Antworten reinrufen, nicht den Buzzer drücken. Mir fällt da nichts viel zu ein. Ich meine, ich gebe dir im Prinzip recht, dass das mit dem Penis ein bisschen fragwürdig ist. Ja, ob man da gleich einen Gebärmutterneid draus stricken kann, ist eine andere Frage. Ne? Also eine Gebärneid vielleicht schon auch. Ja, also ich sehe es auch ein bisschen so, dass das Theorie von Freud da nicht ganz richtig ist. Ja, aber dazu fällt mir gerade auch nichts ein. Chris, hast du eine Idee? Nee. Sämtliche Rechte, Zugang zur Macht und nie mehr Schlange stehen vor dem Klo. Ach so. Guck mal, ich stehe andauernd Schlange vor dem Klo bei irgendwelchen Konzerten oder so. Soll ich was war zuerst da? Ich nicht Schlange stehen muss oder wie? Muss ich nicht bei den Mädchen anstellen oder was? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ich sage, nee, ich darf durch. Hier, Penis, ja. Penis, guckt hier, da. Visitenkarte. Ich habe im Spiegelfilter gelesen, dass ich dir spiegeln darf, ja. Was war zuerst da, der Penis oder die Macht? Irgendwann jedenfalls war der Penis mehr wert als Vulva und Vagina zusammen. Frauen wurden zum Geschlecht zweiter Klasse. Doch das war nicht immer so. Die männliche Dominanz ist nicht der Normalzustand des Homo sapiens, sondern eine kurze Anomalie. Ein Irrweg, schreibt der Evolutionsbiologe Karel van Schaik und der Historiker Kai Michel in ihrem Buch Die Wahrheit über Eva. Sie richten den Blick auf die gesamte menschliche Evolution und schildern, wie unsere Vorfahren bis zur Sesshaftwerdung geschlechtergerecht zusammenlebten. Die Autoren sind zuversichtlich, dass unser patriarchaler Irrweg ein Ende finden wird. Ganz bestimmt. Ich bin mir da angesichts der US-Wahl, so des weit verbreiteten Frauenhasses, auch hierzulande, und des Rechtsrucks insbesondere junger Männer, gerade nicht so sicher. Das klingt nach kommunistischer Urgesellschaft, was ihr da beschwört. Das ist Grütz. Ich meine, musst du dir doch nur vorstellen, da ist die Gruppe mit 5 Weibchen und 6 Männchen, der Spezies Neandertal unterwegs. Wen schicken die, um die fucking Mammuts zu bekämpfen oder die Wölfe von der Höhle fernzuhalten? Schicken die Frauen? Ja, bestimmt. Genau, genau. Die reden dann erstmal mit denen. Genau. Da hauen sie von alleine ab. Ja. Der Robert war das Mammut für alle Menschen. Ja, also von der Freud-Theorie auf das Patriarchat ist nochmal noch mal eine ganz andere Sache, finde ich. Also ob man da jetzt, wie gesagt, Freuds Theorie kann man meiner Meinung nach ruhig kritisieren da an der Stelle. Aber dass wir ein Patriarchat hätten, das ist doch ein Hirngespinst eben. Ja, ich habe schon gemerkt, als ich gefragt habe, du wolltest gar nicht in die Richtung, du bist da gar nicht. Du bist in einem ganz anderen Gebiet gewesen. Ne? Ja, ja, genau. Nee, aber es kam dann die ganz billige Keule, tut mir auch leid. Ja. Das ist immer bitter, wenn das so billig ausgenutzt wird, aber gut. Machst du nix. Herr Spiegel hat aber auch schon bessere Tage gehabt, da. Spiegelpartnerschaft. Mhm. Ich kann noch ein paar Mal Penis sagen, um die Zeit zu füllen. In der Spiegelpartnerschaft hätte man auch ein Abo-Angebot erwarten können. Ne? Wenn ich das in den Auto-Übersetzer von Google schmeiße, um mir das hier das Leben einfacher zu machen, ist der Artikel die Überschrift des Artikels Die Tyrannei des Heulsuses. Ich finde die Tyrannei der Heulsusen, wenn man ein bisschen dran feilt, gar nicht so schlecht. Die Woken haben ihre emotionale Inkontinenz als Waffe entdeckt. Und dann erzählt die Autorin hier einen längeren Skit über Quincy Jones und dass jemand irgendwie gesagt hat, oh, das Herz ist gebrochen wegen dem Tod von Quincy Jones. Sie sagt, sie war verblüfft, weil sie glaubt, dass Quincy Jones ein ziemlich cooles Leben hatte irgendwie. Ja. Er verbrachte den Rest seines Lebens tatsächlich damit, das zu tun, was er liebte und worin er zufälligerweise hervorragend war. Die Leute nannten ihn oft ein Genie. Und nicht zuletzt hatte er ganze 3 Jahre lang Sex mit Nastassja Kinski. Ich schrieb einmal, Tränen sind manchmal eine unangemessene Reaktion auf den Tod. Wenn ein Leben vollkommen ehrlich, vollkommen erfolgreich und einfach vollkommen gelebt wurde, ist die richtige Reaktion auf das perfekte Satzzeichen des Todes ein Lächeln. Aber nein, heutzutage reicht es nicht mehr aus, einfach nur kurz traurig zu sein, wenn jemand stirbt, egal wie alt er ist oder wie erfüllt sein Leben war. Herzen müssen zerbrechen, wir müssen uns gebrochen, zerstückelt, zerstört fühlen. Niemand ist so alt, dass man seinen Tod nicht als ausgewachsene Tragödie beklagen könnte. Oh. Seit wann sind so viele Menschen in der englischsprachigen Welt, vor allem die Jugend, zu solchen hysterischen, überheblichen Dummköpfen geworden? Ich nenne sie die Cringer, weil sie ständig wegen irgendwas in Panik geraten. Es wäre schon schlimm genug, wenn ihre Wutausbrüche auf den persönlichen Bereich der Trauer beschränkt wären. Aber mittlerweile haben sie auch politisches Unwohlsein ins Leben gerufen. Wenn früher eine Seite eine Wahl verlor, schüttelten sie sich meist die Hand und stimmten zu, dass sie anderer Meinung sind. Jetzt filmen sie sich selbst, wie sie schreiend auf ein Kissen einschlagen und stellen das Video auf TikTok. Schämen sich die erwachsenen Männer und Frauen mit Trump-Syndrom nicht dafür, ihre Gefühle auf diese Weise zur Schau zu stellen? Nein, denn sie sind mit dem Glauben aufgewachsen, dass ihr Verhalten Authentizität beweist. Man sieht sie überall in den sozialen Medien. Erwachsene, die wie Kleinkinder schreien, die ein Nickerchen und eine beschwerte Kuscheldecke brauchen. Sie rasieren sich den Kopf und schwören dem Sex ab. Manche haben offenbar solche Angst um ihr Leben, dass sie sichere Häuser, Zuhörkreise und Therapieenden aufsuchen müssen. Sie sprechen düster von Massenselbstmorden, von Transsexuellen und dem Tod der Demokratie und sagen immer wieder keine Worte, was 2 Wörter sind. Wir leben im Zeitalter der Heulsuse, einer abscheulichen Mischung, also des Crybully, einer abscheulichen Mischung aus Opfer und Sieger, Heulsuse und Schläger. Sie sind überall, diese hinterlistigen Stoß-Zieh-Zieh-Tyrannen des Persönlichen und des Politischen, vom Promi Big Brother bis zur Frontlinie des Islamismus. Was war denn hier? Ja, dann geht es nochmal um die Geschichte in Holland, um dieses beinahe Pogrom oder Pogrom, wie man das auch immer sehen will. Und darüber, wie Leute aus dem Establishment das umdeuten und sagen, die Fußballfans von Maccabi Tel Aviv seien selber schuld gewesen an dieser Geschichte. Ja, es ist... Diese Palästina-Apologeten sind besonders grausige Symptome für den Verfall unserer Sprache im Privatleben und in der Politik. Aber selbst wenn dieses lästige Paar aufhören würde zu plappern, würden Millionen an ihre Stelle treten. Der Aufstieg der emotional Inkontinenten wird in Institutionen aller Art, von der Armee bis zum Zoo, gefördert und begünstigt. Mit ihren gebrochenen Herzen und verwirrten Köpfen scheint der Aufstieg der Geisteskranken und Heulsusen kein Ende zu nehmen. Schöner Artikel, schöner Artikel, schöner Artikel. Ach ja, hier sehen wir die Räume der Ludwig-Maximilian-Universität München 2024. Stark. Hier im Bild, was sehen wir da? Jemanden, der hier an der Tafel steht mit Palästina-Fahne und irgendwelche Dinge an der Tafel zeigt. Mal gucken, ob ich das gleich größer bekomme. Ja, so leicht. Kann man das lesen, was da steht? Genocide. LM und TU complicit in Genocide. Ja, sind wir wieder complicit in Genocide. Das passiert uns ja ständig. Bitte, bitte nicht complicit in Genocide. Ja. Die Gretischisten. Wenn der Faschismus zurückkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, how dare you? Ja, die Kunst hat kein Geld und deswegen gab es diese Woche in verschiedenen Großstädten diverse Demonstrationen. Dieses hier wird Ost-Berlin gewesen sein. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wenn diese Kürzungen eintreten, dann wird es die Kulturlandschaft, wie es sie in Berlin gerade gibt, nicht mehr geben. Und dann werden die Theater wahrscheinlich nicht mehr existieren können. Echt, wegen 10% Kürzung? Ich habe gerade letztens gesehen, mit wie viel haben wir das hier in der Sendung gehabt, mit wie viel die Sachen bezuschusst werden teilweise. Mhm. Irgendwie mit Summen von 200, 300, 400 Euro pro Karte bei den kleinen abseitigen Bühnen in Berlin. Toll. Ich meine, ja, 10% weniger und dann geht's nicht mehr. Geht keine Kultur mehr. Geht nicht mehr. Muss jeder 10. Gast leider gehen. Und das wird wahrscheinlich dann jedes dritte Stück ruinieren, denke ich mal. Und dann da gar keiner mehr hingeht. Opa, Ballett und Bild. Brüder! Ja, ich mute jetzt mal kurz wegen der Musik. Theaterregisseurin. Also ich studiere Schauspiel. Ein Autor und Dramaturg am Theater. Wenn die Kürzungen genauso eintreten, dann kann ich als junger Theatermacher, der relativ am Anfang steht, nicht wirklich mit einer Konsistenz in die Zukunft schauen. Ja, aber sag das nicht den Azubis bei Volkswagen oder so. Ja. Alter, weißt du, was Goethe als junger Stückeschreiber nicht konnte? Kommt irgendwie in die Zukunft schauen und sehen, da, dass er da Erfolg hat. Und kein, und mein, selbst Goethe ist ja noch ein Beispiel, wo du dann irgendwie sagst, es ist aber gut ausgegangen. Aber was glaubst du, wie viele Leute versuchen, in dem Ding Fuß zu fassen und dann nie einen Fuß auf den Boden bekommen? Sei doch froh, dass du an einem Theater arbeiten kannst. Alter Schwede. Ja, siehst du als Inspiration, alter Dramaturg. Dann kann ich nicht mehr spielen. Dafür garantieren, dass die Demokratie uns so erhalten bleibt. Ja, wenn Schauspieler nicht mehr schauspielen können, dann ist die Demokratie weg. können die auch nicht die alle ihre, okay. ihre staatliche Hängematte als Grundrecht sehen. Das ist eine Drohung, oder? Ganz wenn sie einen Molotow-Cocktail werfen wollte oder so. Ja, Goethe war Jurist und dann Minister. Er hat immer sein Auskommen gehabt. Mhm. Aber seine künstlerische Laufbahn, scheiß der Hund drauf. Mann. Na, wenn es so weitergeht, werde ich einfach wegziehen. Ach du Scheiße, ja, nee, haltet die Presse an, sie will wegziehen. Oh mein Gott, sie will wegziehen. Was können wir dann nur machen? Ich meine. Vicky, Vicky. Jetzt glaube ich Gucci. Düsi, oder was? Sie. Gucci, Gucci. Hast du wieder diese rechtsradikalen Songs so, aus der Mallorca-Disco gehört? Bezieht sich das so echt da drauf? Das kann sein, oder? Wenn das diese II-Sprache ist, dann ist das. Nee, die, das ist so, doch oder? Transpi, Soli, das ist doch schon immer Lauti. Okay. So sind die in Berlin immer. Die gehen mit dem Transpi hinter dem Lauti her, um ihre Soli zu bekunden. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Zum Kotti. Ja, gut. Ja, am Kotti, genau. Oder? Nee, das kannst du vergessen. Aber das ist hier mein Liebling auf jeden Fall. Voll gut schick. Ja, da fällt mir immer diese Geschichte ein von Dieter Thomas, von dem ich letztens mitgekriegt habe, dass der auch schon tot ist. Also ein Kabarett-Urgestein aus Hessen. Der hat mir diese Geschichte vom Clown-Seminar erzählt. So Clown, Clown, alle tun sich's trauen. Bei mir sind die Kinder immer weggerannt. Ja. So sieht sie halt auch aus. Aber jetzt pass auf, wir lernen jetzt was über den Clown. Oh, Gucci. Der geht, werde ich einfach wegziehen. Einfach wegziehen. Dann kann ich überhaupt nicht mehr leben. Also der Clown, der ist eine historisch wichtige Kunstfigur und den brauchen wir. Dann. Es ist ernst, Leute. Der Clown. Ja, dann macht ihr doch sein historisch wichtiges Kunstgeld oder so. Macht lebt dann davon. Das ist eine historisch wichtige aber Kunstfigur und den kannst du nicht ohne Staatsgeld. Geht nicht. Nein. Diese Nase, wenn sie sich diese Nase aufsetzt, da muss der Staat für bezahlen. Ja, guck doch mal das Hemd an. Guck doch mal hier mit den lustigen Schachbrettmuster. Ich meine, Chris, verstehst du es nicht? Das muss gefördert werden. Das ist eine Institution. Jetzt noch, wie wahnsinnig die Augen aufreißen und damit rollen. Das macht auch mal Leute sehr sympathisch. Go. Go, Schwester. Go. Und ich find das super unsouverän, was sie sagt. Also, das ist ein. Ich würde sie nicht buchen. Auf dieses Reel hin, weil ich fand das eine super, super unspontane Reaktion. Der Clown ist eine historisch wichtige Figur. Ey, wenn die ihr Programm genauso spannend, das ist dann gute Nacht. Ja, kannst du auf Kinder nicht los. Der Clown ist eine historisch gruselige Figur. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, so am Straßenrand mit Ballons in der Hand, wenn sie den Kindern sagt, hier unten können wir alle fliehen. Das ist eine historisch wichtige Kunstfigur und den brauchen wir. Dann weiß ich noch nicht, ob ich so arbeiten kann, wie ich es jetzt gerade machen könnte. Dann kann ich nicht mehr in dem Sinne arbeiten und Produktionen auf die Bühne bringen, wie wir das bisher getan haben, weil uns einfach dann 10% des kompletten Etats fehlen. Und nochmal, wenn du mit 300 Euro oder sagen wir 200 Euro pro Karte subventioniert wirst und wirst dann nur noch mit 180 pro Karte subventioniert und die tun hier, als wäre Martini am letzten. Klar werden da Leute ihre Jobs verlieren, aber das ist überall so und das wird noch viel schlimmer, weil gerade ihr in Berlin, mit euch sollte man eigentlich gar kein Mitleid haben, weil ihr seid sozusagen das Zentrum der Bewegung. Ja, der Fehler war, sich vorher sich von vornherein sowas ans Bein zu binden mit 200 Euro extra Kosten pro Karte und so. Hier dort haben sie das auch gemacht mit dem Konzerthaus, das sie gebaut haben. Da blieben am Ende 400 oder 450 Euro pro Sitzplatz, pro Veranstaltung und Kosten für die Stadt hängen. 60 Millionen im Jahr. Katsching. Ne? Warum sie das machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ne? Wegen Kultur oder so. Vielleicht müssen da Leute gefördert werden. Ja, aber dass das irgendwann nochmal ein Ende hat, das ist ja wohl absehbar. Tagesschau, Verdächtiger in U-Haft. Ja, genau, die Tagesschau hat geschrieben, Verdächtiger in U-Haft, 17-Jähriger so Anschlag geplant haben. Hashtag Terrorgefahr. Den Artikel habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, ob da irgendwas steht, aber hier der ÖR-Blog sagt, Desinformation durch Weglassen. Bei den 17-Jährigen handelt es sich um einen Deutschtürken, die Ermittler gehen von einem islamistischen Motiv aus. Fokus hat geschrieben. 17-Jähriger plant Terroranschlag auf Weihnachtsmarkt. Jetzt ist er in U-Haft. Fahnder des Landeskriminalamts in Schleswig-Holstein haben wohl eine mögliche Tragödie verhindern können. Das berichtete Bild und so weiter. Jo. Bei uns sitzen sie in der ersten Reihe. Hieß es mal früher. Die Älteren erinnern sich. Aber da habe ich eh nicht gern gesessen. Da kriegt man so einen steifen Nacken immer. Eben. The Onion. The Onion hat gekauft Alex Jones Infowars Magazine Plattform und jetzt erstmal eingestellt. Sie wollen das wohl wieder eröffnen. Ja, als Satire auf sich selbst sozusagen, als Satire auf die Infowars Geschichten. Ob das dann so satirisch wird oder da auch irgendwelche Anzeigen daraus resultieren, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber prinzipiell nicht schlecht. Da hat Jones noch ein paar Euro Erlös gekriegt, der hat ja so eine hohe Strafe bekommen von eine Milliarde Dollar, weil er über Sandy Hook irgendwie abgezogen hat. Also dieses Massaker eben als nicht passiert oder so dargestellt hat. Er hat gemeint, das wäre ein Schauspieler gewesen. Alter, was diese für Videos. Und er hat das drei Jahre lang behauptet. Ne? Was die für Videos, er hat das nicht einmal gesagt. Naja, war trotzdem krass, die Videos, die die gemacht haben. Also fand es auch erstaunlich und so weiter, einige Sachen, aber ich würde mich nicht irgendwie zu irgendeiner Seite hingeben oder so, beziehungsweise irgendwas mit in dieses Horn blasen oder so. Das ist natürlich irgendwie schön frei erfunden. Und der Jones hat es mittlerweile wohl auch selbst angegeben oder zugegeben, wie sie hier schreiben. Ja, er ist eben pleite und aus dem Nachlass hat jetzt The Onion seine Plattform gekauft und baut die demnächst wieder auf. Können wir wieder bei Infowars.com irgendwelche Inhalte gucken, die dann aber eben nicht mehr so ernst zu nehmen sind. Ja, vorher waren die ja wahrscheinlich auch schon nicht ernst zu nehmen. Ja, häufig auch das nicht. Ich erinnere mich noch, so ein Ding, da hat er, was war es denn, hat er irgendwie bemängelt, dass am iPhone, dass man sich die Barthaare einklemmt und dann behauptet, Apple würde die sammeln für DNA-Tests und so Sachen. Oh mein Gott. Und die Frösche, nicht die Frösche. Ja, die Frösche. Und Frogs are turning gay. Tja. Mein Favorit ist noch die Literal Vampire Potbelly Goblins. Die mag ich. Boah. Die kenne ich nicht, muss ich vielleicht mal googeln. Literal vor allen Dingen. Literally, ja. Das heißt, literally heißt nicht literarisch, das ist das buchstäblich, oder? Ja, genau. Okay, der Chat sagt, der Deal ist gestoppt worden. Okay. Alles seine Chance. War nur eine Meldung auf The Onion wahrscheinlich. Die Frösche sollen Erstzugriff auf die Insolvenzmasse haben, das finde ich auch. Ja, vielleicht sind sie sich mit der Ausrichtung doch nicht so einig gewesen. Keine Ahnung. Könnte man sich ja vorstellen. Was haben wir hier noch Schönes? Regierungserklärung, oh mein Gott. Frösche werden so schwer ist jetzt noch. Frösche werden wahrscheinlich demnächst von, wie heißt die Firma? Enough is enough? Nee, wie heißt es? So ähnlich. Ja. Nur noch von Frau Brandmann, das Ding. Ich habe vergessen. So dann. So dann, genau. Ja, okay, die Frösche werden demnächst von So dann wahrscheinlich. Oh, wir hätten den Film auch So dann und Gomorra nennen können. Ja, ich habe mir gedacht, es ist ja noch relativ früh und da ich ja jetzt doch wieder hoste, können wir uns ja auch noch mal was aus dem Bundestag anschauen, wenn ihr wollt. Ja. Regierungserklärung jetzt echt der Scholz. Ich jetzt zum Aufwecken. Annalena Baerbock. Annalena Baerbock. Bist du nicht für Habeck? Habt ihr mich schon gesehen? Oder haben Sie Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen hier auf der Tribüne, liebe Bürgerinnen und Bürger. Was für eine Woche. Für uns, aber vor allen Dingen für Sie in unserem Land. Und ja, vor uns liegt jetzt eine Zeit, die definitiv sprich direkt zu den Menschen. Einfacher zu den Menschen werden wird. Eine Zeit, die wir uns im Zweifel alle so nicht ausgesucht haben, aber eine besondere Verantwortung tragen. Und deswegen beteiligen wir uns hier nicht am Klatschometer für billigen Applaus, sondern aus unserer Sicht kommt es jetzt darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Alter, über hör auf! Hinaus. Ein Allgemeinplatz nach dem anderen. Phrasen dreschen bis zum Anschlag in Ton von Fräulein Rottenmeier. Grauenhaft. Die Frage, wer hätte letzte Woche welche Sätze wie sagen sollen oder nicht, bringt uns aus unserer Sicht nicht weiter. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich glaube, daran sollten wir uns öfter mal in diesem Moment erinnern. Denn mit plumpen Schuldzuweisungen, mit einem Lagerwahlkampf, mit Beschimpfung werden wir definitiv nicht weiterkommen. Und dieses Land, ich glaube, wir. Ist das nicht auch ein Gag ohne Ende? Mit Beschimpfung werden wir nicht weiterkommen. Ihr Klimaleugner. Ja. Todbringer. Schwurbler. Porsche-Fahrer. Und wenn ihr mich nicht wählt, dann zeige ich euch an. Ich habe schon ganz viele angezeigt. Wir alle, wir sind tief verunsichert. Und deswegen geht es jetzt darum, Sicherheit in unsicheren Zeiten zu geben. Sicherheit für uns, für unser Europa und ka-ching, unsere Nachbarn. Ka-ching, unser ka-ching, ka-ching. Land und vor allen Dingen die staatlichen Institutionen, die sie tragen, nicht schlecht zu reden, sondern zu stärken. Und auch so eine beiläufige... Meinte sie innere Sicherheit oder was meinte sie mit Sicherheit? Sie meint, der Staat trägt hier alles und deswegen dürfen wir nicht schlecht reden. Der Staat ist gut, genau. Die Arbeiter und Bauern versammeln sich hinter der kämpferischen Bewegung. Das ist doch immer so gewesen. Die staatlichen Institutionen, die sie tragen, nicht schlecht zu reden, sondern zu stärken. Und auch so eine beiläufige Beleidigung der Bundeswahlleiterin, sorry to say, aber das ist doch nicht eine Stärkung. Das ist doch nicht eine Stärkung von staatlichen Institutionen in unsicheren Zeiten. Unser Land ist stark. Unser wunderbares Land ist so stark. Unser wunderbares Land ist so stark. Gerade machen. Und das ist Holy moly. Ich konnte mit Vaterland noch nie etwas anfangen. Unser wunderbarer Staat ist so stark. Boah, ey. Das ist wie, wisst ihr noch, wie kurz bevor die Mauer aufgegangen ist, noch der 40. Jahrestag von der DDR war? Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie ein Rhetorikkurs, ne? Man sagt halt so Sachen. Das sind so ähnliche Reden. Ja, Chrissy bringt es auf den Punkt, das ist unangenehm. Antwort. Und wir sind trotz all der Herausforderungen, und da redet niemand. Nee, sag nochmal. Man merkt ja, dass man belogen wird in dem Moment. Also ja. Man merkt ja, dass man mit rhetorischen Tricks durch den Manege geführt werden soll. Also es ist total. Ja, deswegen schreit ich auch so. Ne? Das habe ich in, also ich erlebe deutsche Politik seit keine Ahnung, fast 50 Jahren. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Dass es wirklich so komplett sinnentleert ist. Das ist Loriot eigentlich, was sie da macht. Sie reiht eins nach dem anderen aneinander. Unser Land, unser schönes, tolles, unsere Demokratie. Ach Gott. Von uns drüber hinweg. Die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa, die stärkste. Wir tragen eine besondere Verantwortung. Wir sind bei den Patentanmeldungen immer mit den USA auf Platz 1 oder 2. Unser Pass ist einer der sichersten Pässe in der Welt, weil so viele andere Länder uns vertrauen als liberale Demokratie und als eine starke Demokratie in Europa. Und daher machen wir nicht mit, das kann ich gleich schon mal sagen. An diesem Wettbewerb, wer redet Deutschland schlechter? Nein, es geht jetzt darum, wer macht Deutschland stärker in diesen schwierigen Zeiten. Und auch da sollten wir uns an alte Tugenden erinnern. Konservative Tugenden, wenn ich mich richtig erinnere. Anstand, Rückgrat, Verantwortung, die über den Tag hinausgeht. Alter, ist das frech. Alter. Ist das frech. Anstand, Alter. Den habt ihr doch komplett begraben, in Wirklichkeit. Wer schreit denn die ganze Zeit, wenn jemand von anderen Parteien was sagt? Ist das frech. Wer benimmt sich denn jedes Mal wie ein kleines Kind? Also nicht die Baerbock jetzt persönlich, aber diese ganze Partei benimmt sich immer wie so ein beleidigtes kleines Kind, wenn irgendwas nicht nach ihrem Willen geht. Jahrzehntelang schwer, stark gemacht, weil es gab ja schon mal andere Krisen, durch die wir gemeinsam gegangen sind. Sondern, und das aber das waren Krisen von außen. Da haben nicht noch Geisteskranke währenddessen das Fundament unserer Wirtschaft entkernt. In unserem Land sagen, das haben Sie gezeigt in den letzten schwierigen letzten Jahren, nicht nur seit dem 24. Februar 2022, sondern auch in diesen Corona-Wintern, an die wir uns alle erinnern. Der hätte jeder hinschmeißen können in unserem Land, aber niemand ist weggelaufen, sondern hat gesagt, in schwierigen Zeiten steht... Niemand ist weggelaufen. Im Lockdown ist keiner weggelaufen. Ja, niemand ist spazieren gegangen auch. Also, niemand ist weggelaufen. Wir hätten mal lieber weglaufen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Deutschland zusammen. Und genau das müssen wir jetzt wieder tun. Und in diesen schwierigen Zeiten... Ja, genau. Lass mal wieder genauso wie bei Corona machen. Das war ja auch ohne Fehl. Zitat Robert Habeck, der Staat macht ja keine Fehler. Die nach Corona, und Sie haben an die Jugend erinnert, stellen Sie sich mal vor, Sie sind da gerade 18 geworden und dann geht man rein in die nächsten Jahre und dann erlebt man, der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Was bedeutet das denn für die Zukunftsaussichten? Und man erlebt als Tochter, als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, dass in den letzten 3 Jahren, weil die Kinder auch einkaufen gehen, nicht nur das Eis super teuer geworden ist, sondern die Kartoffeln doppelt so teuer sind wie in den Jahren zuvor. Die Butter um 1 Euro teurer geworden ist. In solchen Zeiten gilt es doch, uns zu fragen, wie können wir das Leben der Menschen, und zwar aller Menschen, die einkaufen gehen in unserem Land, egal wo sie geboren sind, wo sie herkommen oder welche... Ja, das ist nochmal schnell reingeschoben. Die haben doch alles verteuert mit ihrem Scheiß, ey. Also ja, wir wissen doch, was ihre Lösung dafür ist. Das Geld den anderen Leuten wegnehmen, damit die einkaufen gehen, das dann haben. Das ist aber keine Lösung. Oder Wer hat das viele Geld denn gedruckt, das dazu geführt hat, dass wir jetzt diese Situation haben? Europa-Verschuldung, der ist in der Bundesdruckerei eingebrochen und hat gesagt, hier... Jetzt machen wir die ganze Nacht, bis sie morgen früh kommen, machen wir jetzt große Scheine. Los. Ja. Und morgens sind die da reingekommen und gesagt, wo kommt das viele Geld her? Aber jetzt, wo es schon da ist, geben wir es mal den Bürgern. So, da hat er gesagt, hat Wladimir sich verabschiedet mit den Worten, das ist euer neues Sondervermögen. Viel Spaß damit. Also echt. Wir vermögen nicht zu sagen, wo es herkommt. Und sie hat jetzt auch, jetzt hat sie hier die Gruppe, also jetzt haben sie es endlich geschafft, nach allen Sternchen und Unterstrichen und Kram, um irgendwie die neutrale Anrede zu finden, hat sie jetzt endlich die neutrale Anrede gefunden. Und was ist die neutrale Anrede? Die Menschen, die einkaufen gehen. Die richtige Aussprache ist da aber ens Käufens und ens Einkaufskorb. Das kommt als nächstes. Menschen wieder besser machen. Und all diese Menschen stehen jeden Tag auf, auch wenn sie viel zu beklagen hätten. Viel zu beklagen über die Frage, dass der Bus nicht pünktlich kommt, über die Infrastruktur, die Situation der Schulen in unserem Land, auch viel zu beklagen über all die Politikerinnen und Politiker, die hier sitzen. Aber die sagen... Richtet euch nicht auf, die Menschen stehen immer noch jeden Tag auf, hallo? Und ich bin die Vertretung dieser Menschen. Ich will, dass sie auch morgen noch aufstehen können. Und das ist mein Anspruch. Der Martin mit 3D sagt, alles ist gut, habt euch nicht so, ist seine Essenz bisher der Rede. Und da schließe ich mich an. Sagen doch nicht, nee, dann laufe ich mal einfach weg aus meiner Verantwortung als Busfahrer. Stehe ich heute halt nicht auf, dann fährt der Bus halt nicht. Nein, sie tun das Gegenteil. Sie sagen, trotz der widrigen Umstände bin ich da für die Menschen in meiner Stadt, in meinem Dorf, weil meine Nachbarn... Och. Fällt aber auch häufig genug aus, so. Ja, genau. Ich war ja jetzt die vergangenen 2 Tage in Berlin und wunderte mich da auch nicht schlecht, dass da mittlerweile einfach dran steht, so, ja, tut uns leid, alle Züge fahren nicht, so. Ein paar fallen halt aus. Viel Spaß beim Herausfinden, welche ausfallen. Ja, also jetzt bei den U-Bahnen da. Und also solche Zustände kenne ich zumindest bei mir aus Hannover noch nicht. Also da... Wenn sie dann fahren sie auch regelmäßig. Aber beim Bussen vielleicht da schon, weil dieses Ding mit den Elektrobussen, bei uns so die Elektrobusse fahren ja schon hin und wieder, meine ich. Also, vor allem, wenn es kalt ist. Bei uns haben sie eine Bahn umgelegt, eine Straßenbahn am Knotenpunkt. Ja, dann fährt nun mal eine Weile eben nichts. Ne? Schreiben sie das dran und können auch nicht anders. Aber da muss auch was passieren, richtig. Das waren Fußballfans, die haben nicht eine Straßenbahn auf die Seite gelegt. Engländer. Mich und uns brauchen. Weil sie vielleicht auch, und das erlebe ich jeden Tag, wenn ich unterwegs bin in unserem Land, aber auch in Europa, weil sie jeden Tag spüren, das sind Zeiten, die hat es für so viele noch nie gegeben. Weil sie auch eine alte Tugend vielleicht spüren, die wir im Deutschen Bundestag viel zu selten aussprechen. Dankbarkeit. Dankbarkeit, jeden Tag einfach ganz normal zur Arbeit zu gehen, sich nicht zu sorgen. Jetzt wird es allgemein letztendlich irgendwie richtig. Doch nicht auf, Leute. Ihr könnt immer noch zur Arbeit gehen. Eventuell danke noch. Danke für meine Arbeitsstelle. Ja, genau. Danke. Aber das ist wahrscheinlich auch bald bei vielen Leuten dann nicht mehr der Fall. Annalena, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten? Und ich arbeite gern für meinen Konzern. Ja. Aufstehen und zur Arbeit gehen, das können die Leute immer noch tun. Ist das nicht schön? Juhu. Und sie tun was für ihre, ja, für ihre. Das hast du gerade für ihre Nachbarschaft, ja. Das sagt sich der Clan-Chef wahrscheinlich auch. Ja, ich kümmere mich um meine Nachbarschaft. Ich kümmere mich schon um alles. Ja. Was es bedeutet, wenn das Kind in der Kita ist, ob eine Rakete oder Drohne einschlägt. Dankbarkeit auch, dass das Wasser funktioniert und wir eine Krankenversicherung in unserem Land haben. Und dankbar, ja, dass wir Wasser, ein danke für das bisschen Wasser hier. Danke. Ja, danke für Dankbarkeit für Wasser, jetzt hört hier wirklich alles auf, oder? Ja, ja, ist alles in Gefahr. Es ist alles, steht alles jetzt zur Disposition, ja, Annalena, wegen eurer tollen Problem. Politik. Und ich meine, es ist ja nichts, was sie geschaffen haben oder so. Ja, also ist ja nichts dabei, was wir ihnen, also was haben die Römer je für uns getan, kommt in diesem Fall gar nicht zur Anwendung. Nee, nichts getan. Ja, alles verknappen wollen sie, um ja, zu unserem Guten. Und sich dann wundern, wenn das alles wegbricht. Keine Kochsalzlösung mehr in Krankenhäusern. Super, Annalena, ja, läuft doch. Wegen der Klimaverbrennung alles eingespart. Staatsin, der uns durch all die Krisen in der Vergangenheit getragen hat. Und damit das so bleibt, müssen wir doch gerade in Zeiten von noch größerer Verunsicherung jetzt gemeinsam überlegen, wie können wir genau das schützen, was dieses Land zusammenhält. Den starken Sozialstaat, die Freiheit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, staatliche Institutionen in unserem Land. Sagt die Frau, die am Rechtsstaat vorbei Leute in dieses Land importiert hat per Dekret. Sagt die Frau, die für ein paar Meter mit dem Flugzeug fliegt. Sagt die Frau, die sich von Paris nach Brüssel in den Zug setzt, während der Regierungsflieger leer hinterherfliegt. Ach Gott. Ja, also wenn sie von Freiheit redet, das ist leider nicht ernst zu nehmen, nicht die Bohne. Wie gesagt, institutionelle Freiheit oder was, wie der Herr Robert gesagt hat. Ja? Sowas schwebt ihr vielleicht vor. Aber was sie da genau meint, kann ich mir nicht erklären. Freiheit mit Grenzen. Freiheit mit sehr engen Grenzen. Freiheit zur Verantwortung. Genau. Sie vielleicht gar nicht Ministerin des Auswärtigen, sondern des Abwegigen. Ja. Ampel, und das möchte ich auch im tiefen Respekt sagen, weil ich meine, die Koalitionsverhandlungen waren nicht einfach. Andere Koalitionsverhandlungen haben gar nicht stattgefunden, weil ich gucke mal nach links, jemand komplett dagegen war, dass diese Farbkonstellation regiert. Das gehört ja zur ganzen Ehrlichkeit auch dazu. Ja, natürlich war das nicht einfach. Und was haben wir gesagt? Es gibt auch ein berühmtes Foto von. Was haben wir damals gesagt? Jetzt erst recht, weil es nicht einfach ist, packen wir es an. Offensichtlich ist es nicht 4 Jahre erfolgreich gelaufen. Aber es nicht zu versuchen, nein, es war nicht das gut ist genug. Doch das Gegenteil von Verantwortung. Und deswegen, ja, wir haben einiges sehr mühsam, manchmal anstrengend, manchmal im Streit auf den Weg gebracht. Weil wir es uns eben nicht so einfach gemacht haben. Und auch dafür eben möchte ich werben. Ich meine, Wahlkampf ist easy. Populistisch draufhauen auf andere, das kann jeder. aber weil wir es versucht haben, uns nicht so einfach zu machen. Und das haben wir gemeinsam geschafft, das habe ich letzte Woche hier im Bundestag gesagt. Beim Sondervermögen haben wir geschaut, was ist jetzt wirklich wichtig, fraktionsübergreifend. Und wir haben als Ampel geschaut, was ist wirklich wichtig, nach den Jahren, wo Sie sich, und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, nicht getraut haben, in einfacheren Zeiten die großen Strukturreformen in unserem Land anzugehen. Es gab riesige Baustellen bei uns, und dafür trägt CDU, CSU die Verantwortung. Da geht es nicht um Schuld. Die Opposition trägt mal wieder die Verantwortung. Juhu. Die auch komplett alleine natürlich regiert haben. Die SPD war nicht dabei. Hm. Ich schlafe gleich ein. Das ist so leer. Das kann man ja nachlesen in allen Geschichtsbüchern. 16 Jahre lang. Ja, Herr Merz, Sie waren da im zeitweiligen politischen Ruhestand. Auch das kann man nachlesen. Aber ich bin es nicht gewesen, sondern das war so eine Frau. Ja, also ich meine, das ist ja nun auch nicht Verantwortung für die eigene Partei. Und die heißt CDU, CSU. Und ja, es war nicht einfach. Es war nicht einfach, auch das gehört dazu, dass wir uns ein Jahr lang damit beschäftigen mussten, aus der Abhängigkeit vom russischen Gas zu befreien. Das war ein Riesenkraftakt. Der hat uns wahnsinnig viel gekostet. Das Gleiche gilt bei den Versäumnissen in der Infrastruktur. Das Gleiche gilt bei all den Investitionen, die Robert Habeck geleistet hat in der Energiepolitik. Robert Habeck hat Investitionen geleistet. Wo sind wir denn hier? Jo, der hat sich so reingehängt und überhaupt. So ein Pokémon. Robert Habeck hat Investitionen geleistet. Beschrieben hat er die vielleicht, ne? In der Energiepolitik. Ja. Versäumt und deswegen war das anstrengend und schwer. Und ja, das haben wir auch diesem Wirtschaftsminister, Vizekanzler Robert Habeck zu verdanken. Hier wurde ja dauernd reingerufen, wo ist der eigentlich? Sein Flugzeug ist leider kaputt. Ja, also das, was da ist, ja. Das, was jetzt im Endeffekt passiert ist, spricht ja eigentlich eher dafür, dass es gar nicht so falsch war, was sie in den letzten Jahren da gemacht haben. Weil was sie jetzt quasi gerade gesagt hat, ist, ihr habt ja das Land gar nicht komplett ruiniert in den letzten Jahren. Das mussten wir jetzt umständlich machen. Also. Ja. Und der Habeck war in Portugal, in Lissabon und hätte eine Bundeswehrmaschine nehmen können oder einen Linienflug. Dann hätte er da auch teilnehmen können. Habe ich jetzt so gehört. So. Und ja, das bedeutet. Genau. Ja, das bedeutet, dass ich hier spontan einspringe. Das nennt man die Oh Gott! Das Close-up vom Scholz! Oh mein Gott! Haben die, ich weiß gar nicht, ob die Zuschauer das schon gesehen haben. Ich glaube noch nicht. Ne? Die Werbung hat ihn zum Lachen gebracht, haben sie ihm geschrieben. Ja, das bedeutet. Grinnen. Der will wieder Kanzler werden. Bitte. Menschen in Deutschland, du machst keine Dummheit. Bedeutet, dass ich hier spontan einspringe. Das nennt man übrigens Teamplay. Noch so eine alte Tugend, die Sie offensichtlich in der Union noch nicht mal mehr buchstabieren können. Ja, aber es ist ganz einfach, auf andere draufzuhauen und auf deren Kosten Wahlkampf zu machen. Ne? Ist ganz einfach. Sowas macht man nicht. Ne? Ja, was wir sind ja hier für Lösungen. Das ist angegangen, nicht nur bei der Infrastruktur. Nicht nur bei der Infrastruktur. Beim Bürokratieabbau. Ja, auch bei der Visa-Digitalisierung. Weil wie sollen wir denn Sicherheit in diesem Land schaffen, wenn wir nach wie vor mit Wäschekörben Visa durch die Gegend tragen? Warum haben Sie das nicht getraut bei diesem Sicherheitsthema Nummer eins? Weil große Reformen Zeit, Mut und Kraft kosten. Aber auch das sind wir angegangen. Für die Sicherheit in unserem Land und damit wir endlich die Fachkräfte gewinnen können, die Deutschland für den Wirtschaftsstandort so intensiv braucht. Und? Wo leben die? Welcher Wirtschaftsstandort Deutschland? Hast du dir mal angeguckt, was gerade passiert, Annalena? Da implodiert gerade ein Unternehmen nach dem anderen. Ach Gott, die versteht es, glaube ich, nicht mal. Die wollen es vielleicht auch nicht wahrhaben. Das ist ja, ne, sehr witzig. Lastenrad von Lissabon hierher fahren. Also das kann man sich im Wahlkampf gleich mal sparen. Also, und mit Blick auf die Frage, was jetzt ansteht, und das hat der Bundeskanzler für diese Bundesregierung deutlich gemacht. Putin wird uns nicht den Gefallen tun, dass er darauf wartet, wie dieser Wahlkampf dann ausgeht und wer dann im April oder Mai diese neue Regierung bilden wird. Und deswegen, nee, der wird und danke, sofort dass Sie angreifen. Es erwähnt haben, Herr Merz, es wird jetzt bei den wirklich wichtigen Dingen für unser Land, weil dann brauchen wir auch nicht über Lastenräder oder Flugzeuge weiter zu diskutieren, der Sicherung des Friedens. Ach, drohst du uns mit Krieg mit Russland? Seid ihr so tief gesunken oder was, dass ihr jetzt den großen Boomer rausholen müsst? Wenn ihr uns nicht wählt, gibt es Krieg mit Russland. Wenn wir euch wählen, gibt es auch Krieg mit Russland. Ich meine, wo ist denn da die Alternative an Annalena? Wochen und Monate an. Und da kommt es umso mehr darauf an, ob wir hier, die für den Frieden in Europa einstehen, genau da bereit sind, jeden Tag, und wir wissen nicht, wann die Drohnenangriffe noch mehr zunehmen, wahrscheinlich über Weihnachten, wenn wir eigentlich dachten, wir atmen alle noch mal durch, jeden Tag bereit sind, aufzustehen, dankbar zu sein, dass wir in Frieden leben können. Und dann, wenn der Bundestag eine Sondersitzung hat oder die letzte Sitzung vor Weihnachten ansteht, in den Spiegel zu schauen, und so habe ich es jedenfalls bei den letzten Krisen gemacht, mich immer wieder gefragt, was werden mich meine Kinder in 10 Jahren fragen? In dem Moment, wo Deutschland für den Frieden in Europa einstehen musste, haben wir da europäisch gemeinsam gehandelt, so wie unsere osteuropäischen Nachbarn das für uns getan haben, als wir sie brauchten, oder nicht? Und das wird die entscheidende Frage sein. Alter, Wohlstand, Wachstum, das ist eine fucking spezifische Frage und sehr lang. Sollen die Kinder die auswendig lernen bis in 10 Jahren oder was? Mami, wäre das nicht auch bilateral gegangen? Warum habt ihr denn keine Diplomaten? Warum habt ihr denn immer nur mit Waffen und keine Diplomaten? Halt die Klappe! Kleiner Höcke, ich hab's gleich gewusst. Hätte ich doch eine Tochter bekommen. Sicherheit. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen eine liberale Gesellschaft. Und deswegen werben wir hier für einen gemeinsamen Kraftakt in die Investitionen in unsere Sicherheit. Ja, das wird mit der neuen US-Administration nicht einfacher. Aber auch das haben wir uns nicht ausgesucht. Das haben die Wählerinnen und den Wähler in den USA entschieden. Naja, so ein bisschen klar das ist aber beschworen. Wenn wir nicht wissen, wo wir stehen, dann wird es umso schwerer. Und deswegen sage ich auch zum Abschluss, diese Frage, wo wir stehen, die Wirtschaftskraft, der Frieden, die Haltung von Europa, das ist entscheidend, nicht nur in den Tagen mit Blick auf den Frieden in der Ukraine, sondern auch auf dieser Klimakonferenz. Gerade wenn die USA sagen, wir verabschieden uns. Die Klimakrise ist die größte Sicherheitsgefahr auf dieser ganzen Welt. Unsere Antwort kann deswegen nicht sein, wenn USA jetzt sagen sollte, America first, Germany first, wie ich das so ansatzweise gehört habe, sondern die Antwort auf America first muss sein, Europe United, mit einem starken Deutschland, das bereit ist zu führen, Verantwortung zu übernehmen für den Frieden in Europa, für die Menschen in unserem Land. Was für eine Horrorvision. Groß oder klein, so ist, wie die es Menschen gezeigt haben. Letztes Jahr im Januar und Februar sind Menschen auf die Straße gegangen, unabhängig davon, welche Farbe, grün, rot, schwarz oder gelb sie wählen, und haben gesagt, das Wichtigste für uns ist die Sicherung unserer liberalen Demokratie. Und darum geht es. Wir sind in diesem Sinne gemeinsame Partner. Herzlich. Das ist ja doch egal, wen ich wähle. Schau's hier. Cool. Applaus, Applaus, Applaus. Ja. Mann. Ach, die Annalena, die ist doch einfach toll, oder? Aber sie hat am Ende bestätigt, dass man wählen kann, was man will, man kriegt das Gleiche. Politikbetrieb. Mario. Hilfe. Ja, ich glaube, ich hatte noch eine andere gesehen von ihr. Da hat sie tatsächlich das vom Habeck einfach irgendwie nachgesprochen oder so. Mir so vorgelesen. War aber auch nicht erbaulicher. Aber sie hat keine Fressefreiheit gebaut und keine Panzerpäuste und gefanzerten Panzer. Das, ja, ja. Ja. Das war ja auch wahrscheinlich, weil sie Habeck vertreten hat. Das ist jetzt in Charakter vorgesehen. Gar nicht, ja. Da darf das nicht. Aber sie hatte keinen Küchentisch. Du musst wissen, der Clown ist ein wichtiges Kulturgut. Ja, der Clown ist, also, den darf man auch nicht unterschätzen. Nee. Los ist nicht. Ja, warte noch einen. Ja, wollen wir den Lindner oder was? Gibt es jemanden Kohlen? Helge wird schon im Chat verlangen. Ich glaube, Helge hat sich nicht ausgehauen. Einen von den Elefanten, hier wollen wir haben. Zu sowas Wichtigem lässt man doch dem Helge nichts sagen, oder? Einen von den Großen. Ja, ich fände es gut, wenn Helge was gesagt hätte, aber wir müssen immer das ganze Bild sehen. Nee. Also auch andere Hinterbänkler. Ja, hier, der Dings. Der Hinterbänkler ist schon, da wollte er mal den Nöligen, wollte er mal meinen Ministerpräsidenten. Nee, bloß nicht. Nee. Ja. Auch nicht die Hasselmann, nee. Oder Söder auch nicht. Söder, nee. Oh mein Gott. Die Hasselmann ist richtig ärgerlich. Ärgerlich bestimmt wieder. Obwohl die Hasselmann so als beleidigte Leberwurst, ne? Ja. Hätte was. Na komm. Das sind jetzt schon zwei Grüne dann praktisch, ne? Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, machen wir mal den grünen Schwerpunkt. Dann haben wir viel FDP. Heute zeigen wir auch mal, wie vielseitig wir sind und wie langfristig. Genau, was wir so alles aushalten. So, Brille auf, Helm. Gurte nicht vergessen, wir gehen rein. Das Protokoll vermerkt fraktionsübergreifenden Beifall. Ja. Vielen Dank dafür von Seiten der CDU. Das vermerkt das Protokoll. Boah. Die Rede war ja auch nicht fraktionsübergreifenden Beifall. Ja. Meine Damen. Für wen jetzt? Ja, das war auch der Restbeifall von Friedrich Merz. Vielen Dank dafür auch von Seiten der CDU. Die Rede war ja auch nicht so ein Burner. Da kann man mich schon einklatschen. Finde ich auch. Meine Damen und Herren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich habe mich während der Rede von Herrn Söder gefragt, was ist eigentlich die Absicht, warum ist er heute hier? Und am Ende der Rede habe ich ein Gefühl dafür. Zum einen wollte er seinen Senf noch mal dazugeben, dass ihn irritiert hat, dass die Außenministerin nicht nur die Lage der Welt und die Spannung in der Welt und die Krisen in der Welt sehr genau betrachtet und als Krisenmanagerin angesehen in dieser Welt unterwegs ist, sondern auch konkret Lebenssituationen von Busfahrerinnen und Busfahrern, von Lehrern, von Schülern. Sie kann praktisch alles. Die heilige Annalena, eben noch bei beiden, jetzt beim Busfahrer hilft sie mit dem Kleingeld. Der ganze Bus steht auf und klatscht in Solidarität und dann fährt er bis zur Endhaltestelle ohne Halt durch. Und aufstehen. Mit Aufstehen hat sie sich auch beschäftigt. Und aufeinander zugehen. Frieden schaffen. In diesem Land kennt, mein Gott, mussten Sie dafür aus München hierher kommen? Meine Damen und Herren. Was ist das? Ich dachte, wir machen keine billigen, hat die Chefin nicht eben gesagt, wir machen diese billige Nummer nicht? Also hieß es nicht eben, wir machen nicht billige Angriffe auf andere Parteien und so? Oder ist die Hasselmann, die Baerbock ist so die Elegante, hält ihre Reden, die Hasselmann ist der, man muss ja aufpassen, was man sagt, aber der some muscle over here. Von terrible, der Grün. Good cop, bad cop. Ja, oder so. Alter, versaut. Nämlich die Abarbeitung an seinem Habeck-Trauma. Meine Damen und Herren, jetzt war er einfach nicht hier heute. Was für ein Pech für Ihre vorbereitete Rede. Und deshalb, meine Damen und Herren, komme ich zu dem Schluss. Er ist eigentlich heute hier, weil es der Auftakt einer betreuten Kanzlerkandidatur sein soll. So, und jetzt wenden wir uns wieder den wirklich wichtigen Dingen zu. Betreute Kanzlerschaft oder wie die Grünen es nennen, Doppelspitze. Super, Frau Hasselmann, super. Also selbst wenn es so wäre, ist das ja irgendwie genau das, was sie auch macht. Also, und Geschlechter sind ja nicht wichtig. jetzt erstmal. Aber Doppelspitze. Und hätte er nicht vor mir geredet, wäre ich viel ernster angefangen, meine Damen und Herren. Denn ich finde, es ist heute keine gewöhnliche Regierungserklärung. Es ist keine gewöhnliche Regierungserklärung und es ist keine gewöhnliche Aussprache. Und ich glaube, und das sage ich für mich persönlich ganz sicher, ich habe in diesem Parlament schon sehr, sehr viele Situationen erlebt. Aber eine solch schwierige Situation noch nie in meinem politischen Leben hier in Berlin. Und ich glaube, dass viele der Abgeordneten, dass viele derjenigen, die auf der Regierungsbank Verantwortung tragen, dies genauso spüren und wissen. Das ist eigentlich keine Lage für Klamauk oder Eitelkeiten, meine Damen und Herren. Alter, und eben gerade zieht sie noch beim anderen Söder her. Der macht das lächerlich. Also wirklich Frechheit. Ja, sorry. Nee. Klamauk. Ja, nicht für Klamauk. Haben wir für mein Empfinden heute viel zu viel gehört. Und ich möchte auch diese ganze Ich-Bezogenheit mal hinter uns lassen. Denn ich finde, eben ging es um ihre Gefühle, aber jetzt keine Ich-Bezogenheit mehr. Hilfe. Auch ein guter Satz. Ich will die Ich-Bezogenheit hinter mir lassen, denn ich finde. Oh Mann, ey. Ivo, hast du manchmal echt die Verwirrteste, die spricht alles zueinander. Genauso wie die für der SPD und Bündnis 90 Die Grünen und für Sie alle auf der Regierungsbank. Ja, diese Koalition ist einfach irgendwas oder und so. Man guckt jetzt nach vorne, denn wir werden, und darüber werden die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land entscheiden, bald Neuwahlen haben. Ich bin froh, dass es jetzt eine Klarheit darüber gibt, dass Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Industrie und Handwerk, dass die Gesellschaft, die Vereine, die vielen Menschen, die aktiv sind, wissen, am 23.02. ist die Wahl. Aber was wir uns wechselseitig doch ersparen sollten, sind Beschimpfungen, Beleidigungen oder der so destruktive Rückblick auf das, was wir geleistet haben. Denn diese Koalition und auch Christian Lindner, ich sehe Ihr Gesicht, denn diese Koalition hat auch mit den Stimmen der FDP-Abgeordneten verdammt viel hingekriegt. Und wir haben in einer so schwierigen... Oha, also jetzt tritt sie aber nach. Oder wie soll ich das verstehen? Oh. Klingt so ein bisschen so, oder? Wir haben auch mit eurer Hilfe viel geleistet, in Anführungsstrichen. Mit eurem Geld. Don't remind me. Die FDP hat gut gehorcht, sozusagen. Hat es auch eine Weile, viel zu gut. Die Leute haben sich auch schon darüber aufgeregt, immer, dass sie so mitspielen. Sie lobt es. Situation. Nach 16 Jahren Stillstand, meine Damen und Herren, 16 Jahren Stillstand, kein Land war so abhängig von fossiler Energie und von Russland. Und in diese Abhängigkeit haben Sie, liebe CDU, CSU, ihr habt das so eingeführt. Ihr seid da aus der Atomkraft ausgestiegen. Damals mit Schröder habt ihr doch diese Scheiße, habt euch doch so darauf verständigt, dass wir das mit Gas alles machen. Ja, ursprünglich ja. Die CSU und die SPD uns gemeinsam in der Großen Koalition immer wieder gebracht. Und das war verdammt schwer. Die Energiesicherheit, die Versorgung gegenüber der Industrie, dem Handwerk, der Wirtschaft zu sichern nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Und es war so wichtig und notwendig, viele Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger, für Familien, für die Frage des Lohngefüges, vieler anderer Fragen von Pflege, Krankenhausfinanzierung und anderes hier gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und ich finde, darauf kann man auch gemeinsam einmal stolz sein. Und das sollten wir uns nicht... Wir haben den ganzen Laden verwüstet. Facharzttermin dauert ein Jahr. Kochsalzlösung hatten wir eben schon. Brücken fallen auseinander. Ja, aber wir reden mal von unseren Erfolgen. Ja, es ist jetzt nicht mehr kriminell zu kiffen. Daran werden wir uns erinnern. Und sonst eigentlich an keine nennenswerte Änderung. Außer den nach unten. Lassen Sie sich doch nicht einreden, die letzten 3 Jahre wären nichts gewesen. Wir haben für die vielen Millionen Menschen, die eingewandert in dieses Land sind und hier längst ihren Lebensmittelpunkt haben, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das Staatsangehörigkeitsrecht, das Chancenaufenthaltsrecht und viele Gesetze geändert, sodass man endlich nicht mehr das Gefühl haben muss, nicht dazu zu gehören, sondern die gleichen Rechte zu haben wie andere. Alter Schwede. Und wer jetzt so tut, als wäre diese Situation ganz easy peasy und wir hätten nur mal einfach dieses sogenannte Wirtschaftswendepapier beschließen sollen. Meine Damen und Herren, im Kabinett liegen 40 Maßnahmen zur Wachstumsinitiative für die Wirtschaft, weil wir die wirtschaftliche Entwicklung, die macht uns Sorgen, uns allen, nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern. Nur wir werden sie nicht durch platte Sprüche nach dem Motto, wir wickeln alles wieder zurück in die Vergangenheit lösen. Wir müssen zusammen eine Kraftanstrengung übernehmen, um wirtschaftliche Prosperität, Atomkraftwerke sind Vergangenheit. Die Frage von wirtschaftlicher Entwicklung, Wohlstand und Klimaschutz zu verbinden. Und wer nicht verstanden hat, dass darin die Lösung liegt, wir können doch nicht so tun, als könnten wir mit Ja, ihr verbindet das ja auch alles. Ihr verbindet das so und das eine zieht das andere runter und alles nur sich dann in Scherben. Ist alte, hergebrachte Politik und so weiter und modern sind Windräder, ne? Windmühlen. Das höre ich da so raus. Rezepten der 90er Jahre einfach Probleme des Jahres 2025 lösen, meine Damen und Herren. Und deshalb, das ist eine verdammt schwierige Situation, in der wir jetzt Neuwahlen haben. Sowohl hier im Land, weil Menschen sich Sorgen machen um ihren Lebensalltag. Viele haben das angesprochen. Ja, ganz konkret, wie sieht es am Ende des Monats aus? Kann ich die Miete bezahlen? Was ist mit meiner Ausbildungssituation? Kriege ich die Unterstützung beim BAföG oder kriege ich sie nicht? Muss ich noch 3 Jobs zusätzlich annehmen, weil es vorne und hinten nicht reicht? Meine Damen und Herren, das sind Themen, die Menschen interessieren und nicht solche Plattitüden wie wir wickeln alles wieder ab. Es verunsichert auch den Standort. Das, was Sie zu Es verunsichert geben, auch auf die den Standort. Ja, Automobilindustrie. Das ist immer was von Wert oder von Interesse. Relevanz. Ist doch keine Perspektive in die Zukunft für die Automobilindustrie. Das bedeutet Verunsicherung. Wenn Sie dauernd über das Verbrenner ausreden, wenn Sie jetzt wieder anfangen mit Technologieoffenheit, weil wir wollen keine E-Mobilität. Was soll denn VW mit einer solchen Position anfangen? Wo ist denn die Ausgangslage für solche Das kann ich Ihnen erklären, Frau Hasselmann. Was sollen Sie damit anfangen? Sie sollen wieder Autos produzieren, die Menschen auch nachfragen. Das sollen Sie damit anfangen. Es ist nicht der Staat, das entscheidet, welche Autos die Leute nachfragen, weil diese Autos fragen die Leute nämlich nicht nach und dann bleiben die da liegen und dann geht der Konzern pleite. Und dann können Sie noch so oft sagen, aber, wir haben das doch verboten und mehr als verbieten können wir nicht tun hier. Wir sind doch der Staat. Wir sind doch dafür da, um die Leitplanken zu geben und den Leuten die richtigen Verbote zu geben. Technologieoffenheit ist doch so 2016. Da wird dann vorgezogen ein neues Volk gewählt, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Volksveränderungsoffenheit. Wirtschaftsunternehmen, die brauchen Ruhe, Stabilität und Verlässlichkeit. Und darum geht es jetzt, meine Damen und Herren. Ja, Britta ist schon auch so eine Art Kapitalist, oder? Ich liebe es einfach immer so, wenn diese Grünen auf diesem wollt ihr etwa nicht, dass die alle erfolgreich sind, Trip gehen und ihre Politik sorgt dafür, dass kein Mensch mehr erfolgreich ist. Und dann stehen wir daneben und sagen, wir müssen jetzt einfach nur noch mehr Geld anderer Leute da reinkippen. Wollt ihr etwa nicht, dass die erfolgreich sind? Das brauchen die doch hier. Unternehmertum, Wirtschaft. Ja, sie hat schon so ein bisschen die Parallele zu der Baerbock, dass irgendwie alles geht und alles wichtig ist und alles sein kann und ja, wir müssen nur zusammenhalten oder so, ne? Das, glaube ich, ist recht nicht ausreichend. Ganz einfach. Ja, deswegen also war die Politik auch nicht gut von denen. Eins, also wirklich, alle müssen, ja. Alle müssen mitmachen. Ja, genau. Ich weiß, ich habe eine super Idee. Und so. Wir könnten uns alle unterhaken. Genau. Wisst ihr? Das wäre doch so super, ne? Oh ja. Oder einen Doppelwumms machen. Oder die Bazooka rausholen. All diese Sachen, die sie angeblich gemacht haben, die nie passiert sind. Und wir haben darüber hinaus eine europäische und internationale Verantwortung wahrzunehmen. Da gucken Leute auf uns, ob die Ukraine und die Solidarität mit der Ukraine steht. Und für uns ist das sehr klar. Der Frieden in Europa kann nur gesichert werden, wenn wir die Ukraine nach Kräften weiter unterstützen. Vielen Dank. Ja, also mehr Schulden machen, genau. Das sagt mir den noch zurecht. Man muss nur mehr Schulden machen. Dann geht das alles. Ja, wir zahlen aber schon 50 Milliarden Zinsen jedes Jahr. Muss es wirklich noch mehr werden? Ja. Noch einer was Wichtiges gesagt von denen? Ja. Was Wichtiges? Ne? Was Wichtiges? Nee, ich glaube, es reicht auch, oder? Okay. Ja, ich hätte halt wirklich März eigentlich gerne noch mit euch geguckt. Aber wenn ihr schon Feierabend wollt. Naja, gut, dann. Ja, ich fand den auch gut. Ich habe es, glaube ich, schon gesehen, aber ich kann es nicht mehr machen. Ich fand den auch bemerkenswert einigermaßen. Der neue Vorsitzende der Grünen ist das, ne? Hätten wir jetzt dreimal Grüne geguckt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht eine große Erleichterung durch unser Land. Seit einer Woche ist die sogenannte Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP Geschichte. Und das ist eine anhaltend gute Nachricht für Deutschland. Wer allerdings, Herr Bundeskanzler, Ihre Regierungserklärung heute Morgen verfolgt hat, der muss sich vorkommen, heute Mittag, der muss sich vorkommen wie in einer Geisterstunde. Das, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Bundeskanzler, ist nicht von dieser Welt. Sie leben offensichtlich in Ihrem eigenen Kosmos, in Ihrer eigenen Welt. Sie haben nicht verstanden, was draußen im Lande im Augenblick geschieht. Und Ihre Regierungserklärung, Herr Bundeskanzler, das war ein letzter Beweis für die Folgerichtigkeit des Scheiterns Ihrer Regierung. So wie Sie drei Jahre versucht haben, zu regieren, so wie Sie heute wieder einmal im Deutschen Bundestag gesprochen haben und so wie Sie auch versuchen, Zusammenhalt zu suggerieren und trotzdem und gleichzeitig das Land tief spalten. Sie spalten das Land, Herr Bundeskanzler. Sie sind derjenige, der für diese Kontroversen und für diese Spaltung in Deutschland verantwortlich ist. So kann man ein Land einfach nicht regieren. Sie haben seit einer Woche keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag. Und die logische Folge hätte sein müssen, dass Sie sofort und unverzüglich die Vertrauensfrage stellen. Stattdessen haben Sie über Tage versucht, sich noch einmal über einen viel längeren Zeitraum im Amt zu halten, ohne auch nur im Geringsten zu erklären, was Sie denn dann mit der fehlenden Mehrheit hier im Deutschen Bundestag und mit Ihrer Minderheitsregierung eigentlich wollen. Sie simulieren im Augenblick eine Mehrheit, die Sie nicht mehr haben. Sie haben hier im Deutschen Bundestag, Herr Bundeskanzler, keine Mehrheit mehr. Das mag schwer sein, dass Sie das zu akzeptieren haben, aber es ist so. Sie sind ohne Mehrheit. Aber was erkennbar wird, ist, dass Sie, anders kann man es wirklich nicht ausdrücken. Und Ihre Rede war ein weiterer Beleg dafür. dass Sie in geradezu rüder und rücksichtsloser Weise allein um einen vermeintlichen parteitaktischen Vorteil der SPD versuchen, Ihre Amtszeit noch über die Zeit zu schleppen und noch einmal zu verlängern. Das ist inakzeptabel, Herr Bundeskanzler, was Sie da tun. Und vermutlich war es nur ein vorläufiger Tiefpunkt Ihres Vorgehens und Ihres Amtsverständnisses, als wir Ihre Rede am letzten Mittwochabend gehört und gesehen haben. Ich will hier nicht auf Einzelheiten eingehen. Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben diesen befremdlichen Auftritt im Bundeskanzleramt gesehen. Ich fasse es nur in einem Satz zusammen. Ihre Rede im Bundeskanzleramt am letzten Mittwochabend, Herr Bundeskanzler, war eines Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland schlicht unwürdig. Er war unwürdig. Ah, der Fritze muss das ja wissen. Ne? Auch Ihr Umgang. Auch Ihr Umgang mit der Vertrauensfrage in den Tagen danach ist, ich will es noch einmal sagen, vollkommen inakzeptabel. Die Vertrauensfrage in unserem Grundgesetz. Meine Damen und Herren, die Vertrauensfrage in unserem Grundgesetz gibt dem Amtsinhaber ein geradezu einzigartiges Privileg, nämlich im Falle des Scheiterns einer Regierung die Auflösung des Deutschen Bundestages und Neuwahlen herbeizuführen. Dies ist aus der gescheiterten Weimarer Republik ein historisch begründetes Recht des Bundeskanzlers, das nur der Bundeskanzler hat, nur er allein, nicht der Bundespräsident, noch nicht einmal die Mitglieder, alle zusammen die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Nur der Bundeskanzler. Und Herr Bundeskanzler, dieses Privileg schützt das Amt des Bundeskanzlers in der Wahrnehmung seiner gesamtstaatlichen Verantwortung. Es schützt nicht den Amtsinhaber in der Wahrnehmung seiner parteipolitischen Interessen. Sie werden nun nach einigem Zögern und Taktieren den 11. Dezember wählen als Tag, an dem Sie geneigt sind, die Vertrauensfrage zu stellen, und den 16. Dezember als Termin, zu dem wir dann darüber abstimmen dürfen. Herr Bundeskanzler, die Auflösung des Bundestages ist damit folgerichtig, und wir werden voraussichtlich am 23. Februar 2025 hier neu wählen. Ich will mich bei allen Kontroversen ausdrücklich bedanken, beim Kollegen Wolf Mützenich, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, aber auch bei den beiden Kolleginnen Hasselmann und Dröge, für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und die Abstimmung, die wir in den letzten Tagen seit Montagmorgen miteinander hatten, über die Termine und über die Abläufe bis hin zur Einigung über den Tag der Vertrauensfrage. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier wenigstens im Parlament unsere Verantwortung gemeinsam wahrgenommen. Wir haben sie hier gemeinsam wahrgenommen. Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes sagen, die in diesen Tagen und Wochen besorgt nach Berlin schauen, wir werden zwar vorgezogene Neuwahlen haben, aber bis dahin, ja selbst über den Wahltag hinaus, bis zum Zusammentritt des nächsten Deutschen Bundestages, den Sie, die Bürgerinnen und Bürger, wählen werden, ist dieser Deutsche Bundestag jederzeit handlungs- und entscheidungsfähig. Geändert hat sich allein, dass die Bundesregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz hier im Deutschen Bundestag keine Mehrheit mehr hat. Und deshalb gibt es am 23. Februar Neuwahlen, damit auch nach diesen Wahlen eben eine neue Bundesregierung die Verantwortung für unser Land übernehmen kann. Eine neue Bundesregierung, die aufhört zu streiten und die sich daran macht, die Probleme unseres Landes mit einer anderen Politik zu lösen, meine Damen und Herren, die jetzt dringend notwendig ist. Denn genau darum geht es. Genau darum geht es. Deutschland braucht eine grundlegend andere Politik, vor allem in der Migrationspolitik, in der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik und in der Wirtschaftspolitik. Und da Sie ständig dazwischen schreien, will ich Ihnen eines sagen. Weder vorher noch nachher noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt gibt es eine Zusammenarbeit meiner Fraktion mit Ihren Leuten, egal mit wie vielen Leuten Sie hier im nächsten Deutschen Bundestag sitzen werden. Und wie viel werden noch in den Arsch kriechen bei den Grünen? Wenn Sie der Meinung sind, uns hier von diesem Podium aus als Teil einer Viererbande diffamieren zu müssen, dann ist es genau der Beleg dafür, dass mit Ihnen eine Zusammenarbeit nicht möglich ist. Sie wollen sie ja auch gar nicht und sie wird nicht stattfinden. Ich werde gleich dazu noch in einem anderen Zusammenhang etwas sagen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf EU-Ebene treffen die gemeinsame Entscheidung, habe ich jetzt neulich noch gehört. Da passiert das nämlich schon sehr wohl, dass sie zusammenarbeiten, ohne dass es einer merkt oder kritisiert. Ganz einfach. Wer hier gar nicht zu Wort kommt, ist der Bürger. Es ist eine reine Autokraten-Politiker-Rede. Also es hat überhaupt nichts mit der Lebensrealität zu tun. Das hat die Baerbock ja wenigstens noch vorgetäuscht, aber ihm ist das vollkommen egal. Denkt halt durch und durch. Ja. Ja, habe ich mich auch schon gefragt, wie so eine Firma von BlackRock das finden würde, wenn er da solche zögerliche Sachen an den Tag legen würde, monatelang erstmal nichts machen jetzt und so. Ja, nicht gut. Grundlegend andere Politik ist nur mit einer neuen Bundesregierung möglich, die ihrer nationalen, ihrer europäischen und ihrer internationalen Verantwortung gerecht wird, die etwa mit Zurückweisungen an den Grenzen die Kontrolle über die Zuwanderung zurückgewinnt und die vor allem dafür sorgt, dass in Deutschland wieder mehr investiert wird und dass die Arbeitsplätze in unserem Land erhalten bleiben. Vor allem diese letztgenannte Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mit der erneuten Wahl von Donald Trump in den USA dringlicher denn je. Lassen Sie mich zu Donald Trump nur eines sagen, Herr Bundeskanzler. Donald Trump kennt Ihren Namen nur aus dem G20-Gipfel in Hamburg, den Sie so grandios organisiert haben. Aus dem Zusammenhang kennt Donald Trump Ihren Namen. Und glauben Sie mal nicht, dass Sie irgendeine Autorität hätten, noch im Weißen Haus mit diesem neuen amerikanischen Präsidenten zu sprechen. Der wird Sie wie ein Leichtgewicht abtropfen lassen. Herr Scholz hat aber behauptet, er hätte schon mit Trump telefoniert und ihm gratuliert und sowas. Hätte ein gutes Gespräch gehabt mit ihm. Ich freue mich schon drauf, wenn es am Ende von der Scheiße heißt, so, wir müssen eine GroKo machen, weil die Grünen zu klein sind. Mhm. Da müssen sie sich alle wieder vertragen und sich angrienen den ganzen Tag. Das wünsche ich Ihnen, dass der im Ernst mit der Esken zusammensitzen muss. Aber gerade nach diesen Wahlen braucht Deutschland jetzt so schnell wie möglich eine stabile und handlungsfähige Regierung. Und aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, sind dabei folgende Aufgaben vordringlich. Wir müssen alles tun. Aus meiner Sicht sind da folgende Aufgaben notwendig. Wir müssen die Grünen verbieten. Wir müssen die Linken verbieten. Ja. Ja. Und die SPD vielleicht auch noch verbieten. Mal gucken. Also ohne Scheiß. Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft wiederherzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie dramatisch die Lage ist, das können wir doch heute im Laufe des Tages aus den Nachrichten und aus dem Herbstgutachten des Sachverständigenrates entnehmen, der noch einmal die Wachstumsraten für Deutschland nach unten korrigiert. Wir sehen in den Zeitungen, lesen in den Zeitungen, dass noch einmal die Industrieproduktion in Deutschland weiter einbricht. Die deutsche Industrieproduktion, meine Damen und Herren, und dann auf der anderen Seite des Atlantiks die zweite Regierung Trump, zeigt, auf was wir uns einzustellen haben. Eine Zeit zunehmenden Protektionismus, noch höherer Zölle, meine Damen und Herren. Die richtige Antwort von uns, und die war ja auch umstritten in Ihrer Regierung bis zuletzt, wenn es um die etwa um die Zölle gegenüber von China ging. Die richtige Antwort von uns kann doch jetzt nicht lauten, noch mehr Protektionismus und vielleicht noch höhere Zölle, auch von unserer Seite aus. Nein, wir müssen im Gegenteil jetzt alles tun, um sehr schnell die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft zu erhöhen. Wir müssen die Ärmel aufkrempeln, wir müssen den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung bringen und übrigens dort auch das vollkommen missratene Projekt Ihres sogenannten Bürgergeldes wieder vom Kopf auf die Füße stellen, dafür zu sorgen, dass die... Ja, super Idee, in der Schiene in den Arsch kriechen, weil die ja auch überhaupt keine Ideologie verfolgen, sondern ja nur Geld verdienen wollen. Ne? Sind ja auch so eine Art Kapitalisten wahrscheinlich. Tief drin, ja, schlummert ja nur und wartet nur darauf, dass wir uns noch mehr von denen abhängig machen. Noch mehr Gütern. Beim Bürgergeld, was ich sagen, was sich verändert hat. Vielleicht haben da mehr Gruppen Zugang gekriegt, das könnte ich mir vorstellen. Aber Höhen und oder ja, also wer das kriegt und welche Bedingungen das hat, das ist doch irgendwie falsch geblieben alles. Ich meine, das hat auch so gut mit Russland funktioniert, sich abhängig zu machen. Warum machen wir das jetzt nicht nochmal mit China? Tja, weil wir nicht frecken wollen. Wieder funktioniert und wir müssen die Steuer- und Abgabenlast für die Haushalte und für die Unternehmen in Deutschland senken. Wir müssen schnell und gründlich in der Energiepolitik umsteuern. Dazu haben Sie hier an dieser Stelle gerade eben in Ihrer Regierungserklärung kein einziges Wort gesagt. Wir haben erst gestern in unserer Fraktion ein neues Konzept dazu beschlossen. Meine Damen und Herren, wir wollen weg von der einseitigen Festlegung auf Wind- und Sonnenenergie, auf E-Mobilität und Wärmepumpe. Wir wollen hin zu einer wirklich technologieoffenen Energie- und Verkehrspolitik. Das ist doch mit Ihrer Koalition, ist doch mit Ihren Leuten an keiner Stelle zu machen. Wir müssen endlich. Ja, aber du siehst ja auch, wie die SPD-Leute reagieren. Die hören sich das an, so, ja, das muss er jetzt sagen. Und Merz sagt das, weil er das sagen muss. Es ist ein Theaterstück. Es ist öde. Es ist bar jeden Lebens. In den Griff bekommen. Wir haben Ihnen von dieser Stelle aus dazu mehrfach Angebote gemacht. Zuletzt mit der Abschaffung dieses sogenannten Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Herr Bundeskanzler, Sie haben auf dem Arbeitgebertag zugesagt, das abzuschaffen. Der Bundeswirtschaftsminister, der heute nicht da sein kann, hat zugesagt, es auf dem Familientag, der Unternehmertag, abzuschaffen. Wir haben es hier vorgelegt mit der Abschaffung dieses Gesetzes zum 31.12.2024. Sie, die SPD, die Grünen und die FDP, Sie haben es abgelehnt. Wir hätten es haben können schon zum Ende dieses Jahres. Ich finde, wir sollten da so KI-gesteuerte Kameras haben, die Brüller zeigen. Weißt du, dass du so einen kleinen eingeblendet kriegst, wer da schon wieder wie ein Geisteskranker im Hintergrund rumkrakeelt. Ich meine, das ist doch kein Bundestag. Ständig, also bisher bei allen Reden war irgendwelches Gejohle im Hintergrund im Endeffekt. Bis auf die Hasselmann. Wir haben Ihnen hier immer wieder und mehrfach Vorschläge gemacht. Mit Zurückweisungen an den Grenzen, mit einer Einschränkung, mit einem Ende des Familiennachzuges, insbesondere für die subsidiär Schutzbedürftigen. Sie haben es alles abgelehnt, meine Damen und Herren. Tun Sie nicht so, als ob Sie jetzt in der Schlussphase Ihrer Regierung noch und irgendetwas... Auf der anderen Seite... Aber glaubt er denn, mit denen könnte er irgendwas zusammen entscheiden in seinem Sinne? Das ist doch nicht drin offensichtlich. Und er ist es doch, der die Tagesordnung von den CDU-Anträgen hat säubern lassen, weil er Angst hatte, mit den falschen Leuten zusammen eine Mehrheit zu haben. Ich meine, es ist ein Theaterstück. Es ist reines Spiegelfechten, was wir hier sehen. Nur für das Auditorium. Ja, die spielen aber nicht so richtig alle mit, ne? An den Antrag mit 218 denke. Tja. Sie hätten jahrelang, monatelang, wochenlang dazu Zeit gehabt, dies mit uns zu machen. Sie haben es abgelehnt. Und das ist der Befund, den wir heute hier festzustellen haben. Und Herr Bundeskanzler, wenn Sie jetzt heute an unsere gemeinsame Verantwortung appellieren und wenn Sie dann noch einzelne Vorhaben Ihrer zerbrochenen Regierung mit unserer Hilfe hier zu Ende bringen wollen, dann will ich Ihnen sagen, Sie haben hier von dieser Stelle aus keine Bedingungen zu stellen. Wir sind nicht der Auswechselspieler für Ihre auseinandergebrochene Regierung. So einfach ist der Befund. Und wir werden nach unserer Überzeugung in dieser Woche einige Vorhaben im Deutschen Bundestag verabschieden, für die es mit uns eine Mehrheit gibt und die wir in der Sache für richtig halten. Sie haben ein Beispiel genannt. Ich will mich dem ausdrücklich anschließen. Wir werden eine Änderung des Grundgesetzes, mittragen, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Stellung in unserem Verfassungsgefüge stärkt. Wir werden auch noch die Wahl eines weiteren oder eines neuen Richters am Bundesverfassungsgericht vorschlagen. Und wir hoffen, dass das Ihre Zustimmung dann findet, so wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Wir können auch über einige... Ist das eigentlich alles, was Sie können? Dazwischen schreien, rumgrölen? Ist das alles, zu dem Sie noch in der Lage sind? Und dann rufen Sie uns allen Ernstes mit dieser Rumschreierei, rufen Sie uns allen Ernstes auf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Das glauben Sie doch selber nicht, dass wir das mit einer solchen Truppe von Rechtsnationalen tun. Wir können über einige weitere Entscheidungen miteinander sprechen und sie gemeinsam sogar treffen, nachdem wir über die Vertrauensfrage entschieden haben, nicht vorher. Denn wir vertrauen eben nicht auf Zusagen, die Sie uns vorher geben. Und manche Entscheidungen, Herr Bundeskanzler, die Sie vielleicht gern hätten, und Sie haben ja dazu einige Worte hier gesagt, die werden im Übrigen objektiv gar nicht möglich sein, da wir in das nächste Jahr ohne einen verabschiedeten Bundeshaushalt gehen. Es werden ja sogar für mehrere Monate im nächsten Jahr nicht nur eine vorläufige Haushaltsführung notwendig sein, sondern so wie Ihr neuer Finanzminister es bereits angekündigt hat, möglicherweise sogar Haushaltssperren. Das werden dann die Spätfolgen für die Bürgerinnen und Bürger im nächsten Jahr sein, meine Damen und Herren, die allein Sie, Herr Bundeskanzler, zu verantworten haben, nicht wir. Und für die dann verbleibenden wenigen Entscheidungen, die ohne Bundeshaushalt möglich sein könnten, will ich Ihnen hier einen Vorschlag machen. Wir sollten vereinbaren mit Ihnen, den Sozialdemokraten, und Ihnen, den Grünen, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben. Wie nennt man dieses Büro, in dem man Politik macht? Haben Sie das dann vereinbart oder nicht? Weiß ich gar nicht genau. Aber man könnte vielleicht auch so ein Komitee machen, was zentral irgendwie die Sachen regelt. So eine Art Zentralkomitee. Das weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt. Diese Verabredung möchte ich Ihnen ausdrücklich vorschlagen, meine Damen und Herren, denn das hätten diese Damen und Herren von rechts aus gern, dass Sie plötzlich... Ein fucking Kartell nennt man sowas. Das ist... Demokratie schreibt ihr euch auf eure Fahnen und wischt euch damit die Ärsche auf. Die Mehrheiten besorgen und sei es mit Ihnen von den beiden Minderheitsfraktionen bei der Bestimmung der Tagesordnung. Wir wollen das alles nicht. Ich hoffe, Sie sehen das auch so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Bundeskanzler, abschließend, der erneute vom Wahlkampfsound der SPD geprägte Ton Ihrer Regierungserklärung, die Sie heute hier abgegeben haben, gibt ja eine gewisse Ahnung auf das, wie Sie Ihren Wahlkampf in den vor uns liegenden Monaten führen werden. Ich will nur zu dem Thema, was Sie hier zur Rente gesagt haben, einen Satz sagen. Die halbe Wahrheit ist manchmal schlimmer als die ganze Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Und das war hier allenfalls die halbe Wahrheit, die Sie hier vorgetragen haben. Und wenn Sie ständig über Unterhaken und Solidarität und Zusammenhalt sprechen, dann sage ich Ihnen, die wichtigste Solidarität, die wir hier im Deutschen Bundestag üben können, ist die Solidarität mit der jungen Generation, die hier noch nicht sitzt, aber auf deren Kosten Sie in Ihrer Koalition jetzt seit 3 Jahren Politik machen. Und dann werden wir auch darüber in dem vor uns liegenden Wahlkampf sehr gerne reden. Und wenn Sie dann von Respekt sprechen, dann ist das allenfalls noch der Respekt vor sich selbst, aber nicht mehr der Respekt vor den Menschen und vor allen Dingen vor den Wählerinnen und Wählern in Deutschland. Wir werden in diesem Tonfall nicht übergehen. Für uns gilt, auch Sie könnten Recht haben. Wir tragen unsere Argumente vor, sind aber immer offen für bessere Argumente und für bessere Ideen. Alter Schwede. Alter Schwede, mit euch spielen wir nicht, aber wir sind immer offen für bessere Argumente. Demokratie. Alter Schwede, wir sind so im Arsch. Da Sie da jetzt so darüber lachen, will ich an die Adresse der Sozialdemokraten und insbesondere an die Parteivorsitzenden ein Wort richten. Meine Damen und Herren, seit gestern kursieren im Netz KI-generierte Fake-Videos über mich. So weit, so schlecht. Aber dass sie von sozialdemokratischen Abgeordneten gepostet werden und weitergeleitet werden, das gibt einen Vorgeschmack auf die Art und Weise des Wahlkampfes, den Sie hier in Deutschland offensichtlich... Ich glaube, es ist eine Klick-Komplex-Lage. Ja, wir lernen uns Zeit. ...bereit sind zu führen. Saskia Esken ist das Gesicht Deutschlands. Für uns, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, entscheidet am Ende nur ein einziger Maßstab. Geht es unserem Land mit einer neuen Regierung und einem neuen Parlament schon bald wieder besser? Wir sind davon überzeugt, dass unser Land mehr erreichen kann, als dies in den vergangenen 3 Jahren möglich war. Die Erleichterung über das Ende der Ampel ist das eine. Aber der Beweis, dass es besser geht, den müssen wir und den wollen wir auch erbringen, wenn wir denn die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Deutschland für uns gewinnen. Genau diese Verantwortung empfinden wir für unser Land, für die Menschen in Deutschland und auch für unsere demokratische Ordnung. Herzlichen Dank. Ich finde es so geil, wie die Bars immer mal wieder in die Kamera späht von da oben. Ist ja die Bars, oder? Ja, genau, weil sie guckt natürlich rechts, links und so, ob da irgendwer was Böses sagt, dass man zu dir zur Ordnung kommt. Ja, weil sie guckt immer mit so Eisaugen auch in die Kamera ab und so. Ja, da habe ich immer ein bisschen Angst. Ich glaube, da sind Mäppchen wieder zusammen und rund das Feld. Ja. Gott, war das eine leere 20 Minuten, die ich nicht wieder kriege. Oh. Ja. Und noch dazu in gewisser Weise demokratieverachtend, also für meine persönliche Idee von Demokratie. Es gab ja schon des Öfteren jetzt auf Twitter auch dieses Gedankenkonstrukt, was passiert eigentlich, wenn die AfD bei der Vertrauensfrage für Scholz stimmt? Dann hätten wir wahrscheinlich ein paar Wochen später wieder eine Vertrauensfrage oder so. Aber nee, also ich denke mal, das wird ja nicht reichen. Also es werden ja sicherlich... wie verabredet, dann die ganzen anderen auch alle das Vertrauen entziehen, selbst seine eigene Fraktion, nehme ich mal an. Ja, aber dann kann er doch eigentlich nicht wieder als Kanzlerkandidat antreten, nachdem die eigene Fraktion ihm das Misstrauen ausgesprochen hat. Ich verstehe das nicht. Ja, macht man das nicht so? Ist das nicht auch anonym eigentlich? Ja, ist auf jeden Fall anonym. Ja, kann ja sein, aber trotzdem, ich meine, also... Wenn halt dann irgendwie am Ende niemand für ihn stimmt, finde ich nicht, dass er nochmal antreten sollte. Jetzt rein also aus meinem Wählerverständnis, aus meinem Laienverständnis. Aber am Ende, weißt du, die stellen den Pistorius auf und dann holen sie nochmal 5% mehr und haben wir dann noch mehr von der Scheiße. Ja, kann schon sein, dass seine eigene Fraktion da vielleicht drauf noch für ihn stimmt, aber das wird ja trotzdem nicht reichen. Also schade eigentlich. Mit SPD und AfD glaube ich nicht. Ich finde, Helge sollte der nächste Kandidat werden. Helge könnte ich mir echt gut als Kanzler vorstellen. Der ist auch immer schick angezogen. Ja, hallo, Herr Trump, Sie Faschist. Kommen Sie rein. Wollen Sie vielleicht zum Reichsparteitagsgelände fahren? Oder was macht ihr Faschisten so? Sie haben ja gesagt, auf Nürnberg-Salzberg. Aber ich habe letztens geträumt, dass Sie ja eigentlich dann dies und das und das ist ja dann Doppelmoral und in Wahrheit. Kennen Sie die Schwebebahn, ja. Herr Trump? The Flying Train. This is my friend, Mr. Haldenwang. Call him Mackie. Oh, scheiße, jetzt bin ich dran. Oh, fuck. Also der hat schon so einen Haarschnitt, oder nicht? Ja. Ja, ich habe es nur wegen dem Haarschnitt gesagt, nicht wegen der Comicfigur. Das kenne ich gar nicht. Du kennst Mackie nicht? Psst. Nein, ich kenne Mackie nicht. Mackie, den Igel? Wo war der denn? War der nicht bei Salamander auch immer? Hast du nie Salamander-Hefter gehabt? Ist zu lange her einfach. Mammon hat schon alles vergessen. Kinder nehmen keine Drogen. Salamander-Hefter. Ja, du, dass du das nicht mehr kennst. Das war früher, gab es die Schuhhersteller Salamander. Und ja, die Läden, in denen du Salamander-Schuhe kaufen konntest, die hatten auch immer das neueste Salamander-Comic. Ja. Wo irgendwie so Figuren wie der Salamander Lurchi, glaube ich, und halt. Der Salamander in Dortmund, ja. Der Salamander in Dortmund, der Laden, der hatte eine Rutsche für Kinder, ja, vom ersten ins Erdgeschoss. Ja, das war, da wollte man hin, wenn man 7 war. Eben. Da gibt es diese bunten Hefte. Das auch. Genau wie man ein Knackskonto aufgemacht hat, weil es die coolen Hefte gab. Ich meine, wir hatten nichts, es gab kein Internet. Da musste man Knacks lesen. Ja. Knacks. Oder Medioncini eben. Medioncini, ach du Scheiße. Mein Stiefvater war Apotheker zu der Zeit. Ich habe die Medioncini am Erscheinungstag bekommen. Auf den Rowold-Büchern gab es, glaube ich, hinten drauf noch ein dreiteiliges Comic immer. Oh, die Rowold-Bücher mit diesem rosanen Fuchs drauf. Ach du Scheiße. Die waren meistens nicht so lustig. Einmal hat der Fuchs einem eine Zigarette angeboten und hat gesagt, nimm mal einen Zug, siehst du, Clara. Den Hasen kann ich bis heute zeichnen. Üble Propaganda. Den Hasen von dem, das gab auch einen Hasen zu dem Fuchs. Mhm. Den kann ich bis heute zeichnen, das habe ich als Kind irgendwie. Natürliche Feinde, ne, sozusagen. Oh ja, und Zini natürlich, genau, nicht Aronax. Wie sind wir in diesen 80er-Nostalgie-Dings reingekommen? Ja, die zeigen sie doch teilweise noch auf Kika oder irgendwie sowas, den Zini, glaube ich. Ja, ja, das kommt ja teilweise noch. Mhm. Die alten Folgen? Furchtbar. Mhm. Thomas und Zini waren groß. Thomas, das war eine Taschenlampe, die gewackelt hat. Ja, aber du hattest Danger Maus und solche Sachen. Schwarze Löcke. Ja, ist schon selten geworden, die Danger Maus, das stimmt. Da waren viele gute Serien eigentlich, die du da gucken konntest. Da waren damals für die Kinder noch was geboten, obwohl es nur 3 Programme gab. Ja, der Holger vom Massengeschmack hat das ja als linke Propaganda geoutet auch. Ne? Was, den Spaß am Dienstag? Nee, Ratz und Rübe. Ja, Ratz und Rübe, ja, die waren auch hart. Die waren auch hart. 68er Scheiß. Ja. Nee, die waren da gerade frisch wie heute. Das ist wie krass. Das ist uns noch nie aufgefallen, aber es ist eine Parallele. Du hattest die 68er, die damals studiert haben, und die sind dann direkt in das System reingekommen und haben solche Sachen gemacht. Wie es heute auch ist. Und haben von da aus dann die Institutionen praktisch übernommen. Als wäre es Natur. Aber wenn ihr diesen 80er-Nostalgie-Vibe teilt, gibt es diesen Kanal, der fette Loser im Exil. Der macht sich echt viel Mühe, diese alten Serien und Filme und so ein Kram aufzubereiten und Infos zusammenzutragen. Und ich mag auch seine Art, das zu präsentieren. Kann man mal reinschauen. Ja. Oh ja, Formel 1. Ach, jetzt müssen wir mal aufhören. Ja, ich muss mir noch ein Hähnchen braten. In den Wald gehen, ne? Ja. Fördert, was ihr Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Lasst euch nicht gendern. Jetzt an der Stelle kommt eigentlich immer, genau. Ne? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Jim Bob. Gute Nacht, Marianne. Gute Nacht, Kulturmarxismus. Schlaf schön. Und nicht wieder aufstehen. Ja, nie wieder.